Ursprung des Schellacks von Eduard Asmus. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sebastian. Ursprung des Schellacks. Wohl die wenigsten unter dem großen Publikum, die beim Versiegeln eines Briefes eine Stange Siegellacks in den Händen halten, wissen, auf welche Weise der Grundstoff zu dieser oft in den schönsten Farben und gefälligsten Formen prangenden Stange erhalten wird. Die wenigsten wissen, wie viele hundert Tierchen dazu beitrugen, um das Grundmaterial für eine mäßig große Siegellackstange zu liefern. Ja, die wenigsten wissen überhaupt, dass dieser Grundstoff die Arbeit eines Tierchens, eines Insekts ist. Den Grundstoff des Siegellacks bildet bekanntlich stets der Schellack, wenigstens bei den guten Sorten, welche man eben zum Versiegeln der Briefe benutzt. Dieser Schellack nun, der übrigens nicht bloß zu Siegellack, sondern auch zur Politur, zu Marineleim, zu Elektrophorkuchen und zu vielem anderen verwandt wird, ist ein vegetabilisch-animalisches Erzeugnis. Vegetabilisch-animalisch daher, weil ihn die Pflanze ohne das betreffende Tier sowie das Tier ohne die betreffende Pflanze nicht erzeugen kann. Beide Faktoren müssen notwendig zusammenwirken. Das Tierchen, welches den einen Faktor bildet, gehört zu den Schildläusen, jener berüchtigten Familie aus der Ordnung der Halbflügler, welche unseren Pflanzen, besonders den Pfirsichbäumen, Weinstöcken, Orangen, Zitronen, Oleandern etc. sehr schädlich werden, aber auch wie die zu erwähnende Schildlaus und besonders die Cochenillschildlaus, auf welche wir in einem späteren Artikel vielleicht zurückkommen, sehr nützliche Glieder zählen. Dieses Tierchen, welches den Schellack erzeugt, führt den zoologischen Namen Coccus lacca ker, Lackschildlaus. Es ist eine Viertel bis eine halbe Linie lang, die letztere Größe erlangen nur die Weibchen, oval, von roter Färbung, auf dem gewölbten Rücken mit einer Leiste versehen. Die Fühlhörner sind von halber Körperlänge und hinten am Körperende hat das Tierchen zwei divergierende Schwanzborsten. Die Männchen haben glashelle Flügel. Das Vaterland dieses Insekts ist Ostindien, vorzüglich das Gangesgebiet, wo es von den Bewohnern gepflegt wird. Die Pflanzen, auf welchen die Tierchen ihren Aufenthalt haben, sind vorzüglich der Mehlbaum und mehrere Feigenarten. Sie suchen die jungen Triebe auf und setzen sich an ihren Spitzen, das Holz mit ihrem Rüssel anbohrend, in ungeheurer Menge an, so dass die äußersten Zweige dieser Bäume das Aussehen erhalten, als ob sie von einem roten Überzug bedeckt wären. Haben sie sich einmal angebohrt, so wechseln sie ihren Ort nicht, sondern bleiben unbeweglich an den Baumwunden haften wie der sesshafteste Schmarotzer. Infolge des Anbohrens der Rinde quillt aus dem Holze der Saft heraus, von welchem das Insekt sich nährt und welcher um die Insekten einen Rand bildet, der von Zeit zu Zeit durch Anhäufung des Saftes immer höher wird und zuletzt das ganze Insekt umgibt, so dass es enzystiert erscheint und ein lebloses Oval darstellt. Wenn diese Periode eingetreten ist, das heißt, wenn das Insekt von einer Zelle umschlossen ist, hört die Absorption der Säfte auf. Die äußere Hülle der Zyste erhärtet und die verwundeten Pflanzentriebe verdorren. Das Innere der Zyste oder Zelle hingegen bleibt eine Zeit lang feucht, indem dieselbe mit einer schönen roten Flüssigkeit angefüllt ist, in welcher Flüssigkeit sich 20 bis 30 ovale Eier dieser Schildlaus befinden, die von dem toten Leib der Mutter bedeckt sind. Die Mutter stirbt nämlich alsbald nach dem Ablegen der Eier, wie dies überhaupt unter den Insekten meist der Fall ist. Sobald die Jungen aus den Eiern gekrochen sind, bohren sie sich durch den Körper der Mutter hindurch und gelangen so aus der Zelle. Sie begeben sich nun gesellschaftlich auf einen saftigen Schößling der Pflanze und treiben ihr Wesen wie vorhin beschrieben. Diese das weibliche Insekt umgebenden Zellen mit ihrem roten Inhalte, der aus dem Harze der Pflanze und den wachsartigen Absonderungen des Tierchens besteht, bilden einen wichtigen Handelsartikel, der uns zwei nützliche Stoffe liefert, die Lackfarben und den Schellack. Durch Auskochen und Behandeln mit verschiedenen chemischen Reagenzien wird den von der ersten Generation des Insekts im Februar und der zweiten Generation im August eingesammelten Harzzellen dieser Tierchen zunächst der Farbstoff entzogen und sodann das zum größten Teil entfärbte Harz, welches den Schellack bildet, in Tafeln oder Plättchen ausgegossen. Um 1 Pfund Schellack zu erhalten, sind oft 5.000 bis 6.000 Tierchen erforderlich. Ende von Ursprung des Schellacks. Heimkehr von Karl Grunert. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Heimkehr. Er stürmte die Bahnhofstreppe hinauf, im Fluge noch einen Blick auf die Auslage des Buchhändlers werfend, denn schon donnerte der Stadtbahnzug in die abendlich erleuchtete Halle. Noch einen Moment hielt ihn die Kontrolle des Billettschaffners auf. Schon ertönte das Zeichen zur Abfahrt, und ächzend, wie ein zur Arbeit sich reckender Riese, begann die Lokomotive ihr Werk von Neuem. Glücklich erreichte Tram noch mit einem gewandten Sprunge eines der letzten Coupés und warf sich aufatmend in die nächste Ecke. Das Coupé war nur wenig besetzt. Es enthielt außer ihm nur noch 2 Personen. Ihm schräg gegenüber saß ein junger Mann, anscheinend ein Kaufmann, ihm zur Rechten ein älterer Herr. Letzterer erregte sofort sein Interesse. Ein eigentümliches Etwas ging von seiner Erscheinung aus, eines jener rätselhaften Fluida, welche auch in unserem nüchternen, wissenschaftlichen Zeitalter noch immer geheimnisvoll ihre Kreise ziehen und ihren Träger aus der Sphäre gewöhnlicher Menschen herausheben. Äußerlich fiel an ihm sein langer Bart auf, nicht allein seiner Länge, sondern vor allem seiner Farbe wegen. Er glich in seinem silbergrauen Glanze einem feinen Metallgespinst und sah aus, als ob ihn nicht erst die Jahre so gefärbt, sondern als ob er von Anfang an so gewesen. Der Mann schien augenleidend zu sein. Die Augen waren hinter einer Brille mit eigentümlich gefärbten und geschliffenen Gläsern verborgen. Tram wandte sich von der Betrachtung seines Nachbarn ab und schloss ein Weilchen die müden Augen. Sein Tagwerk ging an seinem Geiste vorüber. Der Unterricht in den Frühstunden, der ihm so viel Freude machte, aber auch Nerven kostete, die wenigen Minuten häuslichen Glückes am Mittagstisch, dann die emsige Arbeit im Laboratorium bis zum Abend und manchmal, wie heute, noch die Vorträge in den Abendstunden. Es war doch eigentlich eine Hatz. Eine Hatz, die nun schon Jahre um Jahre dauerte. Er dachte an seine Jugend. Wie hoffnungsreich war er in sein Leben hinausgestürmt. Ihn trugen glänzendere Fittiche als nur die raschen Schwingen der Jugend. Die Poesie mit ihren farbenschimmernden Flügeln umrauschte seine Seele, schirmend, tragend und segnend. Seine Poesie, ach, wo war sie geblieben all die letzten Jahre hindurch? Abringen musste er sich die kargen Stunden, um der Muse zu opfern, und die Poesie verlangt den ganzen Menschen. Die letzten Jahre waren schwer gewesen. Der Tod riss schmerzliche Lücken in den trauten Kreis der Wesen, die ihm teuer waren, drohend gegen ihn den knöchernen Finger hebend, schwere Krankheit hielt ihn lange ans Lager gefesselt. Eine böse Erinnerung an diese schlimme Zeit war ihm geblieben, die alte, unversiegliche Spannkraft des Körpers und des Geistes schien für immer dahin. Die Nerven wollten nicht mehr mit. Eine Bewegung seines Nachbarn ließ ihn aufsehen. Der alte Herr schien eingeschlafen zu sein. Er hatte die Schutzbrille abgenommen und bedeckte die Augen mit der rechten. Die linke hielt die seltsam geformte Brille, und ihr lässiges Herabsinken hatte Tram aufgeschreckt. Er sah, daß die Brille im nächsten Augenblicke den im Schlaf sich öffnenden Fingern entgleiten mußte. Er wollte den Schläfer wegen solcher Kleinigkeit nicht wecken, und so nahm er ihm, vorsorglich und leise, die Brille aus der Hand. Mechanisch hob er sie zum Auge empor und warf einen Blick hindurch, um Schliff und Art der Gläser kennenzulernen. Und da entfiel sie fast seinen Fingern. Was hatte er gesehen? Mit einem aus Grauen und Verwunderung gemischten Erstaunen betrachtete Tram die Brille. Wie war denn das möglich? Einen Augenblick glaubte er zu träumen. Aber er war doch wach. Er sah seine Umgebung vor sich wie sonst, das erleuchtete Coupé mit den beiden Insassen. Abermals hob er die Brille vor die Augen. Und abermals, mit dem nämlichen Schreck, setzte er sie wieder ab. Ihm schräg gegenüber saß, wie oben erwähnt, ein junger Mann, dem Aussehen nach ein Kaufmann. Sein Gesicht zeigte einen frischen, energischen Zug, der durch einen goldenen Kneifer noch mehr hervortrat. Und als Tram jetzt die rätselhafte Brille zum dritten Mal vors Auge brachte, sah er zum dritten Mal, was ihn zweimal so sehr erschreckt. Er sah gleichsam durch die körperliche Hülle seines Gegenübers hindurch, in seine Seele. Als ob, um einen rohen Vergleich zu brauchen, eine kunstvolle, automatische Figur plötzlich durchsichtig würde und ihren verborgenen Mechanismus enthüllte. Er vermochte sich nicht darüber Rechenschaft zu geben, ob und wie so etwas möglich sei, aber er sah nicht mehr den netten jungen Kaufmann. Er sah einen brutalen Egoisten, sah durch eine unerklärliche Wirkung der Brillengläser mitten hinein in den Denkapparat seines Gegenübers, sah, wie das Gehirn des Mannes eben die Pläne spann, um, morgen die Mittagsstunde, wo er mit seinem Chef allein im Kontor war, zu einem Riesendiebstahl zu benutzen. Tram nahm an dem ganzen verbrecherischen Plane teil, als ob er in seinem eigenen Gehirn entstehe. Er sah das behaglich eingerichtete Kontor mit den braunen Ledertapeten vor sich, das gütige, wohlwollende Gesicht des alten Handelsherrn mit den 1000 Fältchen um die klugen braunen Augen, glatt rasiert bis auf dem graumelierten Backenbart. Er sah, wie der junge Mann den Moment benutzen wollte, wo sein Prinzipal nach alter Gewohnheit sich nach einem kleinen Wandschränkchen umdrehte, um daraus eine Zigarre zu entnehmen. In diesem Augenblick wollte er ihm von hinten den Hals zudrücken. Er sah das natürlich nicht körperlich. Er nahm nur teil an den seelischen Vorgängen seines Gegenübers, aber doch so, als ob durch die wunderbaren Kristallgläser der Brille die Nervenschwingungen in den Zellen der Großhirnrinde des Andern transformiert und wie gewöhnliche Lichtschwingungen sichtbar gemacht würden. Unwillkürlich wandte Tram den Blick zur Seite auf die leere Wand des Coupés. Da sah er durch den Lack- und Farbenüberzug hindurch die Fasern der Holzwand vibrieren unter den starken Erschütterungen des schnellfahrenden Zuges, sah, wie die eisernen Bänder, Nieten und Schrauben fast bis zum Zerreißen belastet wurden, sah ihre Deformierung an den Stellen höchster Beanspruchung. Von der Coupéwand ihm gegenüber ging sein Blick zum offenen Fenster hinaus, hinaus in die Nacht des Frühherbstes. Aber dieser Himmel, der ihm noch vorhin auf seinem kurzen Wege zur Stadtbahnstation so dunkel und lichtlos erschienen war, flammte in nie gesehener Sternenpracht, als ob der Beschauer plötzlich seinen Standpunkt um 10.000 Meter erhöht oder als ob die Lufthülle der Erde dünner geworden sei. Er nahm die Wunderbrille vom Auge, und alles war wieder wie sonst. Sein Gegenüber saß vor ihm mit der undurchsichtigen Miene des wohlerzogenen jungen Mannes. Das Eisenbahncoupé erschien fest und solid gebaut und der nächtliche Himmel schwarz und düster wie vorher. Aber so etwas war ja nicht möglich. Das konnte ja einfach nicht möglich sein. Solche Brillengläser gab es ja gar nicht. Und abermals setzte er sie auf. Und nun sah er noch etwas, was seinen Gedanken mit einem Male eine andere Richtung gab. Er hatte seinen Blick nach dem Coupé-Fenster gewandt, das ihm zunächst lag und geschlossen war. Die Fensterscheibe wirkte mit dem dunklen Himmel draußen als Hintergrund wie ein Spiegel. Und nun sah er sich selbst durch die Gläser der Erkenntnis. Das war er? Dieses Antlitz mit den schattenhaften Zügen? Diese seltsamen, wie aus einer anderen Welt hereinblickenden Augen? Ihre Pupillen, ja, die ganze Iris erschien hell, gleichsam wie von innen erleuchtet, und es war ihm, als ob er durch diese Pforten ins Innere seines Selbst schaute. Gewiss ging das alles viel wunderbarer zu, als er es in diesen Sekunden namenloser Überraschung und Ergriffenheit sich erklären konnte, aber ihm war doch, als blicke er in sein innerstes Ich, in seiner Seele Seele. Und er sah, oder die geheimnisvollen Schwingungen der Moleküle in den Zellen seiner Großhirnrinde wurden durch die Gläser der Brille als Lichteindrücke sichtbar, wie der kunstvolle Mechanismus seiner Nerven nur noch mit Benutzung der letzten Reserven arbeitete, sah trillionenfach vergrößert das Spiel der Gehirnzellen wie einen unbeschreiblich wunderbaren Mikrokosmos vor sich. Er sah den verheerenden Abbau in den Lizitinvorräten seiner Nervenzentrale gleich einem Miniaturpalast lebendiger Kristalle, den eine hereinbrechende Flut umtost. Das Ende sah er, das frühe Ende. Ein Schauer rann ihm durch die Glieder, ein überwältigendes Gefühl erfasste ihn, als er so seinem Schicksal ins unverhüllte Antlitz schaute. Er hatte die Brille wieder abgesetzt. Was waren das für entsetzliche Gläser? Wer war der rätselhafte Alte, der sie trug? Wer war der furchtbare Nachbar zu seiner Rechten? An ihm selbst wollte er die alles enthüllende Wirkung seiner Brille doch zuletzt noch probieren. Schnell wandte er sich nach ihm um und wollte die Brille vor die Augen heben. Da sah er die wunderbar leuchtenden Augen des geheimnisvollen Fahrgastes gerade auf sich gerichtet, mit einem Blick, der ihn wie ein Speer durchdrang. Überrascht und verlegen übergab er ihm die Brille. »Entschuldigen Sie, mein Herr, ich glaubte, Sie schliefen und fürchtete, die Brille würde Ihrer Hand entgleiten.« Wortlos, mit einem langsamen Neigen des gewaltigen Hauptes, nahm der Fremde sein Eigentum zurück und erhob sich, um das Coupé zu verlassen, denn eben pfiff der Zug. Auch der junge Kaufmann stand auf, um nach ihm auszusteigen. Ob der Fremde ihn nicht hinter sich bemerkte, oder ob ihn die Eile trieb, er warf die Coupé-Tür heftig hinter sich zu. Sie traf die rechte Hand des jungen Kaufmanns mit voller Wucht. Mit einem furchtbaren Aufschrei stürzte der Verletzte aus dem Wagen. Und von diesem Aufschrei erwachte Tram. Er sah die hellen Lichter der Station. Verwundert schaute er sich um und fand sich allein in seinem Coupé. Hat er das alles nur geträumt? Die seltsame Begegnung mit dem geheimnisvollen Nachbar? Die rätselhaften Enthüllungen durch die Gläser seiner Wunderbrille? Das alles ein Traum? Aber so logisch und bedeutungsvoll träumt man doch nicht. Wer war der Fremde, der mehr sah als andere Menschen? Und wenn er an die erschreckenden Dinge dachte, die ihm die wunderbaren Brillengläser enthüllt hatten? Sein Gegenüber kam ihm in den Sinn und der schwarze Plan, dessen Entstehen ihm die seltsame Brille gezeigt. War es am Ende nicht ein unglücklicher Zufall, der jenem die Rechte zerschmetterte? Hatte der rätselhafte Alte ihn auch mit seinen Wundergläsern durchschaut und ihm absichtlich die Hand gelähmt, ehe sie ihre verbrecherische Tat vollbringen konnte? Wie ein flammendes Licht fiel es auf einmal in seine Seele. Nein, nein, das konnte nicht bloß Traum und Fantasie sein. Für ihn wenigstens nicht. Für ihn war der Blick durch die Gläser der Erkenntnis eine rettende Wahrheit geworden, eine letzte, bittere Notwendigkeit gewesen. Schnell raffte er sich auf und stieg aus. Eben begann sich der Zug wieder in Bewegung zu setzen. Er stand allein auf dem Perron des kleinen Vororts. Noch war seine Seele voll des Erlebten. Eine wunderbare Fügung hatte ihm das heutige Erlebnis gesandt. Eine starke Hand hatte einmal in sein Leben hineingegriffen. Er fühlte es, dass er der Wahrheit selbst in das ernste, strenge Antlitz geblickt hatte, und seine Seele war genesen. Ein anderer wollte er werden von dieser Stunde an. Die ihm noch geschenkte Zeit wollte er besser auskaufen, für sich und die Seinen. nicht mehr in allerlei zerstreuenden, aufreibenden Beschäftigungen seine Tage verschleudern, seine Kräfte zersplittern. Seiner Seele wollte er leben, von nun an, und ihrer Sehnsucht. Er breitete die Arme aus, hinein in das nächtliche Dunkel, als umfasse er eine hohe, unsichtbare, und wie ein inbrünstiges Gebet rangen sich die Worte aus den Tiefen seiner Seele und fanden sich auf seinen Lippen. Noch einmal nehm ich auf in deine Arme, ehe sie mich in die dunkle Tiefe bitten. Du, Göttin Leben, Schöpferin, erbarme dich deines Kindes, gib ihm Zeit zu retten, was seine Seele schaffend birgt im Schoße. Noch einmal schüttle gnädig ihm die Lose. Noch einmal lass mich dich ganz fassen, Leben, um meine Seele breite deine Schwingen. Noch einmal lass mich Sonnenschein umgeben, im Falbenlaub noch süße Frucht zu bringen. Noch einmal, ehe es nachtet mir auf Erden, lass morgen es und goldnen Frühling werden. Ende von Heimkehr. Die drei Knaben von Heinrich Seidel. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die drei Knaben. Draußen, am Ende der Welt, wo sie mit Brettern zugenagelt ist, lag eine große schöne Wiese. Drei Knaben, die nicht weit davon wohnten, waren mit Armbrüsten hinausgegangen, um dort zu spielen. »Kinder«, hatte die Mutter gesagt, »steigt mir nicht auf den Bretterzaun, ihr möchtet sonst hinunterfallen.« »Und es ist kein Spaß, so in das ewige Nichts hinauszupurzeln, wo man viele Millionen Meilen fallen kann, ohne auch nur einem einzigen Stern zu begegnen.« »Das wollten sie denn auch nicht, aber durch die Astlöcher, meinten sie, dürften sie sehen, denn das ist nicht gefährlich. Es muß dort etwas sein, dachten sie, und schauten jeder durch ein Loch hinaus ins Nichts, denn hinter dem Geländer war gleich das Nichts. Wenn sie den Finger durchsteckten, konnten sie es anfühlen, aber sie fühlten nichts. Der Jüngste hatte es bald satt. »Das ist langweilig«, sagte er und ging fort. Die anderen beiden blieben aber noch dort. Sie wollten durchaus etwas sehen und starrten so lange hinaus, bis ihnen das Wasser in die Augen kam. Dann sahen sie auch etwas, aber es war nur Einbildung. »Wie schön«, sagte der eine, »welch schöne grüne Wiese!« »Wieso?«, sagte der andere, »ein Berg ist es, und es stehen lauter Nussbäume darauf.« »Du hast wohl keine Augen. Es ist ja nur Gras da und große Blumen, und Knaben spielen dort und schießen mit Armbrüsten.« »Was Armbrüste? Leitern haben sie und steigen damit in die Bäume und pflücken Walnüsse und Haselnüsse. Und jede dritte knacken sie auf und essen sie. Ach, dort ist es schön. So prachtvolle Nüsse sah ich noch nie.« »Nüsse, sagst du? Wachsen die im Gras und sehen rot aus?« »Nein, Erdbeeren sind es, und die Knaben sitzen dort und essen sie. Ach, das ist herrlich. Könnte ich doch auch dort sein. So große Erdbeeren sah ich noch nie.« »Das ist alles nicht wahr. Du lügst. Du lügst, dummer Junge.« »Dummer Junge, sagst du, ich werde dir eine Ohrfeige geben, wenn du es noch einmal sagst. Nur zu, ich bin nicht bange vor dir, dummer Junge.« Und dann fielen sie übereinander her und rauften sich und wälzten sich auf der Erde. Bald lag der eine oben, bald der andere. Es war eine richtige Prügelei, und zwar um etwas, was gar nicht da war. Unterdessen war der dritte Knabe zurückgegangen auf die wirkliche Wiese. Dort schien die Sonne so schön und die Vögel sangen, es war eine wahre Lust. In einem Baum saß ein Eichhörnchen und putzte sich. Er spannte seine Armbrust und legte an, um es zu schießen. »Schieß nicht«, sagte das Eichhörnchen, »dann bringe ich dir Nüsse aus meiner Vorratskammer.« »Das ist mir lieb«, sagte der Knabe, »die esse ich sehr gern.« Und nun lief es den Baum auf und nieder und brachte prächtig große Nüsse, wie sie dort in den Wäldern wachsen. Als sich der Knabe bückte, um einen Stein zu suchen zum Aufklopfen, sah er dort prachtvolle rote Erdbeeren stehen, so groß wie Hühnereier. Das gefiel ihm, und nun saß er im Grase, klopfte auf einem Baumknorren die Nüsse auf und aß Erdbeeren dazu. Als er satt war, hörte er das Geschrei der sich prügelnden Brüder und lief hinzu, um Frieden zu stiften. »Nun, was habt ihr denn?« rief er. »Lasst euch doch einmal los.« »Und es ist doch eine Wiese«, schrie der eine. »Und es war ein Berg«, brüllte der andere. Und dann erzählten sie ihm, was sie gesehen zu haben glaubten. Da lachte er und erzählte, was er erlebt hatte. »Wo sind die Erdbeeren?« riefen beide. »Ich hab sie aufgegessen.« »Wo ist das Eichhörnchen?« »Eben ist es fortgelaufen.« »Oh«, sagten beide und machten dumme Gesichter. Ende von »Die drei Knaben«, gelesen von Hokus Pokus. Die spiritistische Sitzung von Manfred Küber. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die spiritistische Sitzung. Klein Oberniederhausen war kein besonders wesentlicher Ort, und das Leben dort hatte nichts Aufregendes an sich, so daß sich leider keine großen Zeitgenossen in ihm wohnhaft gemacht hatten. Nur einmal war ein Mann mit einer tadellosen Bügelfalte auf dem Bahnhof sitzen geblieben und hatte auf den anderen Zug gewartet. Aus gleicher Ursache war vor einigen Jahren eine Dame mit seidenen Strümpfen von mehreren glaubhaften und nüchternen Beobachtern gesichtet worden. Wenn man also das Bedürfnis besaß, mit interessanten Leuten umzugehen, so musste man sich an die Toten halten. Ein solches Bedürfnis besaßen in der ganzen Stadt nur die folgenden Personen: der Bürgermeister von Klein-Oberniederhausen, der Apotheker, der Lehrer der alten Sprachen, Willi Würmchen, Tante Emerentia und Fräulein von Brettbusen. Diese fünf Säulen der höheren Gesellschaftskreise hatten ein so heftiges und in sich begründetes Bedürfnis, nur mit interessanten Leuten umzugehen, dass sie allwöchentlich zu einem spiritistischen Zirkel zusammenkamen, um berühmte Tote herbeizurufen, die lebendig gewiss nicht nach Klein-Oberniederhausen gekommen wären. Man versammelte sich stets bei Tante Emerentia, die schon ihres Körperumfanges wegen viel Raum in ihrer Wohnung hatte und einen vorzüglichen Kaffee kochte. Willi Würmchen hatte ein zu kleines Zimmer. Der Bürgermeister konnte keinen Geist im Hause dulden, weil er Unordnung in die Regierungsakten bringen könnte, und aus gleicher Vorsicht für seine Flaschen und Büchsen musste auch der Apotheker ablehnen, denn manche Geister haben ein auf die Zerstörung des Zerbrechlichen gerichtetes Temperament. Fräulein von Brettbusen dagegen konnte es nicht über sich gewinnen, fremde Männer in ihrem Hause zu empfangen, auch wenn es Tote waren, denn Fräulein von Brettbusen war von hochentwickeltem Sittlichkeitsgefühl und Begründerin des Vereins zur Hebung dieses Bedarfs in Klein-Oberniederhausen. Bei Tante Emerentia, die nicht so empfindlich war, konnten die Geister nach Belieben rumoren. Sie selbst war nicht lautlos zu nennen. Sie hatte Füße, die wandelnden Fundamenten glichen, und bei ihrem Anblick sangen die Kinder auf der Straße unwillkürlich: »Wir hatten gebaut ein stattliches Haus.« Es geschah das nicht aus Bosheit, sondern es war die rein kindliche Erweckung einer greifbar naheliegenden Ideenverbindung. Als Medium war eine Milchfrau tätig, die wochentags Milch und sonntags Geister vermittelte. Sie war auch insofern ein Phänomen, als sie die Geister ihrer Zeit nach, getreu im Charakter ihres Berufes, milchähnlich auseinanderhielt. Wenn sich die Antike meldete, so schmeckte die Milchfrau Sahne, beim Mittelalter süße Milch und bei der Zeit des Rationalismus saure Milch. Man begann, wie stets, mit einem gemeinsamen Lied, nachdem man sich um den Tisch gesetzt und die Hände der Nekromanten sich zu einem magischen Ringe geschlossen hatten. »Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute«, sangen alle, »piano, pianissimo«, um die Geister erst einmal ein bisschen zu reizen. Bei den Worten »liebliches Geläut« ertönte ein entsetzlicher Krach. Es war aber noch kein Geist, sondern das Dienstmädchen von Tante Emerentia war in der Küche mit dem Kaffeegeschirr entgleist. Gleich darauf verkündete die Milchfrau, dass sie Sahne schmecke und einen gelben Sonnenschirm sähe. »Wer ist dort?« fragte der Apotheker. »Konfuze«, buchstabierte der Tisch. »Konfuze«, fragte Fräulein von Brettbusen, »das ist ja ein ganz unbekannter, obskurer Name.« »Konfuze ist chinesischer Uradel«, sagte Tante Emerentia gekränkt. Sie war eine große Anhängerin der chinesischen Kulturlehren und bewunderte besonders, außer der Weisheit, die kleinen Füße der chinesischen Frauen, die sie auf den Bildern einer alten Hauschronik gesehen hatte. Sie war sehr gerührt, dass sich Konfuze herbemüht hatte. »O großer Weiser des Ostens«, sagte sie, »gib mir ein einziges Wort der Erkenntnis, das ich auf meinen ganzen Lebensweg mitnehmen kann.« »Du bist eine Ente«, sagte Konfuze. Tante Emerentia hatte das Gefühl, dass das irgendwie mit der Seelenwanderung zusammenhängen müsse, und freute sich sehr. Sie hat das Wort auch stets in sich getragen, auf ihrem ganzen Lebensweg, oder, richtiger gesagt, mit Rücksicht auf ihre Walzenfüße, auf ihrer Lebenschaussee. Inzwischen verschwand Konfuze, die Antike aber blieb, denn das Medium schmeckte nach wie vor Sahne, sah aber jetzt Flanell mit roten Streifen. Der Tisch meldete Cäsar. »Sind Sie Julius Cäsar?« fragte der Bürgermeister. Er hatte das Gefühl, dass er jetzt die Leitung ergreifen müsse, wo es sich um eine Art Kollegen handelte. »Ausgerechnet Julius«, sagte der Tisch. »Was willst du?« Der Bürgermeister beschloss, im kollegialen Rahmen zu bleiben. »Wie waren die Straßen in Rom beschaffen?« fragte er. »Genauso dreckig wie die in Klein-Oberniederhausen«, sagte Cäsar. Der Bürgermeister überhörte das und fragte schleunig, »Wann kommen Sie das nächste Mal?« »Bei Philippi sehen wir uns wieder«, stöhnte der Flanell. »Bei wem?« fragte Tante Emerentia, die nicht gut hörte, aber sehr gerne gewusst hätte, bei wem man Julius Cäsar noch einmal genießen könne. Auch fand sie, dass der Mann mit seiner Bemerkung über die Straßen recht hatte. Aber schon hatte Cicero ihn beiseite gedrückt. Das war ein Fall für Willi Würmchen, denn Willi Würmchen füllte eine Lücke in der Weltliteratur aus und schrieb Römerdramen. »O Cicero, ist es wahr, dass Sie den berühmten Accusativus cum infinito gebraucht haben?« fragte er begeistert. »Ja«, sagte Cicero, »aber wenn ich euch vorausgeahnt hätte, hätte ich ihn nie gebraucht, sondern überhaupt den Schnabel gehalten.« »Das wäre ewig schade gewesen«, krähte Willi Würmchen. »Auch ich sage ja, wie Sie einst von Karthago, von der Stadt, die unser Karthago ist, das Gleiche, Ceterum censeo, Groß-Oberniederhausen esse de Ländern. Auch meinen Kopf wird man vielleicht dereinst auf dem Forum ausstellen.« »Deinen Kopf wird man nicht ausstellen«, sagte Cicero. »Auch ich fühle römisch und schreibe Römerdramen«, sagte Willi Würmchen, »aber ich gieße den Geist Roms mit dem Germaniens zusammen. Ich kompiliere den alliterierenden Stabreim mit der getragenen Sprache der Lateiner. Zum Beispiel, bei Tubatuten wird getötet, Blutregen rinnt und Rom errötet.« »Rom wird erblassen, aber nicht erröten, wenn es diese Verse hört«, sagte Cicero nicht ohne Berechtigung und aus dem Gefühl des Selbstschutzes heraus. »Aus Grabgewölben, Gruft und Grausen sieht man die Senatoren sausen«, deklamierte Würmchen. Cicero tat, was die Senatoren taten, und verschwand schleunigst. »Ohrensausen?« fragte Tante Emerenzia. »Nein«, schrie Würmchen erbost, »Senatorensausen.« »Das ist wohl eine besondere Art von Ohren?« »Ich schmecke süße Milch«, sagte das Medium. »Aber es wäre gut, wenn man jetzt noch ein Lied singen würde. Das zieht die Geister ein bisschen näher.« Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute. Es zog auch, aber nicht durchs Gemüt, sondern durchs Fenster, und offenbar durch die Verwandtschaft der Zugluft angezogen, erschien ein weiblicher Geist, und zwar einer, der sein Geschlecht nicht unbetont gelassen hatte. Der Tisch meldete Lucrezia Borgia. Hier schien eine Hebung der Sittlichkeit empfehlenswert, und so übernahm Fräulein von Brettbusen die Leitung. Sie sah aus, wie wenn man den Kopf eines alten Huhnes auf das magere Gliedergerüst eines jungen Huhnes gestülpt habe, und redete mit der Stimme einer empörten Maus. »Fräulein von Borgia«, sagte sie, »es werden so peinliche Dinge über Sie gesprochen. Wie verhält es sich damit? Ist es wahr, dass Sie unser herrliches Geschlecht nicht unbefleckt erhalten haben? Ich möchte mit Rücksicht auf mich selbst nicht deutlicher werden.« »Ich verstehe nicht, was Sie meinen«, sagte Lucrezia. »Ich bin allerdings sehr unerfahren. Zugeben muss ich, dass ich einmal einem Jugendfreunde heimlich die Hand unter dem Tisch gedrückt habe, aber sonst habe ich wie eine Nonne gelebt.« »Das freut mich zu hören«, sagte Fräulein von Brettbusen. »Ich werde dafür sorgen, dass Ihr Name in unserem Verein künftig mit Achtung genannt wird.« Es war ein großer Moment. Lucrezia, in Klein-Oberniederhausen rehabilitiert, tat ein Übriges und materialisierte sich als Brustbild, wie ein Frosch, der über Wasser taucht. Sie atmete unhörbar, aber sichtbar. Fräulein von Brettbusen dagegen hörbar, aber unsichtbar, denn wo nichts da ist, hat auch die Natur ihr Recht verloren. »Ich werde ein Drama über Lucrezia Borgia schreiben. Das hieße eine fühlbare Lücke ausfüllen«, sagte Willi Würmchen. »Verzeihen Sie«, sagte der Apotheker, »wenn ich eine berufliche Frage an Sie stelle. Man hat doch zu Ihrer Zeit heftig gedolcht und vergiftet. Können Sie mir nicht verraten, welches das berühmte Gift der Borgia war, an dem so viele starben?« »Wir haben nur Rizinus und Rhabarber benutzt, und die Folgen waren ganz andere und nicht tödliche. Gedolcht wurde gar nicht. Ich selbst habe stets nur ein Obstmesser bei mir geführt, um mir die Apfelsinen zu schälen. Das andere Obst aß ich mit der Schale.« »Da sieht man wieder, wie die Geschichte gefälscht wird«, sagte Fräulein von Brettbusen, »und besonders die armen Frauen müssen darunter leiden. Kein Wunder, wenn Männer die Geschichte schreiben.« Der Bürgermeister wollte etwas erwidern, aber Lucrezia hatte ihren Busen wieder zusammengefaltet, das Medium schmeckte saure Milch, und der Tisch kündigte Darwin an. Darwin war ein unbeliebter Punkt. In Klein-Oberniederhausen wollte niemand vom Affen abstammen. Es entstand eine ängstliche Pause. Endlich ermannte sich der Bürgermeister und fragte: »Sind Sie immer noch der Ansicht, dass die Menschen vom Affen abstammen, Herr Professor?« »Der Adel jedenfalls nicht«, sagte Fräulein von Brettbusen. »Ich habe meine Ansicht geändert«, sagte Darwin. »Die meisten Menschen haben den Affen nicht hinter sich, sondern noch vor sich.« Alle schwiegen. Der Ausdruck machte Eindruck. Aber der Eindruck kam nicht zum Ausdruck. Nur die Milchfrau gurgelte leise vor sich hin. Man hob die Sitzung auf und weckte sie. »Was sehen Sie?« fragte man besorgt. »Sehen Sie noch Antike, Mittelalter oder die Zeit der Aufklärung? Und was schmecken Sie? Sahne, süße oder saure Milch?« Die Milchfrau schüttelte sich. »Ich sehe Gegenwart und schmecke Quark.« Ende von »Die spiritistische Sitzung«, gelesen von Hokus Pokus. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, viertens an Goethe, von Friedrich von Schiller.

Alles, was an und in mir ist, werde ich mit Freuden mitteilen, denn da ich sehr lebhaft fühle, daß mein Unternehmen das Maß der menschlichen Kräfte und ihre irdische Dauer weit übersteigt, so möchte ich manches bei ihnen deponieren und dadurch nicht allein erhalten, sondern auch beleben. Wie groß der Vorteil ihrer Teilnehmung für mich sein wird, werden Sie bald selbst sehen, wenn Sie bei näherer Bekanntschaft eine Art Dunkelheit und Zaudern bei mir entdecken werden, über die ich nicht Herr werden kann, wenn ich mich ihrer gleich sehr deutlich bewusst bin. Doch dergleichen Phänomene finden sich mehr in unserer Natur, von der wir uns denn doch gerne regieren lassen, wenn sie nur nicht gar zu tyrannisch ist. Ich hoffe, bald einige Zeit bei Ihnen zuzubringen, und dann wollen wir manches durchsprechen. Leider habe ich meinen Roman wenige Wochen vor Ihrer Einladung an Unger gegeben, und die ersten gedruckten Bogen sind schon in meinen Händen. Mehr als einmal habe ich diese Zeit gedacht, dass er für die Zeitschrift recht schicklich gewesen wäre. Es ist das Einzige, was ich noch habe, was Masse macht und was eine Art von problematischer Komposition ist, wie sie die guten Deutschen lieben. Das erste Buch schicke ich, sobald die Aushängebogen beisammen sind. Die Schrift ist schon so lange geschrieben, dass ich im eigentlichsten Sinne jetzt nur der Herausgeber bin. Wäre sonst unter meinen Ideen etwas, das zu jenem Zweck aufgestellt werden könnte, so würden wir uns leicht über die schicklichste Form vereinigen, und die Ausführung sollte uns nicht aufhalten. Leben Sie recht wohl und gedenken mein in Ihrem Kreise. Ettersburg, den 27. August 1794, Goethe. Ende von Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, 5. an Schiller. Schillers Briefwechsel mit Körner. 7. August 1785 von Friedrich von Schiller, gelesen für LibriVox.org. Meine Teuersten, an dem Morgen des Tages, der euch grenzenlos glücklich macht, bete ich freudiger zu der Allmacht. Wünschen kann ich euch nichts mehr. Jetzt habt ihr ja alles, euer Glück zu vergrößern, müsste der Himmel eure Sterblichkeit aufheben. Euer Glück ruht in euren Herzen, es kann also nimmermehr aufhören. Aber wenn ihr nichts mehr zu wünschen findet, wenn das Wonnegefühl, euch zu besitzen, eure ganze Seele füllt, so schenkt wenigstens einen Seitenblick noch der Freundschaft. Vergesst nicht, dass sie für euch betet, für euch Tränen der Freude weint und sich so ungern von dem lieblichen Traume trennt, eure Tage verschönern zu helfen. Entlasst sie ihrer Pflichten nicht, sie sind ihre Glückseligkeit, und wie viel bleibt ihr übrig, wenn ihr gar nichts mehr wünschen wollt? Sehnsucht, sich nie von dem lieben Wesen zu scheiden, das einst unserem Herzen so teuer war, hat die Urnen erfunden. Sie erinnern an ewige Dauer, darum seien sie heute das Symbol eurer Liebe und unserer Vereinigung. Friedrich Schiller. Für Körner und Minna. Am 7. August 1785. Heute, vor 5000 Jahren, hatte Zeus die unsterblichen Götter auf dem Olympus bewirtet. Als man sich niedersetzte, entstand ein Rangstreit unter drei Töchtern Jupiters. Die Tugend wollte der Liebe vorangehen, die Liebe der Tugend nicht weichen, und die Freundschaft behauptete ihren Rang vor beiden. Der ganze Himmel kam in Bewegung, und die streitenden Göttinnen zogen sich vor den Thron des Saturnius. Es gilt nur ein Adel auf dem Olympus, rief Kronos Sohn, und nur ein Gesetz, wonach man die Götter richtet. Der ist der Erste, der die glücklichsten Menschen macht. Ich habe gewonnen, rief triumphierend die Liebe. Selbst meine Schwester, die Tugend, kann ihren Lieblingen keine größere Belohnung bieten als mich. Und ob ich Wonne verbreite, das beantworte Jupiter und alle anwesende unsterbliche Götter. Und wie lange bestehen deine Entzückungen, unterbrach sie ernsthaft die Tugend. Wen ich mit der unverwundbaren Ägide beschütze, verlacht selbst das furchtbare Fatum, dem auch sogar die Unsterblichen huldigen. Wenn du mit dem Beispiel der Götter prahlst, so kann ich es auch. Der Sohn des Saturnus ist sterblich, sobald er nicht tugendhaft ist. Die Freundschaft stand von ferne und schwieg. Und du, kein Wort, meine Tochter, rief Jupiter, was wirst du deinen Lieblingen Großes bieten? Nichts von dem allen, antwortete die Göttin und wischte verstohlen eine Träne von der errötenden Wange. Mich lassen sie stehen, wenn sie glücklich sind, aber sie suchen mich auf, wenn sie leiden. Versöhnet euch, meine Kinder, sprach jetzt der Göttervater, euer Streit ist der schönste, den Zeus je geschlichtet hat, aber keiner hat ihn verloren. Meine männliche Tochter, die Tugend, wird ihre Schwester Liebe, Standhaftigkeit lehren, und die Liebe keinen Günstling beglücken, den die Tugend ihr nicht zugeführt hat. Aber zwischen euch beide trete die Freundschaft und hafte mir für die Ewigkeit dieses Bundes. Ende von Schillers Briefwechsel mit Körner, 7. August 1785. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Auf der Seifenblase von Kurt Laßwitz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Onkel Wendel, Onkel Wendel, sieh nur die große Seifenblase, die wunderschönen Farben, woher nur die Farben kommen? So rief mein Söhnchen vom Fenster herab in den Garten, wohin es seine bunten Schaumbälle flattern ließ. Onkel Wendel saß neben mir im Schatten der hohen Bäume, und unsere Zigarren verbesserten die reine, würzige Luft eines schönen Sommernachmittags. »Hm«, brummte Onkel Wendel zu mir gewendet. »Erklär's ihm doch, bin neugierig, wie du's machen willst. Interferenzfarben an dünnen Blättchen, nicht wahr? Kenn ich schon, verschiedene Wellenlängen, Streifen decken sich nicht und so weiter. Wird der Junge verstehen, »Ja«, erwiderte ich etwas verlegen, »die physikalische Erklärung kann das Kind freilich nicht verstehen, aber das ist auch gar nicht nötig. Erklärung ist ja etwas Relatives und muss sich nach dem Standpunkt des Fragenden richten. Es heißt, nur die neue Tatsache in einen gewohnten Gedankengang einreihen, mit gewohnten Vorstellungen verknüpfen, und da die Formeln der mathematischen Physik noch nicht zum gewohnten Gedankengang meines Sprösslings gehören. Nicht übel, Onkel Wendel nickte. Hast es so ziemlich getroffen? Kannst es nicht erklären, nicht mit gewohnten Vorstellungen verbinden. Gibt gar keinen Anknüpfungspunkt. Das ist es eben. Erfahrung des Kindes, ganz andere Welt, gibt Dinge, für die alle Verbindung fehlt, ist überall so. Der Wissende muss schweigen, der Lehrer muss lügen, oder er kommt ans Kreuz, auf den Scheiterhaufen, in die Witzblätter, je nach der Mode. Mikrogen, Mikrogen. Die beiden letzten Worte murmelte der Onkel nur für sich. Ich hätte sie nicht verstanden, wenn ich nicht die Bezeichnung Mikrogen schon öfter von ihm gehört hätte. Es war seine neueste Erfindung. Onkel Wendel hatte schon viele Erfindungen gemacht. Er machte eigentlich nichts als Erfindungen. Seine Wohnung war ein einziges Laboratorium, halb Alchemistenwerkstatt, halb modernes physikalisches Kabinett. Es war eine besondere Gunst, wenn er jemandem gestattete, einzutreten. Denn er hielt alle seine Entdeckungen geheim. Nur manchmal, wenn wir vertraulich beisammen saßen, lüftete er einen Zipfel des Schleiers, der über seinen Geheimnissen lag. Dann staunte ich über die Fülle seiner Kenntnisse, noch mehr über seine tiefe Einsicht in die wissenschaftlichen Methoden und ihre Tragweite, in die ganze Entwicklung des kulturellen Fortschritts. Aber er war nicht zu bewegen, mit seinen Ansichten hervorzutreten, und darum auch nicht mit seinen Entdeckungen, weil diese, wie er sagte, ohne seine neuen Theorien nicht zu verstehen seien. Ich selbst habe gesehen, wie er aus anorganischen Stoffen auf künstlichem Wege Eiweiß darstellte. Wenn ich ihn drang, diese epochemachende Entdeckung, welche vielleicht geeignet wäre, unsere sozialen Verhältnisse gänzlich umzugestalten, bekannt zu machen, so pflegte er zu sagen, habe nicht Lust, mich auslachen zu lassen. Könnt's doch nicht verstehen, sind noch nicht reif, kein Anknüpfungspunkt, andere Welt, andere Welt. 1000 Jahre warten, lass die Leute streiten, einer weiß so wenig wie der andere. Jetzt hatte er das Mikrogen entdeckt. Ich weiß nicht recht, war es ein Stoff oder ein Apparat, aber so viel habe ich begriffen, dass er dadurch imstande war, eine Verkleinerung sowohl der räumlichen als der zeitlichen Verhältnisse in beliebigem Maßstabe zu erzielen. Eine Verkleinerung nicht etwa bloß für das Auge, wie sie durch optische Instrumente möglich ist, sondern für alle Sinne, die ganze Bewusstseinstätigkeit wurde verändert, so daß auch alle quantitativen Beziehungen verengt wurden. Er behauptete, er könne ein beliebiges Individuum und mit ihm dessen Anschauungswelt einschrumpfen lassen auf den millionsten, auf den billionsten Teil seiner Größe. Wie er das mache, ja, dann lachte er wieder still für sich und brummte. Nicht verstehen können, kann's euch nicht erklären, nützt euch doch nichts, Menschen bleiben Menschen, ob groß oder klein, sehen nicht über sich hinaus, wozu erst streiten. Wie kommst du jetzt auf das Mikrogen? Fragte ich ihn. »Sehr einfach, mein Lieber. Das Mikrogen ist für die heutige gelehrte Welt, was die Seifenblase für deinen Jungen ist. Vielleicht ein Spielzeug, jedoch zum Verständnis fehlt jeder Anhaltspunkt. Weil aber die Gelehrten keine Kinder sind und alles zu verstehen beanspruchen, würde es einen unendlichen Streit geben, wenn ich meine Lehre auskramen wollte. Gänzlich zwecklos, weil die Entscheidung über alle heutige Einsicht hinausliegt. Würden mich auslachen, Irrenhaus.« »Ganz gleich«, rief ich, »die Wahrheit zu verkünden ist Pflicht, und wenn ich auch das Martyrium der Verkennung auf mich nehmen müsste, nur auf diesem Wege sind die Fortschritte der Kultur errungen worden. Bringe deine Beweise.« sagte der Onkel, »wenn aber die Beweise niemand verstehen kann. Wenn wir zwei verschiedene Sprachen reden, dann endet der Streit damit, dass die Minorität totgeschlagen wird, physisch oder moralisch. Hab keine Lust dazu.« »Und trotzdem«, erwiderte ich kühn, »würde ich die Wahrheit bekennen, wenn ich die Beweise in der Hand hätte.« »Vor Unmündigen und Blinden, wie? Möchtest du's probieren, ja? Sieh dir mal das Ding an.« Onkel Wendel zog einen kleinen Apparat aus der Tasche. Ich erkannte einige Glasröhrchen in Metallfassung mit Schrauben und feiner Skala. Er hielt mir die Röhrchen unter die Nase und begann zu drehen. Ich fühlte, dass ich etwas Ungewohntes einatmete. »Ah, wie schön die da ist!« rief mein Sohn wieder, auf eine neue Seifenblase deutend, die langsam von der Fensterbrüstung herabschwebte. »Nun sieh dir mal die Seifenblase an«, sagte Onkel Wendel und drehte weiter. Mir schien, als ob sich die Seifenblase sichtlich vergrößerte. Ich kam ihr näher und näher. Das Fenster mit dem Jungen, der Tisch, vor dem wir saßen, die Bäume des Gartens entfernten sich, wurden immer undeutlicher. Nur Onkel Wendel blieb neben mir. Sein Röhrchen hatte er in die Tasche gesteckt. Jetzt war unsere bisherige Umgebung verschwunden. Wie eine mattweiße, riesige Glocke dehnte sich der Himmel über uns, bis er sich am Horizont verlor. Wir standen auf der spiegelnden Fläche eines weiten, gefrorenen Sees. Das Eis war glatt und ohne Spalten, dennoch schien es in einer leise wallenden Bewegung zu sein. Undeutliche Gestalten erhoben sich hier und da über die Fläche. »Was geht hier vor?« rief ich erschrocken. »Wo sind wir? Trägt uns auch das Eis?« »Auf der Seifenblase sind wir«, sagte Onkel Wendel kaltblütig. »Was du für Eis hältst, ist die Oberfläche des zähen Wasserhäutchens, welches die Blase bildet. Weißt du, wie dick diese Schicht ist, auf der wir stehen? Nach menschlichem Maße gleich dem 5000. Teil eines Zentimeters. 500 solcher Schichten übereinander gelegt würden zusammen erst einen Millimeter betragen.« Unwillkürlich zog ich einen Fuß in die Höhe, als könnte ich mich dadurch leichter machen. »Um Himmels Willen«, rief ich, »treibe kein leichtsinniges Spiel. Sprichst du die Wahrheit?« »Ganz gewiß, aber fürchte nichts. Für deine jetzige Größe entspricht dieses Häutchen an Festigkeit einem Stahlpanzer von 200 Meter Dicke. Wir haben uns nämlich mit Hilfe des Mikrogens in allen unseren Verhältnissen im Maßstab von 1 zu 100 Millionen verkleinert. Das macht, dass die Seifenblase, die nach menschlichen Maßen einen Umfang von 40 Zentimetern besitzt, jetzt für uns gerade so groß ist wie der Erdball für den Menschen.« »Und wie groß sind wir selbst?« fragte ich zweifelnd. »Unsere Höhe beträgt den 60.000. Teil eines Millimeters. Auch mit dem schärfsten Mikroskop würde man uns nicht mehr entdecken. Aber warum sehen wir nicht das Haus, den Garten, die Erde überhaupt?« »Alle optischen Verhältnisse sind infolge unserer Kleinheit so verändert, dass wir zwar in unserer jetzigen Umgebung völlig klar sehen, aber von unserer früheren Welt, deren physikalische Grundlagen 100 Millionen Mal größer sind, gänzlich geschieden leben. Du musst dich nun mit dem begnügen, was es auf der Seifenblase zu sehen gibt, und das ist genug.« »Ich wundere mich nur«, fiel ich ein, »dass wir hier überhaupt etwas sehen, das unsere Sinne unter den veränderten Verhältnissen ebenso wirken wie früher. Wir sind ja jetzt kleiner als die Länge einer Lichtwelle. Die Moleküle und Atome müssen uns doch ganz anders beeinflussen.« »Hm«, Onkel Wendel lachte. »Was sind denn Ätherwellen und Atome? Ausgeklügelte Maßstäbe sind's, berechnet von Menschen für Menschen. Jetzt machen wir uns klein, und alle Maßstäbe werden mit uns klein, aber was hat das mit der Empfindung zu tun? Die Empfindung ist das Erste, das Gegebene. Licht, Schall und Druck bleiben unverändert für uns, denn sie sind Qualitäten. Nur die Quantitäten ändern sich, und wenn wir physikalische Messungen anstellen wollten, so würden wir die Ätherwellen auch 100 Millionen Mal kleiner finden.« Wir waren inzwischen auf der Seifenblase weitergewandert und an eine Stelle gekommen, wo durchsichtige Strahlen, springbrunnenähnlich, rings um uns in die Höhe schossen, als mich ein Gedanke durchzuckte, der mir vor Entsetzen das Blut in den Adern stocken ließ. Wenn die Seifenblase jetzt platzte, wenn ich auf eines der entstehenden Wasserstäubchen gerissen wurde und Onkel Wendel mit seinem Mikrogen auf ein anderes, wer sollte mich jemals wiederfinden? »Schnell, Wendel, nur schnell«, rief ich, »gib uns unsere Menschengröße wieder. Die Seifenblase muß ja sofort platzen. Ein Wunder, dass sie noch hält. Wie lange sind wir denn schon hier?« »Keine Sorge«, sagte Wendel ungerührt. »Die Blase hält länger, als wir hier bleiben. Unser Zeitmaß hat sich zugleich mit uns verkleinert, und was du hier für eine Minute hältst, das ist nach irdischer Zeit erst der 100 Millionste Teil davon. Wenn die Seifenblase nun 10 Erdsekunden lang in der Luft fliegt, so macht dies für unsere jetzige Konstitution ein ganzes Menschenalter aus. Die Bewohner der Seifenblase freilich leben 100.000-mal schneller als gegenwärtig wir. Wie? Du willst doch nicht behaupten, dass die Seifenblase auch Bewohner habe? Natürlich hat sie Bewohner, und zwar recht kultivierte. Nur verläuft ihre Zeit ungefähr 10 Billionen Mal so schnell wie die menschliche. Das heißt, sie empfinden, sie leben 10 Billionen Mal so rapid. Das bedeutet, 3 Erdsekunden sind so viel wie 1 Million Jahre auf der Seifenblase, wenn auch deren Bewohner den Begriff des Jahres in unserem Sinne nicht ausgebildet haben, weil ihre Seifenkugel keine regelmäßige und genügend schnelle Rotation besitzt. Wenn du nun bedenkst, dass diese Seifenblase, auf der wir uns befinden, vor mindestens 6 Sekunden entstand, so musst du zugeben, dass in diesen 2 Millionen Jahren sich schon ein ganz hübsches Leben und eine angemessene Zivilisation entwickeln konnte. Wenigstens entspricht dies meinen Erfahrungen auf anderen Seifenblasen, die alle die Familienähnlichkeit mit der Mutter Erde nicht verleugneten. Aber wo sind diese Bewohner? Ich sehe hier wohl Gegenstände, die ich für Pflanzen halten möchte, und diese halbkugelförmigen Kuppeln könnten eine Stadt vorstellen, doch etwas Menschenähnliches kann ich nicht entdecken. Sehr natürlich. Unsere Empfindungsfähigkeit, wenn sie auch 100 Millionen Mal so groß geworden ist als die der Menschen, ist doch noch 100.000-mal langsamer als die der Saponier, so wollen wir die Bewohner der Seifenblase nennen. Während wir jetzt eine Sekunde vergangen glauben, verleben sie 28 Stunden. In diesem Verhältnis ist hier alles Leben beschleunigt. Betrachte nur diese Gewächse. »Es ist richtig«, sagte ich, »ich sehe deutlich, wie hier die Bäume, denn diese korallenartigen Bildungen sollen ja wohl Bäume sein, vor unseren Augen wachsen, blühen und Früchte tragen, und dort scheint ein Haus gewissermaßen aus dem Boden zu wachsen. Die Saponier bauen daran. In dieser Minute, während der wir zuschauen, beobachten wir den Erfolg von mehr als 2-monatiger Arbeit. Die Arbeiter sehen wir nicht, weil ihre Bewegungen viel zu schnell für unsere Wahrnehmungsfähigkeit verlaufen. Doch wir wollen uns bald helfen. Mittels des Mikrogens will ich unseren Zeitsinn auf das 100.000-fache verfeinern. Hier, rieche noch einmal. Unsere Größe bleibt dieselbe, ich habe nur die Zeitskala verstellt. Onkel Wendel brachte aufs Neue sein Röhrchen hervor. Ich roch, und sofort fand ich mich in einer Stadt, umgeben von zahlreichen, rege beschäftigten Gestalten, die eine entschiedene Menschenähnlichkeit besaßen. Nur schienen sie mir alle etwas durchsichtig, was wohl von ihrem Ursprung aus Glycerin und Seife herrühren mochte. Auch vernahmen wir ihre Stimmen, ohne dass ich jedoch ihre Sprache verstehen konnte. Die Pflanzen hatten ihre schnelle Veränderlichkeit verloren. Wir waren jetzt in gleichen Wahrnehmungsverhältnissen zu ihnen wie die Saponier. Was uns vorher als Springbrunnenstrahlen erschienen war, erwies sich als die Blütenstängel einer schnell wachsenden hohen Grasart. Auch die Bewohner der Seifenblase nahmen uns jetzt wahr und umringten uns unter vielen Fragen, welche offenbar Wissbegierde verrieten. Die Verständigung fiel sehr schwer, weil ihre Gliedmaßen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit den Armen von Polypen besaßen, so seltsame Bewegungen ausführten, dass selbst die Gebärdensprache versagte. Indessen nahmen sie uns durchaus freundlich auf. Sie hielten uns, wie wir später erfuhren, für Bewohner eines anderen Teils ihres Globus, den sie noch nicht besucht hatten. Die Nahrung, welche sie uns anboten, hatte einen stark alkalischen Beigeschmack und mundete uns nicht besonders. Mit der Zeit gewöhnten wir uns jedoch daran, nur empfanden wir es sehr unangenehm, dass es keine eigentlichen Getränke, sondern immer nur breiartige Suppen gab. Es war überhaupt auf diesem Weltkörper alles zähe und galertartig, und es war bewundernswert zu sehen, wie auch unter diesen veränderten Verhältnissen die Natur oder vielmehr die weltschöpferische Kraft des Lebens durch Anpassung die zweckvollsten Einrichtungen geschaffen hatte. Die Saponier waren wirklich intelligente Wesen. Speise, Atmung, Bewegung und Ruhe, die unentbehrlichen Bedürfnisse aller lebenden Geschöpfe, gaben uns die ersten Anhaltspunkte, Einzelnes aus ihrer Sprache zu verstehen und uns anzueignen. da man bereitwillig für unsere Bedürfnisse sorgte, und Wendel versicherte, daß unsere Abwesenheit von zu Hause einen für irdische Verhältnisse verschwindend geringen Zeitraum ausmache, so ergriff ich mit Freuden die Gelegenheit, diese neue Welt näher kennenzulernen. Ein Wechsel von Tag und Nacht fand zwar nicht statt, aber es folgten regelmäßige Ruhepausen auf die Arbeit, was ungefähr unserer Tageseinteilung entsprach. Wir beschäftigten uns eifrig mit der Erlernung der saponischen Sprache und versäumten nicht die physikalischen Verhältnisse der Seifenblase sowie die sozialen Einrichtungen der Saponier genau zu studieren. Zu letzterem Zwecke reisten wir nach der Hauptstadt, wo wir dem Oberhaupte des Staates, das den Titel »Herr der Denkenden« führte, vorgestellt wurden. Die Saponier nennen sich nämlich selbst die Denkenden, und das mit Recht, denn die Pflege der Wissenschaften steht bei ihnen in hohem Ansehen, und an den Streitigkeiten der Gelehrten nimmt die ganze Nation den regsten Anteil. Wir sollten darüber eine Erfahrung machen, die uns bald übel bekommen wäre. Über die Resultate unserer Beobachtung hatte ich sorgfältig Buch geführt und reiches Material angehäuft, welches ich nach meiner Rückkehr auf die Erde zu einer Kulturgeschichte der Seifenblase zu bearbeiten gedachte. Leider hatte ich einen Umstand außer Acht gelassen. Bei unserer sehr plötzlich notwendig werdenden Wiedervergrößerung trug ich meine Aufzeichnungen nicht bei mir, und so geschah das Unglück, dass sie von den Wirkungen des Mikrogens ausgeschlossen wurden. Natürlich sind meine unersetzlichen Manuskripte nicht mehr zu finden. Sie fliegen als unentdeckbares Stäubchen irgendwo umher, und mit ihnen die Beweise meines Aufenthalts auf der Seifenblase. Wir mochten ungefähr 2 Jahre unter den Saponiern gelebt haben, als die Spannung zwischen den unter ihnen hauptsächlich vertretenen Lehrmeinungen einen besonders hohen Grad erreichte. Die Überlieferung der älteren Schule über die Beschaffenheit der Welt war nämlich durch einen höchst bedeutenden Naturforscher namens Glagli energisch angegriffen worden, dem die jüngere progressivistische Richtung lebhaft beistimmte. Man hatte daher, wie dies in solchen Fällen üblich ist, Glagli vor dem Richterstuhl der Akademie der Denkenden gefordert, um zu entscheiden, ob seine Ideen und Entdeckungen im Interesse des Staates und der Ordnung zu dulden seien. Die Gegner Glaglis stützten sich besonders darauf, dass die neuen Lehren den alten und unumstößlichen Grundgesetzen der Denkenden widersprechen. Sie verlangten daher, dass Glagli entweder seine Lehre widerrufen oder der auf die ihr Lehre gesetzten Strafe verfallen solle. Hauptsächlich befanden sie folgende 3 Punkte aus der Lehre Glaglis für irrtümlich und verderblich. Erstens, die Welt ist inwendig hohl, mit Luft gefüllt, und ihre Rinde ist nur 300 Ellen dick. Dagegen wandten sie ein, wäre der Boden, auf welchem sich die Denkenden bewegen, hohl, so würde er schon längst gebrochen sein, es stehe aber in dem Buche des alten Weltweisen Emso, das ist der saponische Aristoteles, die Welt muß voll sein und wird nicht platzen in Ewigkeit. Zweitens hatte Glagli behauptet, die Welt bestehe nur aus 2 Grundelementen, Fett und Alkali, welche die einzigen Stoffe überhaupt sind und seit Ewigkeit existieren. Aus ihnen habe sich die Welt auf mechanischem Wege entwickelt, auch könne es niemals etwas anderes geben, als was aus Fett und Alkali zusammengesetzt sei. Die Luft sei eine Ausschwitzung dieser Elemente. Hiergegen erklärte man, nicht bloß Fett und Alkali, sondern auch Glycerin und Wasser seien Elemente. Dieselben könnten unmöglich von selbst in Kugelgestalt gekommen sein. Namentlich aber stehe in der ältesten Urkunde der Denkenden, die Welt ist geblasen durch den Mund eines Riesen, welcher heißt Rudi Pudi. Drittens lehrte Glagli, die Welt sei nicht die einzige Welt, sondern es gäbe noch unendlich viele Welten, welche alle Hohlkugeln aus Fett und Alkali seien und frei in der Luft schwebten. Auf ihnen wohnten ebenfalls denkende Wesen. Diese These wurde nicht bloß als irrtümlich, sondern als staatsgefährlich bezeichnet, indem man sagte, gäbe es noch andere Welten, welche wir nicht kennen, so würde sie der Herr der Denkenden nicht beherrschen. Es steht aber im Staatsgrundgesetz, wenn da einer sagt, es gebe etwas, was dem Herrn der Denkenden nicht gehorcht, den soll man in Glycerin sieden, bis er weich wird.« In der Versammlung erhob sich Glagli zur Verteidigung. Er machte besonders geltend, daß die Lehre, die Welt sei voll, derjenigen widerspräche, daß sie geblasen sei, und er fragte, wo denn der Riese Brudi-Pudi gestanden haben solle, wenn es keine anderen Welten gäbe. Die Akademiker der alten Schule hatten trotz ihrer Gelehrsamkeit einen harten Stand gegen diese Gründe, und Glagli hätte seine ersten beiden Thesen durchgesetzt, wenn nicht die dritte ihn verdächtig gemacht hätte. Aber die politische Anrüchigkeit derselben war zu offenbar, und selbst Glaglis Freunde wagten nicht, für ihn in dieser Hinsicht einzutreten, weil die Behauptung, dass es noch andere Welten gebe, als eine reichsfeindliche und antinationale betrachtet wurde. Da nun Glagli durchaus nicht widerrufen wollte, so neigte sich die Majorität der Akademie gegen ihn, und schon schleppten seine eifrigsten Gegner Kessel mit Glycerin herbei, um ihn zu sieden, bis er weich sei. Als ich all das grundlose Gerede für und wider anhören mußte und doch sicher war, daß ich mich auf einer Seifenblase befand, die mein Söhnchen vor etwa 6 Sekunden aus dem Gartenfenster meiner Wohnung mittels eines Strohhalmes geblasen hatte, und als ich sah, daß es in diesem Streit doppelt falsche Meinungen einem ehrlich nachdenkenden Wesen ans Leben gehen sollte, denn das Weichsieden ist für einen Saponier immerhin lebensgefährlich, so konnte ich mich nicht länger zurückhalten, sondern sprang auf und bat ums Wort. »Begehe keinen Unsinn«, flüsterte Wendel, sich an mich drängend, »redest dich ins Unglück, versteh'n's ja doch nicht, wirst sehen, sei still.« Aber ich ließ mich nicht stören und begann. »Meine Herren Denkenden, gestatten Sie mir einige Bemerkungen, da ich tatsächlich in der Lage bin, über Ursprung und Beschaffenheit Ihrer Welt Auskunft zu geben.« Hier entstand ein allgemeines Murren. »Was, wie, Ihrer Welt? Haben Sie vielleicht eine andere? Hört, der Wilde, der Barbar, er weiß, wie die Welt entstanden ist.« »Wie die Welt entstanden ist«, fuhr ich mit erhobener Stimme fort, »kann niemand wissen, weder Sie noch ich, denn die Denkenden sind so gut wie wir beide nur ein winziges Fünkchen des unendlichen Geistes, der sich in unendlichen Gestalten verkörpert. Aber wie das verschwindende Stückchen Welt, auf dem wir stehen, entstanden ist, das kann ich Ihnen sagen. Ihre Welt ist in der Tat hohl und mit Luft gefüllt, und Ihre Schale ist nicht dicker, als Herr Glagli angibt. Sie wird allerdings einmal platzen, aber darüber können noch Millionen ihrer Jahre vergehen. Lautes Bravo der Glaglianer. Es ist auch richtig, dass es noch viele bewohnte Welten gibt, nur sind es nicht lauter Hohlkugeln, sondern viel Millionenmal größere Steinmassen, bewohnt von Wesen wie ich, und Fett und Alkali sind weder die einzigen, noch sind sie überhaupt Elemente, sondern es sind komplizierte Stoffe, die nur zufällig für diese ihre kleine Seifenblasenwelt eine Rolle spielen. Seifenblasenwelt! Ein Sturm des Unwillens erhob sich von allen Seiten. Ja, rief ich mutig, ohne auf Wendels Zerren und Zupfen zu achten. Ja, ihre Welt ist weiter nichts als eine Seifenblase, die der Mund meines Sohnes mittels eines Strohhalmes geblasen hat und die der Finger eines Kindes im nächsten Augenblick zerdrücken kann. Freilich ist gegen diese Welt gehalten mein Kind ein Riese. »Unerhört! Blasphemie! Wahnsinn!« schallt es durcheinander, und Tintenfässer flogen um meinen Kopf. »Er ist verrückt! Die Welt soll eine Seifenblase sein! Sein Sohn soll sie geblasen haben! Er gibt sich als Vater des Weltschöpfers aus! Steinigt ihn! Siedet ihn!« »Der Wahrheit die Ehre!« schrie ich. »Beide Parteien haben Unrecht. Die Welt hat mein Sohn nicht geschaffen, er hat nur diese Kugel geblasen. Innerhalb der Welt, nach den Gesetzen, die uns allen übergeordnet sind. Er weiß nichts von euch, und ihr könnt nichts wissen von unserer Welt. Ich bin ein Mensch, ich bin 100 Millionenmal so groß und 10 Billionenmal so alt als ihr. Lasst Glagli los, was streitet ihr um Dinge, die ihr nicht entscheiden könnt?« »Nieder mit Glagli! Nieder mit dem Menschen! Wir werden ja sehen, ob du die Welt mit dem kleinen Finger zerdrücken kannst. Ruf doch dein Söhnchen!« So raste es um mich her, während man Glagli und mich nach dem Bottich mit siedendem Glycerin hinzerrte. sengende Glut strömte mir entgegen. Vergebens setzte ich mich zur Wehr. »Hinein mit ihm«, schrie die Menge, »wir werden ja sehen, wer zuerst platzt.« Heiße Dämpfe umhüllten, ein brennender Schmerz durchzuckte mich und ich saß neben Wendel am Gartentisch. Die Seifenblase schwebte noch an derselben Stelle. »Was war das?« fragte ich erstaunt. »Eine hunderttausendstel Sekunde. Auf der Erde hat sich noch nichts verändert. Hab noch rechtzeitig meine Skala verschoben. Hätten dich sonst in Glycerin gesotten, hm? Soll ich noch die Entdeckung des Mikrogens veröffentlichen? Wie? Meinst jetzt, dass sie dir's glauben werden? Erklär's ihnen doch.« Wendel lachte und die Seifenblase zerplatzte. Mein Söhnchen blies eine neue. Ende von »Auf der Seifenblase« von Kurt Laßwitz. Gelesen von Ramona Deininger-Schnabel. www.crowwings.com Der Traumfabrikant von Kurt Laßwitz. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es hatte eben 13 geschlagen und im mittleren Deutschland fing es an zu dunkeln. Wenn auch die staatliche Zentralbeleuchtung und die neu eingeführte Weltzeit, die sich nach dem Meridian von Washington richtete, über die Tatsächlichkeit eingetretener Dämmerung hinwegzutäuschen suchte. An dem Untergang der Sonne ließ sich nichts ändern, weder durch neue Gesetze noch durch internationale Verträge. Und das war freilich sehr bedauerlich, wenn man bedenkt, wie viel Zeit durch die schlechte Angewohnheit der Sonne, die Hälfte des Jahres unter dem Horizont zu sein, für die produktive Arbeit verloren geht. Da die Menschen wieder einmal unzufrieden waren, so suchten sie nach einem Prügelknaben für ihre eigene Jämmerlichkeit, und es entstand die Partei der Antisomnisten oder Schlaffeinde, welche den allnächtlichen Schlummer als die kulturuntergrabende Gewalt anklagten und befehdeten, aber das war nur ein schnell bereuter Narrenstreich des höheren Pöbels, dessen hohläugige Gesichter bald anzeigten, was sie ohne den Schmarotzer Schlaf waren. Indes blieb es nicht zu leugnen, dass die Gewohnheit des Schlafens zugenommen hatte. Man schlief mehr als früher. Sobald dies statistisch festgelegt worden, erschien der Kopernikus des Schlafproblems, welche die große Frage durch ihre Umkehr löste und dem alternden Europa einen neuen Völkerfrühling verhieß, wenn es sich dem intensiven Massenschlaf zu huldigen entschlösse. Die Biomystik, eine neue Stufe der veralteten Biologie, hatte die Entdeckung gemacht, dass die Tendenz der menschlichen Entwicklung nach der Seite des Schlaf- und Traumlebens gerichtet sei. Dass der Mensch mit der rauen Wirklichkeit zurechtkommen könne, hatte sich als eine Täuschung der Realisten erwiesen. Je mehr die Kultur fortschritt, umso ohnmächtiger stand sie den Forderungen des Tages gegenüber, umso weniger vermochte sie den neuen sozialen Problemen gerecht zu werden. Aber die Natur reguliert sich bekanntlich selbst. Was die Kultur nicht leisten konnte, schien der Organismus übernehmen zu wollen. Der moderne Mensch schlief, er schlief viel mehr als der Mensch des 19. Jahrhunderts, welcher doch zweifellos schon verschlafener war als der antike Mensch. Mehr schlafen, mehr träumen. Das war die einfache biologische Lösung des großen Kulturrätsels, auf welche die Philosophen des 19. Jahrhunderts nicht gekommen waren, und die Sache lag doch so einfach. Der moderne Kulturfortschritt charakterisiert sich durch die immer mehr hervortretende Übertragung der Arbeit von dem Körper auf den Geist. Muskelanstrengung wird durch Gehirnleistung ersetzt. Die natürliche Folge ist die überwiegende organische Ausbildung des nervösen Apparats. Hat sich die Überreizung des Denkorgans schon früher in der gesteigerten Nervosität einzelner hervorragender Individuen geltend gemacht, so ergriff dieselbe jetzt die ganze Gattung. Die organische Fortbildung erforderte daher die längere Schlafruhe. Solange man aber schlummert, spart man Essen und Trinken. Folglich reduzierte sich der Nahrungsbedarf der Kulturmenschheit in demselben Verhältnis, in welchem ihre Schlafsucht durch Hirnüberreizung zunahm. Das war der geniale Kunstgriff der Natur, durch welchen sie die Ernährungsfrage, den schwierigsten Teil des sozialen Problems, glücklich löste. Die Menschheit entwickelte sich in dem Sinne, dass die Nahrungsaufnahme durch den Schlaf ersetzt wurde. Dies geschah ungeachtet des Widerspruchs der Physiologen, welche behaupteten, dass eine verminderte Ausgabe noch keine Einnahme bedeute. Sie verkannten jedoch die Natur der Hirnarbeit. Ein Metaphysiker bewies dagegen mit Leichtigkeit, das Endziel der Erdentwicklung bestehe darin, dass die Menschheit nach und nach der Periode ewigen Schlafes sich nähere. Ist dies erreicht, so hören Geburt und Tod auf, die Gattung wird konstant und die individuelle Unsterblichkeit ist gesichert. Zugleich aber herrscht allgemeine Glückseligkeit, indem das sorgenfreie und verantwortungslose Traumleben anstelle der harten und strengen Wirklichkeit tritt. In diesem Sinne seien die theologischen Vorstellungen vom Jenseits zu verstehen. Der Philosoph begründete seine Ansicht hauptsächlich damit, dass die beglückende Wirkung seines hervorragendsten Werkes schon jetzt in der schlafbringenden Eigenschaft desselben sich zeige. Schlaf war das nationale Ideal geworden. Alle staatserhaltenden Parteien waren sich einig, dass das Wohl des Vaterlandes geknüpft sei an die möglichst große Schlafmenge der Individuen. Man verglich die Länder nicht mehr nach ihrer Kornproduktion, ihrem Kohlenreichtum, ihrer Industrie, ihrem Export, ihrem Kindersegen, ihrer Wehrkraft, ihrer Steuermenge, berechnet für den Kopf der Bevölkerung, sondern lediglich nach der Zahl der verschlafenen und verträumten Stunden. Es zeigte sich zur Beruhigung aller Patrioten, dass Deutschland an der Spitze der Zivilisation schlummerte, und man sah jetzt ein, dass der politische Traumzustand, den man den Deutschen ehemals zum Vorwurf gemacht hatte, nichts weiter gewesen war als eine noch unverstandene Fortgeschrittenheit in der europäischen Kulturentwicklung. Es gab nur noch einen kleinen und von jeher verachteten Rest von Antisomnisten, die den Schlaf für ein Übel hielten. Die übrigen Parteien entzweiten sich bloß in der Frage, durch welche Mittel der Schlaf am besten befördert werde, und befehdeten sich hierbei allerdings mit maßloser Heftigkeit. Die Wohlmeinenden, wie sich die eine Partei genannt hatte, waren der Ansicht, dass die Schlafsucht des Volkes durch künstliche narkotische Mittel möglichst zu steigern sei. Der Staat habe die Pflege des Volksideals mit Gewalt in die Hand zu nehmen, den Anbau und die Herstellung schlaffördernder Produkte durch Zuschüsse zu heben, den Kaffee gänzlich zu verbieten, Schlafprämien einzuführen. Die Gegenpartei, welche sich selbst die Gutmeinenden nannte, erstrebte dagegen die Schlafvermehrung auf dem Wege geistigen Einflusses. Sie verbreitete zu diesem Zwecke die Parlamentsreden beider Parteien und der Regierungskommissarien, unterstützte junge lyrische Dichter in der Drucklegung und namentlich der Vorlesung ihrer Poesien, wobei die Auditorien mit bequemen Schlafsofas ausgestattet waren, gab die großen Philosophen des 19. Jahrhunderts in billigen Volksausgaben heraus und ließ damals berühmte Opern Pianissimo aufführen. Der Abgeordnete Siebler, ein enthusiasmierter Wohlmeinender, hatte eben im Volksverein Langeweile eine glänzende Rede für das Schlaf- und Traummonopol des Staates gehalten, in welcher er ausführte, dass die Schlaf- und Traumverteilung für den Einzelnen künftighin staatlich zu regeln und zu überwachen sei. Eine Rede galt für umso gelungener, je rascher die Zuhörer einschliefen. Der glückliche Redner hatte dann zugleich den Vorteil, dass ihm niemand entgegnete. Siebler sprach so erfolgreich, dass er selbst das Ende seiner eigenen Rede verschlief. Etwas Ähnliches war früher nur einigen Schriftstellern beim Niederschreiben ihrer eigenen Feuilletons gelungen. Freilich war die äußere Einrichtung der Volksversammlungen ihrem Zwecke entsprechend. Da gab es kein gemeinsames Lokal der Zusammenkunft, sondern jedes Mitglied war mit dem Rednersofa telefonisch verbunden und hörte bequem von seinem eigenen Ruhebett aus die Reden bzw. meldete sich dazu. der beliebten Klage der Hausfrau wegen zu späten Nachhausekommens war damit ein für allemal der Boden entzogen. Andererseits kam es allerdings vor, daß ein Redner mitten im Satz abbrach, weil ihm die Gattin das Telefon vom Mund nahm. Aber man vermutete dann, er sei bei seinen eigenen Worten eingeschlafen und ehrte ihn als patriotischen Mann, der das Nationalheiligtum hochhielt. Siebler war Witwer und hätte daher ruhig ausreden können, wenn sein Reden nicht so schlummerungsbegeisternd auf ihn selbst gewirkt hätte. Aber während alle seine Zuhörer bei seinen Worten in einen wahrhaften Gähnjubel ausbrachen, lauschte im Nebenzimmer bangen Herzens seine Tochter Amalie den politischen Ausführungen ihres eigensinnigen Vaters. In ihren großen braunen Augen kam kein Schlummer. Unaufhörlich zerbrach sie sich das blonde Köpfchen, wie sie die eben gehörten schroffen Ansichten mit ihren seit Monaten gehegten Lieblingsplänen vereinigen könnte. Wie sollte das werden? Schon immer standen der Vater und ihr heimlich Geliebter, Domio Vorbach, sich als wohlmeinender und gutmeinender, politisch verfeindet gegenüber, und das war der Grund gewesen, warum Domio noch nicht gewagt hatte, um Amalie anzuhalten. Nun aber trat der Vater auch noch gegen die privaten Interessen ihres Domio auf, wenn er die Verstaatlichung der Schlaf- und Traumanstalten betrieb, denn Domio war Traumfabrikant. Kaum hatte sich Amalie jetzt von der Festigkeit des väterlichen Schlafes überzeugt, als sie den Sprechanschluss an die Vorbachsche Traumanstalt bewirkte. Zärtliche Worte und elektrisch treu vermittelte Küsse feierten den ungestörten Verkehr der Liebenden, bis ihre Sorgen sich in Klagen Luft machten. Endlich erklärte Vorbach entschieden, er würde morgen den Versuch wagen, mit Amaliens Vater zu sprechen, möge der Erfolg sein, wie er wolle. Wenn es nur ein Mittel gäbe, den Vater in eine günstige Stimmung zu versetzen, vielleicht durch einen Traum? Daran hatte Amalie natürlich schon öfter gedacht, aber wie sollte sie den Vater bewegen, sich Vorbachs Behandlung zu unterziehen? Da er ein entschiedener Gegner der privaten Traumfabrikation war? Eben wollte sie über diese Frage mit dem Geliebten weitere Rücksprache nehmen, als derselbe sich durch Geschäfte gezwungen sah, die Unterredung auf einige Zeit zu unterbrechen. Einer seiner Kunden hatte sich darüber beschwert, dass er immer von seiner Schwiegermutter träume, dem solle man abhelfen. Der Schlaf hatte die materielle Seite des sozialen Problems gelöst. Der Traum sollte die Gemütsfragen in Ordnung bringen. Während des Schlafes denkt der Mensch nicht, das heißt, er denkt nicht in der Art, wie es im Wachen geschieht oder geschehen soll. Unter strengster Observanz der Sätze von der Identität, vom Widerspruch und vom zureichenden Grunde. Im Schlaf wird nur geträumt, nicht geprüft und gefolgert. Es kommt uns im Traum gar nicht darauf an, uns plötzlich in abgerissenem Anzuge die Straße fegen zu sehen, dabei aber auf den Schultern unseres vorgesetzten Kabinettchefs spazieren zu reiten. Wir versetzen ihm mit unseren Füßen einige Rippenstöße, worauf er eine Tabakspfeife aus der Tasche zieht, in welcher wir unsere treulose Geliebte erkennen. Während wir dieselbe in den Armen halten, bemerken wir, dass es unsere in Amerika verstorbene Erbtante ist, die sich in einen unendlichen Regen heller Sterne auflöst, von denen wir nicht zu erkennen vermögen, ob es funkelnde Küsse oder heimliche Goldstücke sind. Wer kennt nicht diese wirren Fantasiespiele, über welche wir uns nicht im geringsten wundern? Glückliches Volk, das anstatt der unerbittlichen Konsequenz politischer Kritik oder wissenschaftlicher Forschung frei vom Satz des Widerspruchs sein heiteres Traumdasein genießt. Da staunt man nicht mehr über die entgegengesetzte Deutung gleicher Tatsachen aus demselben Mund, nicht über den Gesinnungswechsel eines Mannes, nicht über die positive Erklärung, dass schwarz weiß sei. Still vergnügt nimmt man alles hin und tut doch, was man will, denn die Menschen tragen keine Verantwortung. Sie träumen, und was sie träumen, verschwimmt mit dem Erwachen, nur die süße Erinnerung der Freiheit bleibt. am Tag einige wache Stunden eng umschriebenen Wirkens im streng geregelten Mechanismus des bürgerlichen Lebens. Dann sinken sie beseligt wieder in die sanften Arme des Schlafgottes, um den lieblichen Reigen der Traumelfen zu teilen. So löst sich das zweite große Problem der Kultur, wie die individuelle Freiheit zu vereinen sei mit dem notwendigen Zwang staatlicher Ordnung. Je weniger die Menschen wachen, umso weniger bedürfen sie des Zwanges, umso weiter dehnt sich das Reich seliger Traumfreiheit. Aber diese Freiheit darf keine Bestimmungslosigkeit sein. Sie soll erquicken, nicht durch Überraschungen quälen. Daher muss nach Mitteln gesucht werden, wenigstens die allgemeinen Bahnen des Traumverlaufs zu bestimmen, die Schreckbilder abzuhalten, die ungefähre Richtung der dichtenden Fantasie vorzuschreiben. Auch dies Problem hatte die Biomystik gelöst. Ein Professor der Physiologie, der sich in somnambulen Zustand versetzt hatte, entdeckte im Hochschlaf das Traumorgan. Ja, das Traumorgan existierte wirklich, und zwar dort, wo es die Verehrer des tierischen Magnetismus gesucht hatten, in der Nähe der Magengrube, mit welcher die Somnambulen bekanntlich lesen können. Es saß im sogenannten Sonnengeflecht des Gangliensystems in Gestalt eines die Nervenbläschen erfüllenden spezifischen Nervengases und hatte die empirische Formel C632H418N26S8F2O99. Man hatte es einem Mörder extirpiert, der vor Gewissensbissen nicht schlafen konnte. Seitdem erfreute er sich eines ruhigen, traumlosen Schlafs. Ein Philosoph, welcher dem Mystizismus huldigte, verlor das Traumorgan durch einen unglücklichen Sturz auf den Magen, indem er über eine seiner nachschleppenden Perioden stolperte. Seit jenem Tag schrieb er durchaus klare Bücher. Dormio Forbach war Spezialist für das Traumorgan. Er wirkte darauf, teils direkt durch äußere Reize, teils setzte er die einzelnen Teile der Hirnrinde mit dem Traumorgan nach Bedürfnis in Verbindung und lenkte dadurch den Gang der Traumfantasie. Seine Haupteinnahme bildete der Versand des von ihm fabrizierten Traumgases, das in besonders präparierte Kautschukkissen gefüllt und von den Abnehmern eingeatmet wurde. Diese Traumkissen waren außerdem mit Vorrichtungen versehen, wodurch leichte Reize auf diejenigen Organe des Schlafenden ausgeübt wurden, deren Tätigkeit im Traumbild in Anspruch genommen werden sollte. Ein Augenreiz zauberte Farbenspiele hervor, welche die Traumfantasie nach Maßgabe der gleichzeitigen übrigen Reize und der stattfindenden Vorstellungsassoziationen zu beliebigen Bildern umschuf. Wollte man zum Beispiel Landschaften sehen, so wurde zugleich in passender Weise auf das Ohr gewirkt. Man sprach die Namen von bekannten Bergen und Gegenden aus, ließ das Geräusch rasselnder Wagen oder sanften Herdengeläuts ertönen und lenkte dadurch die Assoziation der Traumbilder. Dem unzufriedenen Besteller, der sich über den Traum von der Schwiegermutter beschwert hatte, ließ Forbach ein anderes Traumkissen zurechtmachen. »Man kann gar nicht genug auf die Individualität der Kunden achten«, sagte Forbach zu seinem Assistenten. »Hätte ich gewusst, dass der Mann verheiratet ist, so hätte ich mich vorgesehen. Sie wissen, wie es uns neulich mit der Bestellung auf Träume von Landschaftsbildern ergangen ist. Der Schläfer hielt den Lichtreiz für ein Schadenfeuer statt für den Sonnenaufgang. Aus dem Kuhreigen machte er Feuerlärm, sprang aus dem Bett und goss das Waschbecken darüber. Wir mussten den Schaden bezahlen.« »Der Mann hatte vermutlich zu viel Traumgas genommen.« »Das nicht, aber er war Brandmeister.« Forbach brach einen Brief auf, warf ihn aber sogleich ärgerlich auf den Tisch. »Da haben wir denselben Fall«, rief er. »Dr. Mieriger meldet sich ab. Was uns denn einfiele, ihn vom Ausbruch der Cholera träumen zu lassen? Was in aller Welt haben Sie ihm denn geschickt?« »Er wünschte angenehme geschäftliche Träume, und so sandte ich ihm Kissen Nummer 6 mit leichten Karbolreizen und Trauermarsch. Ich glaubte, für einen Arzt müsse es sehr angenehm sein, von einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Stadt. Ja, ich bitte Sie, Dr. Mieriger ist ja nicht Mediziner.« »Nicht möglich. Was denn?« »Direktor einer Lebensversicherungsbank.« Dann freilich, so will ich mich sogleich entschuldigen.« Es klopfte und ein höchst eleganter, etwas stutzerhaft gekleideter Herr trat ein. »Ich wollte mir die Frage erlauben,« sagte er, »ob Signora Muratori an die Traumleitung angeschlossen ist. Gewiss, Nummer 117. Dann bitte heute Nacht unausgesetzt meinen Namen einzuflüstern. Alboin von Wartsheim. Können Sie sich über den persönlichen Auftrag des Fräuleins ausweisen?« »Das nicht. Ich handle in meinem eigenen Auftrag.« »Dann bedauern wir, Ihren Wunsch nicht erfüllen zu können. Wir dürfen nach dem Traumgesetz nur Anträge von den betreffenden Personen selbst ausführen. Aber bitte, machen Sie hier eine Ausnahme. Bin sterblich verliebt, aussichtslos. Ich habe einen ähnlichen Fall gelesen, in welchem die Mutter dem unglücklichen Liebhaber Namenseinflüsterung gestattet, worauf Traum, Beschäftigung mit seiner Person, Neigung, Verlobung. Wollen Sie gefälligst beliebigen Preis bestimmen? Kommt mir nicht darauf an.« »Mein Herr«, sagte Forbach, »ich kann nicht weiter mit Ihnen verhandeln. Die geringste Pflichtverletzung würde mich für mein verantwortliches Amt unbrauchbar machen. Niemals werde ich von den gesetzlichen Vorschriften abweichen.« Kaum hatte sich Herr von Wartsheim unwillig entfernt, als Forbach sich wieder zur Unterhaltung mit seiner geliebten Amalie anschickte. Diese hatte sich inzwischen ausgedacht, Forbach sollte für ihren Vater ein besonders präpariertes Traumkissen senden, das sie ihm heimlich unter den Kopf legen würde. Seinen Lieblingsneigungen wollte sie damit entgegenkommen. Eine Jagd, ein gutes Dinner, eine lustige Unterhaltung konnten leicht durch passende Reize ins Traumbewusstsein gehoben werden. War dadurch die gute Laune des Vaters gesichert, so wollte sie ihm ihre Verbindung mit Dormio Forbach durch Einflüsterung als einen trefflichen Gedanken erscheinen lassen. Auf diese Weise hoffte Amalie, die morgen bevorstehende Werbung am besten vorzubereiten. Aber wie war sie enttäuscht, als Forbach diesen Plan rundweg verwarf. Er dürfe nun einmal ohne Einwilligung des Träumenden keinen Einfluss ausüben, selbst nicht, wenn sie, die Tochter, die Verantwortung übernehme. Vergebens bat und schmeichelte Amalie, so hart es ihm ankam, Dormio blieb fest. Er erzählte ihr, wie er eben genötigt gewesen sei, Herrn von Wartsheim abzuweisen und berichtete von ähnlichen Anfechtungen, die ihm häufig genug begegneten. Dann betonte er die Gefahr, die in der zufälligen Entdeckung des Traumkissens durch Siebler läge. Welche Handhabe wäre ein solcher Vorfall gegen die Zuverlässigkeit der privaten Traumanstalten? Endlich aber, da Amaliens Starrköpfchen dies alles nicht gelten lassen wollte, machte er sie darauf aufmerksam, dass der Erfolg selbst ganz unsicher sei. Man könne nicht wissen, ob nicht gerade die Erwähnung seines Forbachs Namens zusammen mit dem Amaliens die heiter stimmende Traumwirkung wieder aufhebe und einen Unlusttraum erzeuge, der nun als Warnung für das wache Handeln wirken und somit ihren Plänen gerade entgegenarbeiten würde. Amalie schmollte. Wenn Dormio so eigensinnig sein wolle, so möge er nun auch zusehen, wie er morgen mit dem Papa fertig werde, und so sagte sie ihm in etwas gepresster Stimmung, »Gute Nacht!« Der vergötterte Schlaf, von allen als Friedensbringer gepriesen und darum zum Objekt hartnäckigen Streites gemacht, der gehorsame Begleiter der väterlichen Reden, wollte der Tochter nicht nahen, die ihr Haupt in stetem Nachsinnen auf dem heimlich ihr von Forbach geschenkten Traumkissen umherwarf. Dormio verdiente es zwar nicht, dass sie sich um ihn kümmerte, aber wenn er morgen beim Vater kein Gehör fand, mußte nicht sie am meisten darunter leiden? Konnte sie denn gar nichts tun? Als Kind ihrer Zeit und Weib aller Zeiten kam sie von dem einmal gefassten Gedanken an die Wirksamkeit des Traumes nicht hinweg. Aber das Einzige, was sie zur Verfügung hatte, war ihr eigenes Traumkissen, mit Traumgas gefüllt und mit jenen ewigen Melodien ausgerüstet, welche Liebessehnsucht von jeher und überall in den Menschenherzen geweckt hat. Freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, hangen und bangen in schwebender Pein, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, glücklich allein ist die Seele, die liebt. Wie wonnig träumte es sich auf diesem Kissen, in diesem beseligenden Wechsel der Stimmungen, der sich auf dem Grundgefühl frohen, sicheren Besitzes eines unendlichen Glücks abspielt. Die Willensregungen und Affekte egoistischen Ursprungs verschmelzen mit den Gefühlen, die in der Sympathie wurzeln. Das ist die Liebe. Stolz und Selbstbewusstsein erfreuen und lösen sich doch willig in der unbedingten Hingabe. Genuss und Entbehrung beglücken gemeinsam, und der Schmerz ist Wonne. Wie müsste das Kissen auf den Vater wirken? Sollte es nicht die Erinnerung glücklicher Jugend hervorzaubern, Milde in das Herz gießen und dem Verständnis zarter Regung geneigt machen? Sollte es nicht wenigstens eine besänftigende und erheiternde Wirkung ausüben? Es konnten doch nur gute Träume dadurch erzeugt werden, und auf gute Träume folgt ein friedliches Erwachen. Amalie schlich sich leise in das Zimmer des Vaters und schob vorsichtig dem fest Schlummernden das Kissen unter das Haupt. Ächzend und stöhnend ermunterte sich am andern Morgen der Abgeordnete Siebler aus einem schweren Traum. Erst als er sich überzeugt hatte, daß er nur geträumt, erheiterten sich wieder seine Züge, und er atmete erleichtert auf. Mit Spannung und Besorgnis beobachtete Amalie ihren Vater beim Frühstück, um die Wirkung des Traumkissens zu erkennen. Er war sehr einsilbig und offenbar mit einer wichtigen Überlegung beschäftigt. Die Zeitungen, denen er sonst einige Morgenstunden zu widmen pflegte, sah er kaum an, sondern ging unruhig im Zimmer auf und ab. Zufällig haftete sein Blick unter den Anzeigen auf einer Geschäftsempfehlung Vorbachs. Das passte in seinen Gedankenkreis, und er erinnerte sich mancher halb unterdrückten Seufzer und versteckten Andeutungen seiner Tochter. Er rief Amalie und sagte zu ihrer größten Überraschung: »Du kennst ja diesen Traumfabrikanten Vorbach. Weißt du, dass ich Lust hätte, mich einmal an ihn zu wenden, wenn mir nur jemand für seine Zuverlässigkeit garantieren könnte?« Natürlich wußte Amalia mehr wie eine Familie aus ihrem Bekanntenkreis zu nennen, die auf Vorbach zu schwören bereit waren, und die ausgezeichneten Traumwirkungen seiner Offizin belegte sie mit zahlreichen Beispielen. Als sie den Vater so unvermutet zugänglich fand, ging sie nun auch gleichmutig vor und wußte ihre Sache so schlau zu führen, daß sie der Einwilligung des Vaters, der ja außer seinem bisherigen Misstrauen bezüglich des Traumgeschäfts gegen Vorbach gar nichts einzuwenden hatte, bereits sicher war, als letzterer sich melden ließ. Da wurde es denn Vorbach nicht schwer, seine Sache zu führen. »Gegen die Realität und den Wert ihres Geschäfts«, sagte Siebler, »kann ich nach den vorgelegten Ausweisen nichts einwenden, und um mich vollständig von ihren Leistungen zu überzeugen, melde ich mich und meine Tochter als Abonnenten auf ihr Traumgas bei ihnen an.« Und als er die Hände des glückstrahlenden Paares ineinander gelegt hatte und alle drei vor der alten, abgelagerten Flasche köstlichen 1999ers saßen, da sagte Siebler: »Damit ihr euch nun nicht länger wundert, Kinder, wie ich dazu komme, meine gestrige Rede für das Traummonopol heute so weit zu verleugnen, dass ich mich diesem Privatfabrikanten hier ausliefere, so will ich euch sagen, dass ich beschlossen habe, mich überhaupt von der Politik zurückzuziehen und kein Mandat mehr anzunehmen, wenigstens so lange nicht, als die Traumfrage auf der Tagesordnung steht. Ihr seht mich höchst verwundert an und fragt, wie ich dazu komme, und ich sage euch zur Antwort: durch einen niederträchtigen Traum, den ich diese Nacht hatte. Nun, lieber Dormio, Sie werden dafür sorgen, dass mir Ähnliches nicht wieder passiert. Eben zu diesem Zweck bin ich Ihr Kunde geworden.« »Was war das für ein schrecklicher Traum?« fragte Vorbach eifrig, während Amalie im Bewusstsein ihrer Schuld tief errötete. »Zuerst«, fuhr Siebler fort, »hatte ich ein äußerst angenehmes Gefühl, das ich kaum beschreiben kann. Es war das Gefühl erreichter Sehnsucht, das zwar mit dem Bedürfnis neuen Ringens und Kämpfens wechselte, aber doch immer die freudige Sicherheit des Sieges beibehielt. Ein Auf- und Niederschwanken der Stimmung mit dem Vorwiegen der Befriedigung. Immer glaubte ich, die Worte des Dichters zu hören: freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein, hangen und bangen in schwebender Pein, himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt. Aber die Schlusszeilen fielen mir nicht ein.« Vorbach sah Amalie fragend an und sagte zu Siebler: Und wie malte Ihnen der Traum diese Stimmung? Denn der Traum spricht nur in Bildern. Ganz richtig. Nur konnte ich Sie nicht festhalten und muß mich begnügen, Ihnen den Gesamteindruck zu schildern. Das wesentliche Moment aber war dieses. Es wurde über das Traummonopol abgestimmt und schließlich hatte ich die entscheidende Stimme abzugeben. Ich stimmte dafür. Es ging durch. Und sofort auch war ich Traumminister. Ja, ich war verantwortlicher Chef des gesamten kolossalen Apparats der Schlaf- und Traumverteilung. Ich steckte bis an den Kopf in Seifenblasen, die ich fortwährend nach allen Seiten hin verteilen musste, indem ich unausgesetzt in den Haufen hineinblies. Da flogen sie nach jeder Richtung und immer neue Quollen hervor. In einem ungeheuren Amphitheater aber saß das gesamte Volk, jedem Einzelnen flog eine Seifenblase an den Kopf und zerplatzte. Sie wurde zu Glasscherben, die man mir mit Grimassen zurückwarf, und bald steckte ich bis an die Brust in den scharfen Splittern. »Das ist nicht mein Traum«, schrie der eine, »ich will einen andern. Der zweite, heute will ich gar keinen. Der dritte, das ist ja erbärmliches Zeug. Der vierte«, und so ging es weiter mit Beschwerden, und jedes Mal flogen mir die Scherben um den Kopf. Jetzt sah ich, dass es gar nicht die Leute waren, welche riefen, sondern ringsum saßen große, gedruckte Zeitungslettern, und ein riesiges Ausrufungszeichen schrie mich an. »Sehen Sie, Exzellenz Siebler, jetzt nehmen wir den Traumetat vor, und jetzt sollen Sie einmal die ganze Geschichte, die Sie uns haben träumen lassen, wieder zurückträumen, aber von hinten nach vorn.« Dabei wuchs der Scherbenberg um mich immer höher, ich jedoch wuchs selbst mit ihm und trat die Trümmer unter die Füße. Das schmerzte mich, aber das Herz schwoll mir voll Stolz. Mir war es, als seien all die tobenden schwarzen Gestalten Stücke von mir, und als müßte ich mich ihnen hingeben, um sie zu erquicken und zu sättigen mit meinem Lebensatem, und ich blies und blies mit aller Kraft neue und neue Traumblasen in die Menge. Mächtiger und mächtiger quollen sie hervor und bedeckten die ganze Versammlung. Der Atem begann mir auszugehen, die Brust wollte mir springen, so gewaltig blies ich. Und ich glaubte sicher, jetzt müssten alle mir danken, denn ich hatte das Volk ganz umhüllt mit rosigen Träumen. Wieder aber flogen die Splitter zu Boden, die Tribünen wuchsen höher und höher, und hernieder toste es. »Wir wollen deine uniformierte Weltstimmung nicht, nieder mit dem Normaltraum.« Ich aber rief dagegen, »Nehmt, was ich habe, mehr kann ich nicht geben.« So blies ich mit meiner letzten Kraft Wolken von Seifenblasen hervor, und ich hatte ein Gefühl, als zerstöbe ich in Millionen Teile. Die Leute ringsumher haschten danach, hielten sie vor Augen und warfen sie wütend fort. »Auf jeder Traumblase ist sein Bild«, schrien sie, »nun sollen wir ihn selber träumen.« Da flog mir ein Splitter ins Auge, das war, als ginge ein neues Licht rings um mich auf, und ich sah zu meinem Entsetzen, dass all die Seifenblasen im ganzen Raum mein eigenes Bildnis trugen. Überall sah ich nur mich selbst, ich blies nicht mehr, aber immer aufs Neue quollen die Blasen mit meinem Ebenbild hervor. Sie häuften sich um mich und drohten mich zu ersticken. Nur dumpf noch grollten in der Ferne die zornigen Stimmen, und vergebens griff ich mit den Armen umher, um mich an einen Menschen zu klammern, außer mir. So wachte ich auf, in Angstschweiß gebadet. Und da schwor ich mir ferner nicht mehr. Nun, kurz und gut, die Traumpolitik ist mir verleidet. Erregt durch die Erinnerung schritt er im Zimmer auf und ab. »Du hattest«, sagte Vorbach leise zu seiner Braut, »dein Traumkissen?« Amalie nickte mit dem Kopf. »Verrate mich nicht«, bat sie. »Nein«, sagte Dormio, »aber du siehst die Folgen der künstlichen Traumbeglückung. Wir können nur allgemeine Züge vorzeichnen. Über den Erfolg entscheidet stets die Individualität, denn das Traumbild ersteht aus dem Vorrat der im Bewusstsein angesammelten Vorstellungen nach Maßgabe der gewohnten Assoziationen. Dadurch sondert sich das Ich vom Ich, und die unendliche Mannigfaltigkeit dieser Wirklichkeit vermag keine Traumvorsehung, kein klüngelndes und wohlgemeintes Denken zu überblicken, geschweige denn zu regeln. Dein Traumkissen lieferte Selbstgefühl und Aufopferung, aber was bei dem Liebenden sich in freundliche Harmonien löst, bei dem Parteimann geht es in beängstigenden Kampf über. Das Glück der Liebenden wächst mit der Hingabe der Persönlichkeit. Das Glück der Völker fordert die freie Entwicklung der Einzelart. Aber, unterbrach ihn Amalie fragend, »dann steht es doch mit deiner Traumfabrikation eigentlich recht bedenklich. Nicht schlechter und nicht besser als mit allen anderen menschlichen Vorausberechnungen. Das Leben ist zu bunt, glücklich allein ist die Seele.« »Stoßen wir an«, sagte Siebler, wieder an den Tisch tretend, »auf den glorreichen Sieg des Menschengeistes über das Schicksal, auf die Herrschaft des Kunstraums, des sicheren Führers, des Kulturfortschritts.« Die Gläser klangen, die Liebenden drückten sich die Hände. In ihren Augen lasen sie etwas, das sicherer war als Schlaf und Traum, aber sie sagten es natürlich nicht. Einem Kulturideal widerspricht man niemals. Ende von »Der Traumfabrikant« von Kurt Laßwitz. Gelesen von Ramona Deininger-Schlabel. www.crowings.com Aus dem Elefantenlande. Autor unbekannt. Aus »Die Gartenlaube«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus dem Elefantenlande. Die Entdeckung der Nilquellen hat bekanntlich seit Jahrzehnten zu den Hauptaufgaben besonders englischer Reisender gezählt, noch immer aber ist sie nicht vollständig gelöst. Zwar haben Speke und Grant in einem großen See, den sie Victoria Nyanza getauft, die eigentliche Quelle des Vaters der Ströme unserer östlichen Halbkugel zu erkennen geglaubt. Ein neuerer, kühner Reisender aber, Baker, aus dessen Forschungszügen die Gartenlaube in Nummer 31 und 32 in dem Artikel »Sklavenhandel am Weißen Nil« bereits ein interessantes Kapitel mitgeteilt hat, ist auf einen weiter im Westen gelegenen zweiten großen See gestoßen, welcher für den Nil noch wichtiger ist, obwohl auch damit alle Quellen des Stromes noch nicht aufgefunden sind. Immer bleiben indes Bakers Entdeckungen von hoher Bedeutung für die Erdkunde und die Schilderung der von ihm im östlichen Nilbecken gefundenen wahrhaft paradiesischen Landschaften könnte fast Lust machen, einmal dort in Afrika seine Villeggiatur abzuhalten. Namentlich ist es ein Gebiet, das von Obo im Westen des Mahdi-Gebirges, welches selbst in diesen von der Natur so verschwenderisch ausgestatteten Gegenden, wenn auch weniger durch den Reiz seiner Szenerie, so doch durch seine unendliche Fruchtbarkeit Staunen erregt. 10 Monate vom Februar bis Ende November dauert hier die Regenzeit. Die viele Nässe erzeugt in dem üppigen Boden eine Vegetation, von der man in wörtlichem und in figürlichem Sinne sagen kann, dass sie der Bevölkerung über den Kopf wächst. Die Blättermasse der Wälder und auf den Blößungen die 10 Fuß hohen, mit Schlingpflanzen und Weinranken durchwachsenen Gräser sind für den Menschen geradezu undurchdringlich und bilden ungeheure Dickichte, bewohnt von Elefanten, Rhinozerossen und Büffeln, die durch die Wucht ihrer Körper sich eine Bahn brechen. Im Januar ist das Gras so trocken, dass es Feuer fängt, aber selbst in dieser Jahreszeit sind schon wieder Massen frischer Keime aus der Erde gedrungen. Man steckt die Prärien in Brand, man reinigt sie jedoch dadurch nicht vollständig, sondern verbrennt bloß die dürren Pflanzen und schafft ein Gewirr halb verkohlter Stängel, die durch das Feuer so hart geworden sind, dass sie die Pferde verwunden. In den Ebenen von Obo ist das Reisen auf den schmalen Fußpfaden, welche die Neger mühsam unterhalten, entsetzlich langweilig. Die hohen Gräser versperren jede Aussicht und sind kurz vorher Elefantenherden dagewesen und haben nach allen Richtungen hin Wege gebrochen, so verirrt man sich. Baker ist ein Elefantenjäger und kennt sowohl den afrikanischen als den indischen Elefanten genau. Beide sind bedeutend voneinander verschieden. Der Rücken des afrikanischen Elefanten ist eingebogen, der des indischen gewölbt. Das Ohr des afrikanischen Elefanten ist ungeheuer groß und bedeckt, wenn das Tier es zurücklegt, die ganze Schulter, während das Ohr des indischen Elefanten verhältnismäßig klein ist. Der afrikanische Elefant hat eine hervortretende Stirn, während die des indischen oberhalb des Rüssels eine Fläche bildet. Der afrikanische Elefant ist durchschnittlich höher als der indische, obgleich man auf Ceylon zuweilen Kolosse findet, die den afrikanischen nichts nachgeben. Weibliche Elefanten maßen auf Ceylon bis zur Schulter gewöhnlich 7 Fuß 10 Zoll, männliche 9 Fuß. Bei den afrikanischen Elefanten ist die gewöhnliche Höhe des weiblichen Tieres 9 Fuß, die des männlichen Tieres 10 Fuß 6 Zoll. Die afrikanischen Weibchen sind mithin so groß wie die Männchen auf Ceylon. Auch in ihren Gewohnheiten weichen sie wesentlich voneinander ab. Auf Ceylon sucht der Elefant beim Aufgang der Sonne den dichtesten Schatten der Wälder und ruht dort bis etwa 5 Uhr nachmittags, worauf er in die Ebene hinauswandert. In Afrika, wo das Land im Allgemeinen offener ist, bleibt der Elefant den ganzen Tag an einem Orte, entweder unter einem einzeln stehenden Baume oder im hohen Grase. Seine gewöhnliche Nahrung besteht in den Blättern von Bäumen, namentlich von Mimosen. Auf Ceylon ist der Elefant, obgleich es dort Bäume genug gibt, von denen er sich nährt, hauptsächlich ein Grasfresser. Um sich seine Nahrung zu verschaffen, muss der afrikanische Elefant von seinen Zähnen einen starken Gebrauch machen. Die meisten Mimosen haben eine flache Krone und ihr reichstes Blätterwerk beginnt erst in einer Höhe von 30 Fuß. So hoch reicht der Elefant mit seinem Rüssel nicht und muss daher den Baum umstürzen, wenn er sich zu seiner Lieblingsnahrung verhelfen will. Die Zerstörung, sagt Baker, welche eine afrikanische Elefantenherde in einem Mimosenwalde anrichtet, ist ungeheuer. Ich habe entwurzelte Bäume von einer Größe gesehen, die es als unmöglich erscheinen ließ, dass ein einziger Elefant sie hätte entwurzeln können. Einzelne Bäume, die ich maß, hatten 4,5 Fuß im Umfange und eine Höhe von 30 Fuß. Die Eingeborenen versicherten mir, dass die Elefanten einander helfen und mehrere zusammen einen Baum ausroden. Da die Mimosen keine Pfahlwurzel haben, so begreift es sich, dass die Elefanten, die ihre mächtigen Zähne gleich Hebeln gegen die Seitenwurzeln benutzen, während andere an den niedrigsten Zweigen ziehen, einen Baum umzuwerfen vermögen, der wegen seiner Größe unverwundbar zu sein schien. Der Elefant von Ceylon bewältigt höchstens Bäume, die den Umfang eines gewöhnlichen Mannes haben. In Ceylon sieht man selten alte Männchen in größerer Menge beieinander, sie weiden einzeln oder paarweise. In Afrika trifft man große Elefantenherden, die ausschließlich aus Männchen bestehen. Baker sah oft 16 bis 20 männliche Tiere zusammen, die eine Masse von Elfenbein trugen, durch welche ein Elefantenjäger in die höchste Aufregung versetzt werden musste. Die Weibchen weiden in Afrika gemeinschaftlich in Herden von vielen Hunderten, während man in Ceylon selten mehr als 10 zusammensieht. Der Elefant ist das furchtbarste aller Tiere, und der afrikanische ist noch gefährlicher als der ostindische, da er sich durch einen Schuss vorn auf die Stirn fast gar nicht töten lässt. Der Kopf ist so eigentümlich gebildet, dass die Kugel entweder über das Gehirn weggeht oder in den ungemein festen Knochen und Knorpeln stecken bleibt, welche die Wurzeln der Zähne tragen. Baker hat mindestens 100 Zähne gemessen und immer gefunden, dass sie 24 Zoll tief im Schädel saßen. Ein großer Zahn, der in der Länge 7 Fuß 8 Zoll maß und 22 Zoll Umfang hatte, war 31 Zoll tief in den Kopf eingebettet. Baker verletzte nur einmal einen Elefanten, einen weiblichen, durch keinen Schuss vorn vor die Stirn und hatte doch eine Büchse im Gebrauch, deren Kugel durch 7 Drachmen Pulver eine ungeheure Schlagkraft erhielt. In Reserve hatte er ein Gewehr, das seine Araber Chena el Mutzach, Kind der Kanone, nannten. Es schoss eine halbpfündige Kugel und der Rückprall der Entladung war ein so heftiger, dass der Schütze um und um gewirbelt wurde wie eine Wetterfahne im Ozean. Baker gibt die Adresse des Büchsenmachers, Holland, London, Bond Street, aber er bemerkt, dass das Kind der Kanone besser für Goliath von Gath passe als für Menschen im Jahre des Herrn 1866. Einem Schuss in die Schläfe oder hinter das Ohr erliegt der afrikanische Elefant wie der ostindische sofort, vorausgesetzt, dass der Jäger bis auf 10 oder 12 Schritte herankommen kann. In den Urwäldern von Ceylon ist ein Anschleichen leicht. In den offeneren Gegenden Afrikas lässt der Elefant sich selten auf mehr als 50 Schritt nahe kommen, und greift er dann den Jäger an, so kann dieser sich schwer retten. In einem eigentlichen Dickicht traf Baker nur einmal auf Elefanten und schoss bei dieser Gelegenheit 5 Stück. Die Eingeborenen von Zentralafrika jagen den Elefanten gewöhnlich bloß des Fleisches wegen. Ehe die Araber auf dem Weißen Nil zu handeln begannen und ehe die von Mehmed Ali Pascha veranstaltete Expedition am Oberen Nil bis zum 5. Breitengrade vordrang, wurden die Zähne als wertlos, als bloße Knochen behandelt. Das Erlegen eines Elefanten ist für dies Schwarzen eine wichtige Angelegenheit, dass er nicht bloß für viele Menschen Fleisch, sondern auch ein Fett liefert, nachdem sie höchst begierig sind. Es gibt verschiedene Methoden, die Tiere zu töten. Fallgruben sind sehr gebräuchlich, aber die schlauen alten Männchen fängt man selten auf diese Art. Man legt die Grube in der Nähe einer Tränke an, versperrt dem Elefanten seinen gewohnten Weg durch gefällte Bäume oder zieht auch wohl einen tiefen, offenen Graben und leitet die Tiere so zu der Grube hin. Man macht diese in der Regel 12 Fuß lang, 3 Fuß breit und 9 Fuß tief und lässt sie nach unten zu immer schmaler werden, so daß sie zuletzt bloß noch einen Fuß breit bleiben. Durch Reisig und Heu wird die Öffnung verdeckt. Fällt ein Elefant in der Nacht durch diese trügerische Decke hindurch, so werden seine Füße in dem engen untersten Teil eingeklemmt und er arbeitet bis an die Schultern eingesunken, vergebens daran, sich frei zu machen. Ist ein Elefant gefangen, so ergreift die ganze Herde in panischem Schrecken die Flucht, und noch mehrere Tiere fallen in die Gruben, die in der Nähe zahlreich angebracht sind. In den Gruben sind die Elefanten so hilflos, dass man sie leicht mit Lanzen tötet. Die große Jagdzeit ist im Januar, wenn das hohe Gras der Prärien zu Heu ausgedörrt ist. Entdeckt man in dieser Zeit eine große Herde, so sammeln sich die Eingeborenen in einer Zahl von vielleicht 1000 Köpfen, umzingeln die Elefanten in ziemlich weiter Entfernung und stecken auf ein gegebenes Zeichen das Gras in Brand. Binnen weniger Minuten sind die arglosen Tiere in einen Feuerkreis eingeschlossen, der ihnen näher und näher rückt. Die Menschen folgen den Flammen, die 20 und 30 Fuß in die Höhe schlagen. Die Elefanten, von Rauch und Feuer geschreckt, versuchen zuletzt zu entfliehen. Wohin sie auch stürzen, überall begegnen sie einer undurchdringlichen Schranke von erstickendem Qualm und sengendem Feuer. Inzwischen wird der verhängnisvolle Kreis enger, Büffel und Antilopen drängen sich unter die Elefanten, und über alle diese Tiere schlagen die wütenden Flammen hinweg. Die halb verbrannten, vom Feuer geblendeten, vom Rauch erstickten Elefanten werden jetzt von dem wilden Haufen der Jäger angegriffen und fallen unter zahllosen Speeren. Diese Jagdart richtet alles Wild zugrunde und macht namentlich die Antilopen so selten, dass man auf einer ganzen Tagesreise in der offenen Prärie selten ein Dutzend sieht. Nicht so verwüstend ist die folgende Jagdart. Etwa 100 Schwarze klettern in der Nähe einer Stelle, wo man Elefanten gesehen hat, auf Bäume. Sie führen schwere Lanzen mit Klingen von 18 Zoll Länge und 3 Zoll Breite. Die Elefanten werden nun den Bäumen zugetrieben, auf denen die Jäger sich befinden, und jedem, der nahe genug kommt, wird eine Lanze zwischen die Schultern geworfen. Die Lanze macht eine furchtbare Wunde, und der Elefant stürzt bald von Blutverlust erschöpft zusammen. Die zentralafrikanischen Elefanten haben weit größere Zähne als die abyssinischen. Baker schoss im Basegebiet an der Grenze von Abyssinien eine beträchtliche Anzahl Elefanten und erhielt nie einen Zahn, der mehr als 30 Pfund wog. In der Nähe des Weißen Nils sind 50 Pfund das durchschnittliche Gewicht des Zahns eines männlichen Elefanten, und die Zähne der Weibchen wiegen jeder mindestens 10 Pfund. Baker sah Riesenzähne von 160 Pfund. Ja, ein französischer Händler besaß sogar einen Zahn, der 172 Pfund wog. Selten sind ein paar Zähne einander gleich. Wie der Mensch die rechte Hand mehr braucht als die linke, so arbeitet der Elefant vorzugsweise mit einem Zahn, den die Händler El Hadam, den Diener, nennen. Dieser Zahn wird natürlich mehr abgenutzt als der andere und wiegt gewöhnlich 10 Pfund weniger. da die Elfenbeinhändler, die ihre Jagden von Jahr zu Jahr weiter ausdehnen, alle zugleich Sklavenhändler sind, so würde am obern weißen Nil derselbe scheußliche Zustand eintreten wie weiter unten, wenn die Schwarzen sich nicht besser zu schützen wüssten. In der Nähe der Grenze haben sie ihre Dörfer in den Ebenen verlassen und sich in die Berge zurückgezogen. An manchem Tage versammelten sie sich am Rande ihrer senkrechten Klippen, wenn Baker vorüberzog, und blickten auf die Fremden nieder, wie die Besatzung einer Festung von den Wellen auf einen vorbeimarschierenden Feind niederblickt. In den weiten Ebenen des Elyria-Gebiets schützen sich die Schwarzen durch die Befestigung ihrer Dörfer. Man baut ein Pfahlwerk von Basaursen, die ein eisenhartes Holz haben, und umgibt dasselbe mit lebendigen Dornsträuchern, welche 20 Fuß hoch werden. An dem Eingang zum Dorfe errichtet man eine Art von bedecktem Weg, der sich leicht verteidigen lässt. Das ganze große Gebiet der Nilquellen liefert in die Wirtschaft des menschlichen Geschlechts nichts als Elfenbein und vielleicht einige Löwen- und Leopardenfelle. In einer gewissen Höhe über dem Meere, selbst für Weiße bewohnbar, könnte es am Welthandel einen nicht unbedeutenden Anteil nehmen. Mehrere der wichtigsten Pflanzen, von denen die sogenannten Kolonialwaren herrühren, gedeihen in diesen von Fruchtbarkeit strotzenden Ländern wild. Der Tabak erreicht bei einiger Pflege eine außerordentliche Höhe und liefert ein sehr gutes Blatt. Baker rauchte in Zentralafrika viel, weil er darin ein Vorbeugungsmittel gegen das Fieber sah, und lobt den Geruch und Geschmack des Tabaks. In den Wäldern wächst der Kaffeebaum wild, großes Zuckerrohr sah Baker auf vielen Feldern, auch eine wilde Flachsart kommt vor, doch ziehen die Eingeborenen für ihre rohen Gewebe die Faser einer Aloe-Art vor. Die Erdnüsse, die der Einführung der Kultur in Westafrika bereits einige Dienste geleistet, die Schwarzen an eine freiwillige, leichte Arbeit gewöhnt und ihren Wohlstand gehoben haben, wachsen in den zentralafrikanischen Wäldern in Überfülle. Kurz, die natürlichen Vorbedingungen eines besseren Zustandes sind im Lande selbst vorhanden. Um was es sich zunächst handelt, ist die Nötigung der portugiesischen und ägyptischen Regierung, dem Sklavenhandel zu entsagen, dann ist der zweite Schritt ermöglicht. Der erste, das heißt die Erkundung des Landes durch Reisende, ist ja geschehen. Dem gewöhnlichen Laufe der Dinge nach haben diesen Kundschaftern Missionäre und weiße Händler zu folgen, deren Stationen die ersten Haltpunkte beginnender Zivilisation bilden werden. Deutschland hat Reisende und Missionäre genug nach Afrika geschickt. Hoffentlich beteiligt es sich auch bei den wichtigeren, ferneren Arbeiten, aber unter eigener, nicht unter englischer Fahne. Ende von Aus dem Elefantenlande. Der Luftballon von Selma Lagerlöf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Luftballon von Selma Lagerlöf, übersetzt von Marie Franzos. Vater und die Knaben sitzen an einem regnerischen Oktoberabend in einem Coupé dritter Klasse auf der Fahrt nach Stockholm. Vater ist auf seiner Bank allein. Die Knaben sitzen ihm gegenüber, eng aneinander geschmiegt, und lesen einen Roman von Jules Verne, der den Titel führt »6 Wochen im Luftballon«. Das Buch ist sehr abgegriffen. Die Knaben können es fast auswendig und haben endlose Diskussionen darüber geführt, aber sie lesen es immer wieder mit demselben Vergnügen. Sie haben alles vergessen, um den kühnen Luftschiffern quer über Afrika zu folgen, und sie erheben nur selten den Blick vom Buche, um die schwedischen Landschaften zu betrachten, die sie durchfahren. Die Knaben sehen einander sehr ähnlich. Sie sind von gleicher Größe, gleich gekleidet, in graue Überröcke und blaue Schulmützen. Sie haben alle beide große träumerische Augen und kleine Stumpfnasen. Sie sind immer gut Freund, gehen immer miteinander, kümmern sich nicht um andere Kinder und sprechen immer von Erfindungen und Entdeckungsfahrten. Der Begabung nach sind sie recht verschieden geartet. Lennart, der Ältere, der 13 Jahre zählt, kommt in der Schule schwer vorwärts, und er kann kaum in irgendeinem Gegenstande mit seiner Klasse Schritt halten. Dafür ist er aber sehr geschickt und unternehmungslustig. Er will Erfinder werden und beschäftigt sich beständig damit, eine Flugmaschine zu konstruieren. Hugo ist ein Jahr jünger als Lennart, aber er begreift leichter und ist schon in derselben Klasse wie der Bruder. Auch er interessiert sich nicht besonders für das Lernen, hingegen ist er ein großer Sportsmann, Skiläufer, Radfahrer und Eisläufer. Wenn er erwachsen ist, will er auf Entdeckungsreisen gehen. Sobald Lennarts Flugmaschine fertig ist, wird Hugo damit ausfliegen, um zu entdecken, was von der Welt noch zu entdecken übrig ist. Vater ist ein großgewachsener Mann mit eingesunkener Brust, fahlem Gesicht und schmalen, schönen Händen. Er ist nachlässig gekleidet. Seine Hemdbrust ist zerknittert, der Rockaufhänger guckt am Halse hervor, die Weste ist schief geknöpft und die Strümpfe sind herabgerutscht. Er trägt das Haar so lang, dass es auf den Rockkragen hängt, dies jedoch nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Geschmack und Gewohnheit. Vater stammt aus einem alten Spielmannsgeschlecht, weit her aus dem Bauernland, und er hat als sein besonderes Erbteil zwei starke Anlagen mitbekommen. Die eine Anlage ist eine große musikalische Begabung, und sie trat als erstes zutage. Er besuchte die Akademie in Stockholm, studierte dann ein paar Jahre im Ausland und machte in diesen Studienjahren so glänzende Fortschritte, dass er selbst und seine Lehrer erwarteten, es würde ein großer, weltberühmter Violinspieler aus ihm werden. Er hätte sicherlich Talent genug gehabt, dieses Ziel zu erreichen, aber es fehlte ihm an Kraft und Ausdauer. Er konnte sich draußen in der Welt keine Stellung erkämpfen, sondern kam gar bald heim und nahm einen Organistenposten in einer Provinzstadt an. Anfangs schämte er sich wohl, dass er allen den in ihn gesetzten Erwartungen nicht entsprochen hatte, aber er empfand es auch als angenehm, einen sichern Lebensunterhalt zu haben und nicht mehr die Barmherzigkeit fremder Leute in Anspruch nehmen zu müssen. Kurz nachdem er die Stelle bekommen hatte, heiratete er, und einige Jahre lang war er mit seinem Lose ganz zufrieden. Er hatte ein schönes kleines Heim, eine frohe und glückliche Frau und zwei kleine Jungen, und er war der Liebling der ganzen Stadt, überall gesucht und gefeiert. Aber dann war eine Zeit gekommen, wo dies alles ihn nicht mehr zu befriedigen schien. Er sehnte sich danach, noch einmal in die Welt hinauszuziehen und sein Glück zu versuchen, doch fühlte er sich verpflichtet, daheim zu bleiben, weil er nun Weib und Kind hatte. Vor allem war es die Frau, die ihn überredet hatte, von dieser Reise abzustehen. Sie glaubte, dass es ihm nicht besser glücken werde als das erste Mal. Sie meinte, sie seien so glücklich, dass er nichts anderes zu erstreben brauche. Damit beging sie sicher einen Fehler, aber sie musste ihn auch schwer genug büßen, denn von der Zeit an kam der zweite Familienzug bei dem Manne zum Vorschein. Da er seine Sehnsucht nach Ruhm und Erfolg nicht stillen konnte, suchte er sich mit dem Trinken zu trösten. Und es ging ihm nun so, wie es den Menschen aus seiner Familie zu gehen pflegte. Er trank ohne Besinnung und ohne Maß und kam binnen kurzem ganz herunter. Er wurde allmählich ein ganz anderer Mensch als zuvor. Er war nicht mehr liebenswürdig und einnehmend, sondern böse und hart. Und das größte Unglück war, dass er einen furchtbaren Hass gegen seine Frau fasste und sie in jeder möglichen Weise quälte, wenn er betrunken war, und auch sonst. Die Knaben hatten also kein gutes Heim gehabt, und ihre Kindheit wäre sehr unglücklich gewesen, hätten sie sich nicht eine kleine Welt für sich selbst geschaffen, voll von Maschinenmodellen, Entdeckungsplänen und Abenteuerbüchern. Die einzige, die zuweilen einen Blick in diese Welt werfen durfte, war Mutter. Vater hatte nicht einmal eine Ahnung, dass sie existierte, und auch jetzt vermag er mit den Knaben über nichts zu sprechen, was sie interessiert. Er stört sie einmal ums andere, wenn er fragt, ob es nicht schön wäre, Stockholm kennenzulernen, und ob sie sich nicht freuten, mit Vater zu reisen und dergleichen mehr. Sie antworten sehr kurz, um sich augenblicklich wieder in das Buch zu vertiefen. Vater jedoch fragt weiter. Er glaubt, daß die Knaben von seiner Liebenswürdigkeit sehr entzückt sein müssten und nur zu schüchtern wären, es zu zeigen. Die haben zu lange an Mutters Schürzenband gehangen, denkt er. Sie sind ängstlich und zimperlich geworden. Das wird jetzt anders werden, wenn sie in meine Hand kommen. Aber Vater täuscht sich. Dass die Knaben ihm so kurze Antworten geben, kommt nicht von der Schüchternheit, sondern bedeutet nur, dass sie wohl erzogen sind und ihn nicht verletzen wollen. Wenn es nicht so wäre, würden sie ganz anders antworten. »Warum sollen wir es schön finden, mit Vater zu reisen?« würden sie dann sagen. »Vater glaubt freilich, etwas ganz Besonderes zu sein, aber wir sehen ja, dass er nur ein verkommener Schwächling ist. Und warum sollten wir uns darauf freuen, Stockholm kennenzulernen? Wir wissen sehr gut, dass Vater uns nicht mitgenommen hat, um uns eine Freude zu machen, sondern nur, um Mutter zu kränken. Es wäre klüger, wenn Vater die Knaben lesen ließe, ohne sie zu stören. Sie sind niedergeschlagen und ängstlich, und es reizt sie, dass er so guter Laune ist. Nur weil er weiß, dass Mutter daheim sitzt und weint, ist er heute so vergnügt, flüstern sie einander zu. Vaters Fragen bringen es schließlich dahin, dass die Knaben nicht mehr lesen, obgleich sie noch immer über das Buch gebeugt dasitzen. Anstattdessen beginnen ihre Gedanken mit großer Bitterkeit, um alles zu kreisen, was sie um Vaters Willen haben leiden müssen. Sie erinnern sich, wie sich Vater einmal am hellichten Tage betrunken hatte und über die Straße getorkelt kam, von einer Menge Schuljungen verfolgt, die ihn ausspotteten. Sie rufen sich zurück, wie die anderen Jungen sie gehänselt und ihnen Spitznamen gegeben haben, weil sie einen Vater hatten, der trank. Sie haben sich für Vater schämen müssen, sie mussten seinetwegen in beständiger Angst leben, und so wie sie irgendeinen Spaß hatten, ist er dazwischen gekommen und hat ihnen das Vergnügen verdorben. Es ist kein kleines Sündenregister, das sie da aufstellen. Die Knaben sind sehr sanftmütig und geduldig, aber sie fühlen einen Groll in sich aufsteigen, der stärker und stärker wird. Er hätte doch begreifen müssen, dass sie ihm die große Enttäuschung nicht verzeihen konnten, die er ihnen gestern bereitete. Das war doch das Ärgste, was er ihnen noch angetan hatte. Die Sache war nämlich die, dass die Mutter der Knaben sich im vorigen Frühling entschlossen hatte, sich von deren Vater zu trennen. Mehrere Jahre lang hatte der Mann sie auf jede erdenkliche Art verfolgt und gepeinigt, doch sie hatte sich nicht von ihm trennen wollen, sondern war bei ihm geblieben, damit er nicht völlig verkomme. Aber jetzt endlich wollte sie es um der Knaben willen tun. Sie hatte beobachtet, dass der Vater sie unglücklich machte, und sie meinte, sie müsse sie diesem Elend entziehen und ihnen ein gutes, friedliches Heim schaffen. Als das Frühlingssemester zu Ende war, hatte sie die Knaben aufs Land zu ihren Eltern geschickt und war selbst ins Ausland gereist, um so aufs Einfachste die Scheidung zu erlangen. Es war ihr freilich nicht recht gewesen, dass es dadurch den Anschein gewann, als ob die Ehe durch ihr Verschulden gelöst würde, aber dem hatte sie sich unterwerfen müssen. Noch weniger zufrieden war sie damit, dass die Knaben vom Gerichte dem Vater zugesprochen wurden, weil sie eine entlaufene Ehefrau wäre. Sie tröstete sich freilich damit, dass er unmöglich die Absicht haben könnte, die Kinder zu behalten, aber sie hatte doch keine rechte Ruhe mehr. Sobald die Scheidung durchgeführt war, war sie zurückgekommen und hatte eine Wohnung gemietet, in der sie mit den Knaben leben wollte. Erst vor 2 Tagen hatte sie alles fertig gehabt, so daß die Knaben zu ihr übersiedeln konnten. Es war der glücklichste Tag, den die Kinder noch erlebt hatten. Die ganze Wohnung bestand aus einem großen Zimmer und einer großen Küche, aber alles war neu und fein, und Mutter hatte es so außerordentlich behaglich eingerichtet. Das Zimmer sollte Mutter und ihnen tagsüber als Arbeitsraum dienen, und nachts sollten die Knaben da schlafen. Die Küche war sehr niedlich und hell. Da würden sie essen. Und in einem kleinen Verschlag hinter der Küche hatte Mutter ihr Bett. Mutter hatte ihnen gesagt, dass sie sehr arm sein würden. Sie hatte eine Stelle als Gesanglehrerin an der Mädchenschule bekommen, aber dies war auch alles. Davon mussten sie leben. Sie waren nicht in der Lage, sich an Dienstmädchen zu halten, sondern mussten sich allein helfen. Die Knaben waren über das Ganze in hellstem Entzücken, vor allem darüber, dass sie mit angreifen durften. Sie erboten sich, Holz und Wasser zu tragen. Sie wollten die Schuhe putzen und die Betten machen. Es war ein rechter Spaß, sich das alles auszudenken. Eine Kammer war da, wo Lennart alle seine Maschinen aufheben konnte. Er selbst sollte den Schlüssel dazu haben, und kein anderer als Hugo und er sollten sie je betreten dürfen. Aber nur einen einzigen Tag durften die Knaben bei Mutter glücklich sein. Dann hatte ihnen Vater die Freude verdorben, wie er es stets getan hatte, solange sie sich zurückerinnern konnten. Mutter hatte ihnen erzählt, sie habe gehört, dass Vater eine Erbschaft von einigen tausend Kronen gemacht hätte. Er habe seine Stellung gekündigt und wolle nun nach Stockholm ziehen. Mutter und sie hatten sich sehr darüber gefreut, dass er die Stadt verließ, so daß sie ihm nicht mehr auf der Straße zu begegnen brauchten. Aber dann war einer von Vaters Freunden mit der Botschaft zu Mutter gekommen, dass Vater die Knaben nach Stockholm mitnehmen wolle. Mutter hatte geweint und gefleht, ihre Knaben behalten zu dürfen, aber Vaters Abgesandter hatte geantwortet, dass Vater fest entschlossen sei, die Knaben in seine Obhut zu nehmen. Wenn sie nicht gutwillig kämen, würde er sie durch die Polizei holen lassen. Er sagte, Mutter solle doch das Scheidungsurteil durchlesen, da stünde es ja deutlich, dass die Knaben dem Vater gehörten. Und das wußte Mutter ja auch, das ließ sich nicht leugnen. Vaters Freund hatte viele schöne Dinge gesagt. Vater liebe seine Jungen und wolle sie deshalb für sich haben. Aber die Knaben wußten, daß Vater sie einzig und allein fortschleppte, um Mutter zu quälen. Er hatte sich das ausgedacht, damit Mutter an der Trennung von ihm keine Freude hätte. Sie sollte in beständiger Unruhe um die Knaben leben. Das Ganze war nur Rache und Bosheit. Aber Vater hatte seinen Willen durchgesetzt, und hier waren sie nun auf dem Wege nach Stockholm. Und ihnen gegenüber saß Vater und freute sich, dass er Mutter unglücklich gemacht hatte. Mit jedem Augenblick, der verging, wurde ihnen der Gedanke, dass sie bei Vater bleiben und mit ihm leben müssten, immer widerwärtiger. Waren sie denn völlig in seiner Gewalt? Gab es keine Rettung? Vater hat sich in seine Ecke zurückgelehnt, und nach einem Weilchen schlummert er ein. Sogleich beginnen die Knaben sehr lebhaft miteinander zu flüstern. Es wird ihnen nicht schwer, einen Entschluss zu fassen. Den ganzen Tag haben sie, jeder für sich, nur daran gedacht, durchzubrennen. Sie verabreden, sich auf die Plattform schleichen und aus dem Zuge zu springen, wenn er gerade durch einen großen Wald führe. Dann würden sie sich an einem versteckten Plätzchen im Wald eine Hütte bauen und dort allein leben, ohne sich irgendeinem Menschen zu zeigen. Während die Knaben diese Pläne schmieden, bleibt der Zug an einer Station stehen, und eine Bäuerin, die ein kleines Kind an der Hand führt, steigt in das Coupé. Sie ist schwarz gekleidet, trägt ein Kopftuch und sieht gut und freundlich aus. Sie zieht dem Kleinen das Überröckchen aus, das vom Regen nass geworden ist, und wickelt ihn in einen Schal. Dann zieht sie ihm die Schuhe ab, trocknet die kalten Füßchen, sucht aus einem Bündel Strümpfe und Schuhe hervor und legt sie ihm an. Schließlich steckt sie ihm ein Bonbon zu und legt ihn auf die Bank, den Kopf auf ihrem Schoße, damit er einschlafe. Bald wirft der eine, bald der andere Knabe einen Blick auf die Bäuerin, die sich mit ihrem Kinde beschäftigt. Diese Blicke werden immer häufiger, und plötzlich haben die Knaben beide zugleich Tränen in den Augen. Nun sehen sie nicht mehr auf, sondern halten die Augen hartnäckig niedergeschlagen. Es ist, als wäre zugleich mit der Bäuerin noch jemand anders, der für alle, außer für die Knaben, unsichtbar und unbemerkbar ist, in den Wagen gekommen. Und dieser andere ist Mutter. Die Knaben haben das Gefühl, dass sie gekommen sei und sich zwischen sie gesetzt und ihre Hände ergriffen habe, wie sie es noch gestern Abend tat, als es sich entschied, dass sie reisen müssten, und sie spricht ebenso zu ihnen wie damals. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr Vater meinetwegen nicht gram sein werdet. Vater hat es mir nie verzeihen können, dass ich ihn gehindert habe, fortzureisen. Er meint, dass es meine Schuld sei, wenn nichts aus ihm geworden ist und wenn er trinkt. Er kann mich nie genug strafen. Aber ihr dürft ihm deshalb nicht böse sein. Da ihr jetzt mit Vater leben sollt, müsst ihr mir versprechen, gut gegen ihn zu sein. Ihr dürft ihn nicht reizen, ihr müsst auf ihn achten, so gut ihr könnt. Das müsst ihr mir versprechen, sonst weiß ich gar nicht, wie ich euch ziehen lassen soll.« Und die Knaben haben es versprochen. »Ihr dürft euch nicht von Vater fortschleichen, versprecht mir das«, hatte Mutter gesagt. Das hatten sie auch versprochen. Die Knaben sind zuverlässig, und in demselben Augenblick, wo sie daran denken, dass sie Mutter dieses Versprechen gegeben haben, lassen sie alle Fluchtgedanken fahren. Vater schläft noch immer, aber sie bleiben geduldig auf ihren Plätzen sitzen. Mit verdoppeltem Eifer fangen sie wieder zu lesen an, und ihr Freund, der gute Jules Verne, führt sie bald aus ihren Sorgen in die Wunderwelt Afrikas. Weit draußen in der Södervorstadt hatte Vater zwei Zimmer zu ebner Erde gemietet, mit der Aussicht in einen engen Hof. Die Wohnung ist schon lange in Gebrauch, sie ist von einer Familie auf die andere übergegangen, ohne je instand gesetzt zu werden. Die Tapeten haben eine Unmenge Risse und Flecken, die Decken sind verrußt, ein paar Fensterscheiben sind zerbrochen, und der Küchenboden ist so ausgetreten, dass er ganz holprig geworden ist. Ein paar Dienstmänner haben die Möbel vom Bahnhof geholt, sie in die Zimmer getragen und sie da kunterbunt stehen lassen. Vater und die Knaben sind jetzt dabei, auszupacken. Vater steht mit hocherhobener Axt da, um eine Kiste zu öffnen. Die Knaben packen aus einer anderen Kiste Glas und Porzellan und stellen es in den Wandschrank. Sie sind geschickt und arbeiten eifrig, aber Vater hört nicht auf, sie zur Vorsicht zu mahnen, und er verbietet ihnen, mehr als ein Glas oder einen Teller auf einmal zu tragen. Inzwischen geht es mit Vaters eigener Arbeit nicht recht vorwärts. Seine Hände sind zittrig und kraftlos, und er ist schon ganz schweißbedeckt, ohne den Deckel von der Kiste losbekommen zu können. Er legt die Axt nieder, geht um die Kiste herum und fragt sich, ob sie vielleicht verkehrt stehe. Da nimmt einer der Knaben die Axt und fängt an, sie anzustemmen, doch Vater stößt ihn fort. Lennart werde doch nicht glauben, dass er den Deckel aufbringen könne, wenn Vater selbst es nicht zustande bringe. »Nur ein geübter Arbeiter kann diese Kiste öffnen«, sagt Vater und nimmt Hut und Rock, um den Hausknecht zu holen. Kaum ist Vater zur Türe hinaus, als ihm etwas einfällt. Er begreift plötzlich, warum er keine Kraft in den Händen hat. Es ist noch früh am Vormittag, und er hat nichts zu sich genommen, was das Blut in Umlauf bringt. Wenn er in ein Café ginge und einen Cognac tränke, dann würde er seine Kraft wiederfinden und könne sich ohne fremde Unterstützung behelfen. Das ist viel besser, als den Hausknecht zu holen. Vater geht also auf die Straße, um ein Café zu suchen. Als er in die kleine Hofwohnung zurückkehrt, ist es 8 Uhr abends. In Vaters Jugend, als er noch auf die Akademie ging, hatte er in der Södervorstadt gewohnt. Er war damals Mitglied eines Doppelquartetts gewesen, das hauptsächlich aus Kontoristen und kleinen Kaufleuten bestand und in einem Keller in der Nähe von Mosebacke seine Zusammenkünfte abzuhalten pflegte. Vater hatte nun Lust bekommen, nachzusehen, ob dieser kleine Keller noch existiere. Er war wirklich noch da, und Vater hatte das Glück gehabt, ein paar von den alten Freunden zu treffen, die da saßen und frühstückten. Sie hatten ihn mit größter Freude begrüßt, ihn zum Frühstück eingeladen und seine Ankunft in Stockholm auf die herzlichste Weise gefeiert. Als die Mahlzeit schließlich beendet war, hatte Vater heimgehen wollen, um seine Möbel auszupacken, doch die Freunde hatten ihn überredet, zu bleiben und mit ihnen zu Mittag zu essen. Und dies hatte sich so lange hinausgezogen, dass Vater nicht vor 8 Uhr nach Hause gekommen war. Und es hatte ihn keine geringe Überwindung gekostet, sich zu so früher Stunde von der lustigen Gesellschaft loszureißen. Als Vater heimkommt, sitzen die Knaben in der Dunkelheit, denn sie haben kein Zündholz. Vater hat ein Zündholzschächtelchen in der Tasche, und als er ein kleines Kerzenstümpfchen angezündet hat, das glücklicherweise mitgekommen ist, sieht er, dass die Knaben erhitzt und verstaubt sind, aber munter und vergnügt und augenscheinlich sehr zufrieden mit ihrem Tag. In den Stübchen stehen die Möbel geordnet, die Kisten sind fortgeräumt, Stroh- und Papierschnitzel fortgekehrt. Hugo macht gerade im ersten Zimmer die Betten für die Knaben. Das zweite Zimmer soll Vaters Schlafstube sein, und da steht sein Bett mit so viel Sorgfalt gemacht, wie er sich's nur wünschen kann. Jetzt geht mit Vater ein eigentümlicher Umschwung vor. Als er heimkam, war er mit sich selbst unzufrieden gewesen, weil er sich von der Arbeit davongemacht und die Knaben ohne Speise und Trank zurückgelassen hatte. Aber jetzt, wo er sieht, dass sie guter Laune sind und dass ihnen nichts abzugehen scheint, bereut er es, dass er ihrethalben seine Freunde verlassen hat. Er wird reizbar und streitsüchtig. Er sieht wohl, dass die Knaben stolz auf alle die Arbeit sind, die sie geleistet haben, und dass sie erwarten, von ihm gelobt zu werden. Aber dazu ist er gar nicht geneigt. Er fragt vielmehr, wer da gewesen sei und ihnen geholfen habe, und bittet sie, sich gefälligst zu merken, dass man in Stockholm nichts geschenkt bekomme und der Hausknecht für alles, was er täte, bezahlt werden müsse. Die Knaben antworten, dass sie keine Hilfe in Anspruch genommen, sondern alles allein gemacht hätten, aber er hört nicht auf zu zanken. Es sei Unrecht von ihnen gewesen, die große Kiste zu öffnen. Sie hätten sich dabei etwas zu Leide tun können. Er hätte ihnen doch verboten, sie zu öffnen. Sie hätten ihm jetzt zu gehorchen. Er sei für sie verantwortlich. Er nimmt die Kerze, geht in die Küche und leuchtet in die Schränke. Der kleine Vorrat an Glas und Porzellan ist in guter Ordnung auf den Brettern aufgestellt. Er prüft alles haargenau, um Anlass zu weiterem Tadel zu finden. Plötzlich erblickt Vater ein paar Überreste des Abendbrots der Knaben und beginnt sogleich zu zanken, weil sie Huhn gegessen haben. Woher sie sich das verschafft hätten, ob sie wie die Prinzen zu leben gedächten, ob sie sein Geld hinauswürfen, um Hühner zu essen. Dann fällt ihm ein, dass er ihnen ja kein Geld zurückgelassen hat. Er fragt, ob sie das Huhn gestohlen hätten, und gerät ganz außer sich. Er spricht und ermahnt, zankt und tost, aber jetzt bekommt er von den Knaben keine Antwort. Sie wollen ihm nicht sagen, woher sie das Huhn haben, sondern lassen ihn austoben. Und er hält ganze Reden, ganze Predigten, er erschöpft seine letzten Kräfte. Schließlich bittet und bettelt er. »Ich beschwöre euch, sagt mir die Wahrheit. Ich will euch alles verzeihen, was ihr auch begangen haben mögt, wenn ihr mir nur die Wahrheit sagt.« Jetzt können es die Knaben nicht länger aushalten. Vater hört einen prustenden Laut, sie werfen die Decken ab und setzen sich auf, und er merkt, dass sie vor unterdrücktem Lachen ganz rot im Gesicht sind. Und während sie jetzt ungezügelt herauslachen, sagt Lennart, von beständigem Kichern unterbrochen, »Mutter hat uns doch ein Hühnchen in den Esskorb gelegt, den sie uns auf die Reise mitgegeben hat.« Vater richtet sich auf, sieht die Knaben an, will sprechen, findet aber keine passenden Worte. Er richtet sich noch majestätischer empor, sieht sie mit tiefster Verachtung an und geht ohne weiteres auf sein Zimmer. Vater hatte jetzt herausgebracht, wie geschickt die Knaben sind, und er benützt dies, um ein Dienstmädchen zu ersparen. Morgens schickt er Lennart in die Küche und lässt ihn Kaffee kochen, während Hugo den Frühstückstisch deckt und Brot vom Bäcker holt. Nach dem Frühstück setzt Vater sich auf einen Stuhl und sieht zu, wie die Knaben die Betten machen, die Zimmer kehren und die Öfen heizen. Er gibt unaufhörlich Befehle und kommandiert sie von einer Arbeit zur anderen, nur um seine Macht zu zeigen. Wenn das Morgenaufräumen vorüber ist, geht er aus und bleibt den ganzen Vormittag weg. Das Mittagessen lässt er aus einer benachbarten Kochschule holen. Dann lässt Vater die Knaben für den Abend allein und verlangt von ihnen nichts anderes, als dass sein Bett gemacht sei, wenn er heimkommt. Die Knaben sind so fast den ganzen Tag allein und können sich beschäftigen, womit sie wollen. Eine ihrer wichtigsten Arbeiten besteht darin, an Mutter zu schreiben. Sie bekommen von ihr jeden Tag einen Brief, und sie schickt ihnen Papier und Marken, damit sie ihr antworten können. Mutters Briefe enthalten hauptsächlich Ermahnungen, artig gegen Vater zu sein. Sie schreibt immer, wie liebenswert Vater gewesen sei, als sie ihn kennenlernte, und sie erzählt ihnen, wie hochstrebend und arbeitsam er im Anfang seiner Laufbahn gewesen sei. Sie sollten zärtlich und liebevoll gegen ihn sein. Sie dürften nie vergessen, wie unglücklich er wäre. Wenn ihr so recht gut gegen Vater seid, dann hat er vielleicht Mitleid mit euch und lässt euch wieder nach Hause zu mir kommen, schreibt Mutter. Mutter erzählt, dass sie beim Pfarrer und beim Bürgermeister gewesen sei, um zu fragen, ob es nicht möglich wäre, die Knaben wiederzubekommen. Aber alle beide hätten ihr gesagt, dass es keinen Ausweg gäbe. Die Knaben müssten bei ihrem Vater bleiben. Mutter wolle gern nach Stockholm übersiedeln, um ihre Jungen wenigstens ab und zu sehen zu können, aber alle Menschen rieten ihr, sich zu gedulden und noch zu warten. Sie glaubten, dass Vater die Knaben bald satt bekommen und sie wieder heimschicken werde. Mutter wisse nicht recht, was sie tun solle. Einerseits finde sie es schrecklich, dass ihre Knaben in Stockholm ohne irgendjemand lebten, der sich ihrer annehme, und andererseits wisse sie, wenn sie ihr Heim verließe und ihre Anstellung aufgäbe, könnte sie sie nicht bei sich aufnehmen und versorgen, falls sie frei würden. Aber zu Weihnachten werde Mutter auf jeden Fall nach Stockholm kommen und nach ihnen sehen. Die Knaben schreiben und erzählen, was sie den ganzen Tag tun, Stunde für Stunde. Sie lassen Mutter wissen, dass sie Vater das Essen holen und ihm das Bett machen. Sie begreift, dass sie sich bemühen, ihr zuliebe gut gegen ihn zu sein, aber sie merkt, dass sie ihn nicht besser leiden können als früher. Ihre kleinen Jungen scheinen immer einsam zu sein. Sie wohnen in einer großen Stadt, wo es von Menschen wimmelt, aber niemand fragt nach ihnen, niemand beachtet sie. Und vielleicht ist es noch am besten so. Wer weiß, in was sie hineingeraten könnten, wenn sie irgendwelche Bekanntschaften machten. Sie bitten sie immer, sich ihrer Talben keine Sorgen zu machen. Sie würden sich schon durchschlagen. Sie erzählen, dass sie sich die Strümpfe stopfen und die Knöpfe annähen. Sie deuten auch an, dass Lennart mit seiner Erfindung sehr weit gekommen sei und sagen, dass alles gut sein werde, so wie die fertig wäre. Aber Mutter lebt in beständiger Angst. Tag und Nacht sind ihre Gedanken bei den Knaben. Tag und Nacht betet sie zu Gott, er möge über ihre kleinen Söhne wachen, die einsam in einer großen Stadt leben, ohne irgendjemand, der ihre Augen gegen die Lockungen der Verderbnis schützt und ihre jungen Herzen vor der Lust zum Bösen bewahrt. Vater und die Knaben sitzen eines Vormittags in der Oper. Einer von Vaters früheren Kollegen, der der Hofkapelle angehört, hat ihn eingeladen, der Probe zu einem Symphoniekonzert beizuwohnen, und Vater hat die Knaben mitgenommen. Als das Orchester einsetzt und das Haus von den Tonwellen erfüllt wird, gerät Vater in so heftige Bewegung, dass er sich nicht beherrschen kann, sondern zu weinen anfängt. Er schluchzt, schneuzt sich geräuschvoll und stöhnt einmal um das andere auf. Er legt sich gar keinen Zwang mehr an, sondern wird so laut, dass die Spielenden gestört werden. Ein Diener kommt und winkt ihm ab, darauf nimmt Vater die Knaben bei der Hand und schleicht sich ohne ein Wort des Widerspruchs hinaus, und den ganzen Heimweg hören seine Tränen nicht auf zu fließen. Vater hat die Hände der Knaben in den seinen behalten und geht mit einem Jungen an jeder Seite einher. Ganz plötzlich fangen auch die Knaben zu weinen an. Sie verstehen nun zum ersten Male, wie Vater seine Kunst geliebt hat. Es war entsetzlich für ihn gewesen, versoffen und verkommen dazusitzen und andere spielen zu hören. Es war ein Jammer, dass er nicht das geworden war, was er hätte werden sollen. Es war für Vater so, wie es für Lennart wäre, wenn er seine Flugmaschine nie fertig brächte, oder für Hugo, wenn er keine Entdeckungsreise machen dürfte. Zu denken, dass sie einmal als untaugliche Greise dasitzen und sich zu Häupten prächtige Luftschiffe dahinbrausen sehen sollten, die sie weder erfunden hätten noch lenken dürften. Die Jungen sitzen eines Vormittags daheim und haben ihre Bücher vor sich. Vater hat eine Notenrolle unter den Arm genommen und ist ausgegangen. Er hat etwas davon gemurmelt, dass er eine Musiklektion zu geben hätte, aber die Knaben haben sich keinen Augenblick einreden lassen, dass dies die Wahrheit sei. Vater ist schlechter Laune, wie er so über die Straße geht. Er hat den Blick bemerkt, den die Knaben wechselten, als er sagte, dass er zu einer Musiklektion ginge. »Sie werfen sich zum Richter auf über ihren Vater«, denkt er. »Ich bin zu nachsichtig gegen sie. Ich hätte jedem eine Ohrfeige geben sollen. Sicherlich hetzt ihre Mutter sie gegen mich auf. Wie wäre es, wenn ich mich ein wenig nach den Herrchen umsähe?« fährt er fort. »Es könnte gewiss nichts schaden, sich zu überzeugen, wie sie ihren Studien obliegen.« Er kehrt um, geht rasch durch den Hof, öffnet ganz leise die Türe und steht in dem Zimmer der Knaben, ohne dass einer von ihnen ihn hätte kommen hören. Und richtig, die Knaben fahren mit ganz roten Köpfen auf, und Lennart reißt ängstlich ein Bündel Papiere an sich, das er in die Schreibtischlade wirft. Als die Knaben ein paar Tage in Stockholm waren, da hatten sie gefragt, in welche Schule sie gehen würden, und Vater hatte geantwortet, mit ihrem Schulbesuch sei es jetzt aus. Er würde versuchen, einen Meister zu finden, der sie in die Lehre nehmen wollte. Dies hatte er jedoch nie ins Werk gesetzt, und die Knaben hatten auch nicht weiter von ihrem Schulbesuch gesprochen. Doch nach kaum einer Woche hing in dem Zimmer der Knaben ein Stundenplan an der Wand. Schulbücher wurden hervorgesucht, und jeden Vormittag saßen die Knaben an einem alten Schreibtisch und machten Aufgaben. Es war offenbar, sie hatten einen Brief von Mutter bekommen, der sie ermahnte, auf eigene Faust zu arbeiten, um nicht alles zu vergessen, was sie gelernt hatten. Als Vater jetzt so unerwartet zu ihnen hereinkommt, geht er zuerst hin und studiert den Stundenplan. Er zieht seine Uhr heraus und vergleicht. Mittwoch von 10 bis 11 Geographie. Dann kommt er an den Tisch heran. »Hättet ihr in dieser Stunde nicht eigentlich Geographie?« fragt er. »Ja«, antworten die Knaben, flammend rot im Gesicht. »Aber wo habt ihr das Geographiebuch und den Atlas?« Die Knaben werfen einen Blick auf das Bücherbrett und sehen tödlich verlegen aus. »Wir haben noch nicht angefangen«, sagt Lennart. »So, so«, sagt Vater, »ihr habt wohl etwas anderes vor«, und er richtet sich ganz vergnügt auf. Er hat jetzt die Oberhand, und die will er behalten, bis er die Knaben gründlich an die Wand gedrückt hat. Die beiden Knaben schweigen. Seit dem Tage, da sie mit Vater in die Oper gingen, haben sie Mitleid mit ihm, und es hat ihnen nicht so viel Überwindung gekostet wie früher, artig gegen ihn zu sein. Aber natürlich haben sie keinen Augenblick daran gedacht, Vater ins Vertrauen zu ziehen. Er ist in ihrem Ansehen nicht gestiegen, wenn er ihnen auch leid tut. »Habt ihr einen Brief geschrieben?« fragt Vater mit seiner strengsten Stimme. »Nein«, rufen die beiden Knaben wie aus einem Munde. »Was habt ihr denn getan?« »Wir haben nur geplaudert.« »Das ist nicht wahr. Ich habe gesehen, wie Lennart etwas in die Schreibtischlade gesteckt hat.« Jetzt schweigen die beiden Knaben wieder. »Nehmt es heraus«, ruft Vater, rot vor Zorn. Er glaubt, dass die Söhne an seine Frau geschrieben hätten, und da sie ihm den Brief nicht zeigen wollten, stünde natürlich etwas Hässliches über ihn darin. Die Knaben rühren sich nicht, und Vater hebt die Hand, um nach Lennart zu schlagen, der vor der Schublade sitzt. »Rühr ihn nicht an«, ruft Hugo, »wir haben nur über etwas gesprochen, was Lennart sich ausgedacht hat.« Hugo schiebt Lennart weg, reißt die Lade auf und zieht einen Bogen Papier hervor, der mit Luftschiffen in den wunderlichsten Formen vollgeklickst ist. »Lennart hat sich heute Nacht ein neues Segel für sein Luftschiff ausgedacht, und darüber haben wir gesprochen.« Vater will ihm das nicht glauben. Er beugt sich hinunter, durchsucht die Lade, findet aber nichts anderes als Bogen Papier, bedeckt mit Zeichnungen, die Luftballons, Fallschirme, Flugmaschinen und alles andere vorstellen, was zur Luftschifffahrt gehört. Zum größten Staunen der Knaben schleudert Vater dies alles nicht gleich fort. Er lacht auch nicht über ihre Versuche, sondern er betrachtet Blatt für Blatt genau. Vater hat nämlich auch ein wenig Anlage zur Mechanik, und er hat sich einstmals, als sein Hirn noch zu etwas taugte, für solche Dinge interessiert. Bald beginnt er Fragen nach dem Zweck von diesem und jenem zu stellen, und da seine Worte verraten, dass er großen Anteil nimmt und das, was er sieht, versteht, bekämpft Lennart seine Verlegenheit und antwortet ihm zuerst zögernd, doch allmählich mit immer größerer Bereitwilligkeit. Bald sind Vater und die Kinder in eine tiefsinnige Diskussion über Luftschiffe und Flugmaschinen vertieft. Nachdem sie so recht in Zug gekommen sind, plaudern die Knaben unbefangen und teilen Vater alle ihre Pläne und Träume mit. Und wenn Vater auch begreift, dass die Knaben mit den Luftschiffen, die sie jetzt konstruieren, nicht weit fliegen können, imponiert ihm die ganze Sache doch. Seine kleinen Söhne sprechen von Aluminiummotoren, Aeroplanen und Gleichgewichtslagen wie von den selbstverständlichsten Dingen. Er hat sie für rechte Dummköpfe gehalten, weil sie in der Schule nicht gut vorwärts kamen. Jetzt scheint es ihm mit einem Male, dass sie ein paar kleine Gelehrte seien. Und hochfliegende Gedanken und Hoffnungen, das versteht Vater besser als irgendjemand. Er erkennt es wieder. Er hat selbst so geträumt und hat durchaus keine Lust, über solche Träume zu lachen. An diesem Vormittag geht Vater nicht mehr aus, sondern bleibt sitzen und plaudert mit seinen Knaben, bis es Zeit ist, das Mittagessen zu holen und den Tisch zu decken. Und da sind Vater und die Knaben zu ihrer großen Überraschung richtig gute Freunde. Es ist 11 Uhr abends und Vater taumelt durch die Straßen. Die kleinen Jungen gehen neben ihm. Sie haben ihn im Wirtshaus gesucht und haben sich dicht an die Tür gestellt, ohne ein Wort zu sagen. Vater saß allein an einem Tisch, einen großen dunklen Toddy vor sich, und hörte einer Damenkapelle zu, die am anderen Ende des Zimmers spielte. Nach einem Weilchen war er unwillig aufgestanden und zu den Knaben hingegangen. »Was soll das heißen?« hatte er gefragt. »Warum kommt ihr hierher?« »Du sollst doch nach Hause kommen, Vater«, sagten die Knaben. »Es ist doch der 5. Dezember. Du hast ja versprochen.« Da hat sich Vater erinnert, dass Lennart ihm anvertraut hatte, heute sei Hugos Geburtstag, und dass er versprochen hätte, bei Zeiten nach Hause zu kommen. Aber das hatte er ganz vergessen. Hugo erwartete sich wohl ein Geburtstagsgeschenk von ihm, aber er hatte nicht daran gedacht, eins zu besorgen. Auf jeden Fall ist er mit den Knaben gegangen, und nun wandert er, unzufrieden mit ihnen und mit sich selbst, die Straße entlang. Als er heimkommt, steht der Geburtstagstisch gedeckt. Die Knaben haben es festlich machen wollen. Lennart hat Kuchen gebacken, die jetzt ein paar Stunden alt sind und wie Lappen aussehen. Sie haben von Mutter ein bisschen Geld bekommen, und dafür haben sie Nüsse, Mandeln und eine Flasche Himbeersaft gekauft. Alle diese Herrlichkeiten haben sie nicht allein genießen wollen, sondern haben gewartet, dass Vater heimkomme und sie mit ihnen teile. Nachdem sie sich nun mit Vater befreundet haben, können sie ein so großes Fest nicht ohne ihn feiern. Vater versteht das schon. Es schmeichelt ihm, dass sie sich nach ihm gesehnt haben, und in leidlich guter Laune lässt er sich an dem Tisch nieder. Aber halb betrunken, wie er ist, strauchelt er, als er Platz nehmen will. Er hält sich an der Tischdecke fest, fällt zu Boden und zieht alle Herrlichkeiten mit. Als er wieder aufsteht, sieht er, wie der Himbeersaft über den Boden strömt und Backwerk und Konfekt zwischen Scherben von Porzellan und Glas verstreut liegen. Vater wirft einen Blick auf die langen Gesichter der Knaben, läuft zur Türe hinaus und kommt nicht vor dem Morgengrauen heim. An einem Vormittag im Februar gehen die Knaben mit Schlittschuhen über der Schulter durch die Straße. Sie sind nicht recht dieselben. Sie sind mager und blass geworden und sehen ungepflegt und nachlässig aus. Ihr Haar ist nicht geschnitten, sie sind nicht ordentlich gewaschen und Strümpfe und Schuhe zeigen Löcher. Wenn sie miteinander sprechen, brauchen sie eine Menge Gassenjungenausdrücke, und es kommt auch vor, dass ein Fluch über ihre Lippen gleitet. Es ist ein Umschwung bei den Knaben eingetreten, und dies schreibt sich von dem Abend her, an dem Vater vergaß, heimzukommen und Hugos Geburtstag zu feiern. Es war, als hätte sie bis dahin noch die Hoffnung aufrechterhalten, dass eine baldige Änderung in ihrem Schicksal eintreten würde. In der ersten Zeit hatten sie darauf gerechnet, dass Vater ihrer bald müde werden und sie wieder heimschicken würde. Dann hatten sie sich eingebildet, Vater würde sie lieb gewinnen und um ihretwillen zu trinken aufhören. Ja, sie hatten sich gedacht, dass Mutter und er sich versöhnen könnten und dass sie alle glücklich sein würden. Aber an jenem Abend wurde es ihnen klar, dass dies alles unmöglich war. Vater konnte nichts anderes lieben als das Saufen. Wenn er auch ab und zu einmal gut gegen sie war, so machte er sich doch eigentlich nichts aus ihnen. Und eine schwere Hoffnungslosigkeit bemächtigte sich der Knaben. Nichts könnte je anders werden. Sie würden nie von Vater loskommen. Sie hatten das Gefühl, als wären sie verurteilt, ihr ganzes Leben lang in einem dunklen Gefängnis eingeschlossen zu sitzen. Nicht einmal ihre großen Pläne konnten sie trösten. Festgekettet, wie sie hier saßen, könnten sie die ja nie zur Ausführung bringen, da sie ja doch nicht einmal etwas lernen durften. Sie kannten die Geschichte der großen Männer genug, um zu wissen, dass jeder, der etwas Bedeutendes leisten will, vor allem Kenntnisse braucht. Der härteste Schlag aber war gewesen, dass Mutter zu Weihnachten nicht zu ihnen gekommen war. Zu Anfang des Dezembers war sie auf der Treppe gefallen und hatte sich ein Bein gebrochen, so daß sie während der Weihnachtsferien im Krankenhaus liegen musste und nicht nach Stockholm reisen konnte. Jetzt war Mutter wohlauf, aber jetzt hatte auch ihre Schule wieder begonnen. Überdies hatte sie kein Geld zur Reise. Alles, was sie zusammengespart hatte, war während ihrer Krankheit draufgegangen. Die Knaben fühlten sich von der ganzen Welt verlassen. Es war ganz klar, dass es ihnen nie besser gehen würde, wie sehr sie sich auch anstrengten, und darum hatten sie so allmählich aufgehört, sich mit dem zu plagen, was ihnen langweilig schien. Sie konnten ja ebenso gut etwas tun, was ihnen Spaß machte. Manchmal betteten sie ihre Betten tagelang nicht auf, und sie hörten ganz auf, die Zimmer zu kehren. Es kam ja auf eins heraus. Es besuchte sie ja doch niemand, um nachzusehen, wie es ihnen ginge. Vater kam immer tiefer herunter. Er versuchte manchmal, sich aufzurütteln und die Knaben zur Ordnung anzuhalten, aber das waren nur ohnmächtige Anläufe. Er vergaß seine Befehle ebenso rasch, wie er sie gegeben hatte. Die Knaben hatten auch angefangen, die Vormittagsarbeit zu vernachlässigen. Niemand hörte ihnen die Aufgaben ab, und da hatte es ja keinen Zweck, dass sie lernten. Es war jetzt seit ein paar Tagen gutes Eis, so machten sie sich lieber Ferien und liefen Schlittschuh, solange es Tag war. Auf dem Eise gab es immer eine Menge andere Jungen, und sie hatten mit mehreren Bekanntschaft gemacht, die auch lieber Schlittschuh liefen, als daheim saßen und lernten. Heute nun ist ein so wunderschöner Tag, dass sie unmöglich im Zimmer bleiben können. Es sind nur ein paar Grad Kälte, stille, hohe Luft und klarer Sonnenschein. Es ist so herrliches Wetter, dass die Schulen Eislaufferien gegeben haben. Die ganze Straße ist voll von Kindern, die daheim waren, um ihre Schlittschuhe zu holen und jetzt dem Eise zueilen. Wie die Knaben so unter den anderen Kindern einhergehen, sehen sie sehr ernst und schwermütig aus. Kein Lächeln huscht über ihr Gesicht. Ihr Unglück ist so groß, dass sie es keinen Augenblick vergessen können. Als sie aufs Eis kommen, herrscht dort Leben und Bewegung. Das Ufer ist von einer dichten Menschenmenge umsäumt, weiter draußen schwirren die Schlittschuhläufer durcheinander wie Ameisen, deren Haufen beschädigt worden ist. Noch weiter weg sieht man einzelne schwarze Punkte, die in blitzschneller Fahrt dahingleiten. Die Knaben schnallen sich die Schlittschuhe an und mischen sich unter die übrigen Läufer. Sie laufen sehr gut, und wie sie so in voller Fahrt über das Eis schießen, bekommen ihre Wangen Farbe und die Augen Glanz. Doch nicht eine Minute sehen sie froh und sorglos aus wie andere Kinder. Auf einmal, als sie gerade eine Wendung zum Ufer machen, erblicken sie etwas sehr Schönes. Ein großer Luftballon kommt aus der Richtung von Stockholm und treibt zur Ostsee hin. Er ist rot und gelb gestreift, und als die Sonne darauf fällt, leuchtet er wie eine Feuerkugel. Die Gondel ist mit einer Menge bunter Fähnchen geschmückt, und da der Ballon nicht sehr hoch fliegt, ist das lebhafte Farbenspiel sehr gut zu sehen. Als die Knaben den Ballon erblicken, stoßen sie einen Freudenschrei aus. Es ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie einen großen Ballon durch die Luft segeln sehen. Er ist viel schöner, als sie ihn sich vorgestellt haben. Alle die Träume und Pläne, die in so vielen schweren Tagen ihr Trost und ihre Freude waren, tauchen wieder auf, da sie ihn erblicken. Sie bleiben stehen, um zu sehen, wie die Stricke und Leinen befestigt sind, sie bemerken den Anker und die Sandsäcke an der Gondelkante. Der Ballon streicht mit scharfer Geschwindigkeit über die vereiste Bucht. Alle Schlittschuhläufer, groß und klein durcheinander, stürzen ihm lachend und rufend entgegen, als er sich zeigt, und eilen ihm dann nach. Sie folgen ihm in einer langen, geschwungenen Linie, wie ein ungeheures Schlepptau, und die Luftschiffer vergnügen sich damit, eine Menge Papierchen in verschiedenen Farben auszuwerfen, die langsam durch die blaue Luft flattern. Die Knaben sind die vordersten in der langen Reihe, die dem Ballon nachjagt. Sie eilen voran, den Kopf zurückgeworfen, den Blick nach oben gerichtet. Zum ersten Male, seit sie von ihrer Mutter getrennt sind, strahlen ihre Augen von Glück. Sie sind ganz außer sich vor Entzücken über das Luftschiff und denken an nichts anderes, als ihm so lange zu folgen wie nur möglich. Doch der Ballon treibt rasch dahin, und man muss schon ein guter Läufer sein, um nicht zurückzubleiben. Die Schar, die ihm nachjagt, lichtet sich, aber an der Spitze derer, die die Verfolgung fortsetzen, sind die kleinen Knaben. Sie sind so eifrig, dass man auf sie aufmerksam wird. Später sagten die Leute, es sei etwas Eigenes über ihnen gewesen. Sie lachten nicht, sie riefen nicht, aber es ruhte ein Glanz der Hingerissenheit auf ihren emporgewandten Gesichtern, als sähen sie eine Vision. Der Ballon wirkt auf die Kleinen auch fast so wie ein himmlischer Wegweiser, der käme, um sie auf den rechten Pfad zurückzuführen und sie zu lehren, ihn mit frischem Mut zu gehen. Wie die Knaben ihn erblicken, schwellen ihre Herzen vor Sehnsucht danach, wieder an der großen Erfindung zu arbeiten. Sie sind wieder gewiss, dass es ihnen gelingen wird. Wenn sie nur ausharren, werden sie sich schon zum Siege durchringen. Und der Tag wird kommen, da sie ihr eigenes Luftschiff besteigen und in den Raum hinaufschweben werden. Ja, eines Tages werden sie dort oben hoch über den Menschen fliegen. Und ihr Luftschiff wird weit vollkommener sein als dieses, das sie jetzt sehen. Es wird sich lenken und drehen, senken und heben lassen, wird gegen den Wind und ohne Wind gehen. Es wird sie durch Tage und Nächte tragen, wohin sie nur wollen. Sie werden sich auf den höchsten Berggipfeln niederlassen, die ödesten Wüsten durchfahren, die am schwersten zugänglichen Gegenden erforschen. Sie werden alle Herrlichkeit der Welt sehen. »Wir dürfen es nicht aufgeben, Hugo«, sagt Lennart. »Es wird prächtig sein, wenn wir nur fertig werden.« Vater und sein Unglück, das ist etwas, was sie gar nichts mehr angeht. Wer ein so großes Ziel hat wie sie, kann sich wohl nicht von etwas Erbärmlichen hindern lassen. Je weiter der Ballon kommt, desto größer wird seine Geschwindigkeit. Die Schlittschuhläufer haben nun aufgehört, ihn zu verfolgen. Die einzigen, die die Jagd fortsetzen, sind die kleinen Knaben. Sie eilen so rasch und leicht dahin, als hätten sie Flügel an den Füßen. Plötzlich entringt sich den Menschen, die auf dem Lande stehen und weit über die Bucht schauen können, ein Schrei des Entsetzens und der Angst. Sie sehen, wie der Ballon, noch immer von den zwei Kindern verfolgt, dem offenen Fahrwasser zugleitet. »Draußen ist offenes Wasser«, so rufen die Menschen. Die Schlittschuhläufer unten auf dem Eise hören die Rufe und wenden ihre Blicke der Mündung der Bucht zu. Sie sehen, dass weit draußen ein Streifen Wasser in der Sonne glitzert. Sie sehen auch, dass zwei kleine Knaben gerade auf diesen Streifen zulaufen, den sie nicht bemerken, weil sie die Augen auf den Ballon geheftet haben, ohne sich auch nur einen Moment zur Erde zu wenden. Man ruft mit aller Macht, man stampft auf das Eis, Schnellläufer eilen dahin, sie aufzuhalten. Aber die Kleinen merken nichts von alledem, wie sie so dem Luftschiff nachjagen. Sie wissen nicht, dass sie die Einzigen sind, die es verfolgen. Sie hören keine Rufe hinter sich. Sie vernehmen nicht das Wogen und Brausen des offenen Wassers vor sich. Sie sehen nur den Ballon, der sie gleichsam mitzieht. Schon fühlt Lennart, wie sein eigenes Luftschiff sich unter ihm erhebt und Hugo schwebt über den geheimnisvollen Gegenden des Nordpols dahin. Die Leute auf dem Eise und am Strande sehen, wie rasch sich die Knaben dem offenen Wasser nähern. Ein paar Augenblicke herrscht eine so atemlose Spannung, dass sie weder rufen noch ein Glied rühren können. Es liegt wie eine Verzauberung über den beiden Kindern, die in ihrem wilden Dahinstürmen nichts merken, die dem Tode zueilen, einer strahlenden Himmelserscheinung nach. Die Luftschiffer oben im Ballon haben nun auch die kleinen Knaben bemerkt. Sie sehen, dass sie in Gefahr sind. Sie schreien ihnen zu und machen warnende Gebärden, aber die Knaben verstehen sie nicht. Als sie sehen, dass die Luftschiffer ihnen Zeichen machen, glauben sie, jene wollten sie in die Gondel hinaufnehmen. Sie strecken die Arme zu ihnen empor, überglücklich in der Hoffnung, ihnen durch den strahlenden Raum folgen zu dürfen. In diesem Augenblick haben die Knaben den Wasserrand erreicht. Mit emporgewendeten, freudestrahlenden Gesichtern und aufgehobenen Armen gleiten sie ins Meer und verschwinden ohne einen Hilferuf. Die Schlittschuhläufer, die versucht haben, sie einzuholen, stehen ein paar Sekunden später an der Eiskante, aber die Strömung hat die Körper unter das Eis gezogen und keine helfende Hand kann sie erreichen. Ende von »Der Luftballon« von Selma Lagerlöf, gelesen von Carlsson. Die Sphinx ohne Geheimnis von Oscar Wilde, übersetzt von Frieda Uhl und Rudolf Lothar. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Sphinx ohne Geheimnis, eine Radierung. Eines Nachmittags saß ich vor dem Café de la Paix und betrachtete den Glanz und die Schäbigkeit des Pariser Lebens und bewunderte hinter meinem Glas Wermut das merkwürdige Panorama von Stolz und Armut, das sich vor mir entwickelte. Da hörte ich, wie jemand meinen Namen rief. Ich wandte mich um und sah Lord Murchison. Wir waren einander nicht begegnet, seitdem wir vor beinahe 10 Jahren zusammen studierten, und so war ich denn entzückt, ihn wiederzusehen, und wir schüttelten uns herzlich die Hände. In Oxford waren wir gute Freunde gewesen. Ich hatte ihn riesig gern gehabt, denn er war sehr hübsch, gradsinnig und anständig. Wir pflegten von ihm zu sagen, dass er gewiss der beste Kerl wäre, wenn er nur nicht immer die Wahrheit spräche. Aber ich glaube, wir bewunderten ihn ehrlich, gerade wegen seiner Offenherzigkeit. Ich fand ihn ziemlich verändert. Er sah ängstlich und zerstreut aus und schien über irgendetwas im Zweifel zu sein. Ich dachte mir, das könne kein moderner Skeptizismus sein. Murchison war durch und durch Tory und glaubte so fest an den Pentateuch wie an das Oberhaus. So schloss ich denn, dass es sich offenbar um eine Frau handle, und fragte ihn, ob er schon verheiratet sei. »Ich verstehe Frauen zu wenig«, antwortete er. »Mein lieber Gerald«, sagte ich, »Frauen wollen geliebt und nicht verstanden sein.« »Ich kann nicht lieben, wo ich nicht vertrauen kann«, antwortete er. »Ich glaube, es gibt ein Geheimnis in deinem Leben, Gerald«, rief ich aus, »erzähle es mir doch.« »Wollen wir nicht zusammen eine Spazierfahrt machen? Hier ist's mir zu voll«, antwortete er. »Nein, keinen gelben Wagen, lieber eine andere Farbe. Ja, der dunkelgrüne dort ist mir recht.« Und einige Augenblicke später fuhren wir den Boulevard in der Richtung nach der Madeleine hinunter. »Wohin wollen wir?«, sagte ich. »Wohin du willst«, antwortete er, »zum Restaurant im Bois. Wir werden dort dinieren, und du wirst mir von dir erzählen.« »Ich möchte erst etwas von dir hören«, sagte ich. »Erzähle mir dein Geheimnis.« Er zog ein kleines, silberbeschlagenes Safian-Etui aus der Tasche und reichte es mir. Ich öffnete es. Es enthielt die Fotografie einer Frau. Sie war hoch und schlank und sah seltsam malerisch aus mit ihren großen, träumerischen Augen und dem offenen Haar. Sie sah aus wie eine Hellseherin und war in einen kostbaren Pelz gehüllt. »Was hältst du von dem Gesicht?«, fragte er. »Kann man ihm trauen?« Ich betrachtete es aufmerksam. Das Gesicht sah aus wie das eines Menschen, der ein Geheimnis hat, aber ich hätte nicht sagen können, ob dies Geheimnis gut oder böse ist. Ihre Schönheit war eine aus vielen Geheimnissen gebildete Schönheit, eine Schönheit psychischer, nicht plastischer Natur. Und das schwache Lächeln, das ihre Lippen umspielte, war viel zu verlegen, als dass es wirklich süß hätte sein können. »Nun«, rief er ungeduldig, »was sagst du zu ihr?« »Eine Gioconda in Zobel«, antwortete ich. »Erzähl mir doch Näheres von ihr.« »Nicht jetzt«, sagte er, »nach Tisch.« Und er begann, von anderen Dingen zu sprechen. Als der Kellner uns den Kaffee und die Zigaretten gebracht hatte, erinnerte ich Gerald an sein Versprechen. Er stand auf und ging 2 oder 3 Mal auf und ab, ließ sich dann in einen Lehnstuhl fallen und erzählte mir folgende Geschichte. »Eines Abends«, sagte er, »ging ich nach 5 Uhr die Bond Street hinunter. Es herrschte ein furchtbares Gewirr von Wagen, und der Verkehr stockte fast völlig. Ganz nahe am Bürgersteig stand ein kleiner gelber Einspänner, der aus irgendeinem Grund meine Aufmerksamkeit erregte. Als ich daran vorbeiging, blickte mich das Gesicht an, das ich dir eben gezeigt habe. Es fesselte mich sofort. Die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag über dachte ich daran. Ich lief die verflixte Straße immer auf und ab, guckte in jeden Wagen und wartete auf den gelben Einspänner. Aber ich konnte ma belle inconnue nicht finden, und schließlich begann ich zu glauben, dass es nur ein Traum gewesen sei. Etwa eine Woche später dinierte ich bei Madame de Rastey. Das Dinner war auf 8 Uhr angesetzt, aber um 8:30 wartete man noch immer im Salon. Endlich öffnete der Diener die Tür und meldete Lady Alroy. Es war die Frau, die ich gesucht hatte. Sie kam sehr langsam herein, sah aus wie ein Mondstrahl in grauen Spitzen, und zu meinem unbeschreiblichen Entzücken wurde ich aufgefordert, sie zu Tisch zu führen. Als wir uns gesetzt hatten, bemerkte ich ganz unschuldig: »Ich glaube, ich habe Sie vor einiger Zeit in der Bond Street gesehen, Lady Alroy.« Sie wurde sehr blass und sagte leise zu mir: »Bitte sprechen Sie nicht so laut, man könnte Sie hören.« Ich fühlte mich sehr unbehaglich, dass ich mich so schlecht bei ihr eingeführt hatte, und stürzte mich kopfüber in ein Gespräch über das französische Theater. Sie sprach sehr wenig, immer mit derselben leisen musikalischen Stimme, und schien immer Angst zu haben, dass jemand zuhören könne. Ich verliebte mich leidenschaftlich, wahnsinnig in sie, und die unbeschreibliche Atmosphäre des Geheimnisses, die sie umgab, erregte aufs Heftigste meine brennende Neugier. Als sie fortging, und sie ging sehr bald nach dem Dinner fort, fragte ich sie, ob ich ihr einen Besuch machen dürfe. Sie zögerte einen Augenblick, sah sich um, ob jemand in der Nähe sei, und sagte dann: »Ja, morgen um 4:45.« Ich bat Madame de Rastail, mir etwas über sie zu sagen, aber alles, was ich erfahren konnte, war, dass sie Witwe sei und ein wunderschönes Haus in Park Lane besitze. Als dann irgendein wissenschaftlicher Schwätzer eine lange Abhandlung über Witwen begann, um an Beispielen zu beweisen, dass die Überlebenden stets die zur Ehe geeignetsten seien, stand ich auf und ging nach Hause. Am nächsten Tag erschien ich in Park Lane pünktlich zur angegebenen Stunde, aber der Kammerdiener sagte mir, dass Lady Alroy eben ausgegangen sei. Ich ging in meinen Club, unglücklich und voller Unruhe. Nach langer Überlegung schrieb ich ihr einen Brief, in dem ich anfragte, ob es mir erlaubt sei, an einem anderen Tag mein Glück zu versuchen. Einige Tage lang erhielt ich keine Antwort, aber endlich bekam ich ein kleines Briefchen, in dem stand, dass sie Sonntag um 4 Uhr zu Hause sein würde und das folgendes sonderbare Postskriptum enthielt: »Bitte schreiben Sie mir nicht mehr hierher. Ich werde Ihnen den Grund bei unserem Wiedersehen sagen.« Am Sonntag empfing sie mich und war entzückend. Als ich fortging, bat sie mich, wenn ich ihr wieder einmal schreibe, den Brief an Mrs. Knox, C.O. Whittakers Buchhandlung Green Street, zu senden. »Es gibt Gründe, warum ich in meinem Hause keine Briefe empfangen kann«, sagte sie. Den ganzen Winter hindurch sah ich sie sehr oft, und die Atmosphäre des Geheimnisses verließ sie nie. Manchmal glaubte ich, sie sei in der Gewalt irgendeines Mannes, aber sie sah immer so unnahbar aus, dass ich diese Meinung bald aufgab. Es war für mich sehr schwer, zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, denn sie glich jenen seltsamen Kristallen, die man in Museen findet und die einen Augenblick ganz klar und dann wieder ganz trüb sind. Endlich entschloss ich mich, ihr einen Antrag zu machen. Ich war ganz krank und erschöpft von dem fortwährenden Geheimnis, mit dem sie alle meine Besuche und die wenigen Briefe, die ich ihr sandte, umgab. Ich schrieb ihr also in die Buchhandlung, um sie zu fragen, ob sie mich am nächsten Montag um 6 Uhr empfangen könne. Sie antwortete mit »Ja«, und ich war im 7. Himmel des Entzückens. Ich war ganz behext von ihr, trotz des Geheimnisses, dachte ich damals. Wegen des Geheimnisses weiß ich jetzt. Nein, es war die Frau selbst, die ich liebte. Das Geheimnis beunruhigte mich, machte mich toll. Warum hat der Zufall mir auf die Spur geholfen? »Du hast es also entdeckt?« rief ich aus. »Ich fürchte fast«, antwortete er, »urteile selbst.« Als der Montag kam, ging ich mit meinem Onkel frühstücken, und etwa um 4 Uhr war ich in der Marylebone Road. Wie du weißt, wohnt mein Onkel am Regent's Park. Ich wollte nach Piccadilly und schnitt den Weg ab, indem ich durch eine Menge armseliger kleiner Straßen ging. Plötzlich sah ich vor mir Lady Alroy, tief verschleiert und eilenden Schrittes. Als sie zum letzten Haus der Straße kam, ging sie die Stufen hinauf, zog einen Drücker aus der Tasche, öffnete und trat ein. »Hier ist also das Geheimnis«, sagte ich zu mir selbst. Ich stürzte vor und betrachtete das Haus. Es schien eine Art Absteigequartier zu sein. Auf der Türschwelle lag ihr Taschentuch, das sie hatte fallen lassen. Ich hob es auf und steckte es in die Tasche. Dann begann ich darüber nachzudenken, was ich tun sollte. Ich kam zu dem Schluss, dass ich kein Recht hätte, ihr nachzuspionieren, und fuhr in meinen Club. Um 6 machte ich ihr meinen Besuch. Sie lag auf dem Sofa in einem silberdurchwirkten Schlafrock mit einer Spange von seltsamen Mondsteinen, die sie immer trug. Sie sah entzückend aus. »Ich freue mich, Sie zu sehen«, sagte sie. »Ich war den ganzen Tag nicht aus.« Ich sah sie ganz verblüfft an. Dann zog ich ihr Taschentuch aus meiner Tasche und übergab es ihr. »Sie haben dieses Taschentuch heute Nachmittag in der Cumnor Street verloren, Lady Allroy«, sagte ich sehr ruhig. Sie sah mich ganz erschrocken an, machte aber keine Bewegung, das Taschentuch zu nehmen. »Was haben Sie dort getan?«, fragte ich. »Welches Recht haben Sie, mich das zu fragen?«, antwortete sie. »Das Recht eines Mannes, der Sie liebt. Ich kam hierher, um Sie zu bitten, meine Frau zu werden.« Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen und brach in eine Tränenflut aus. »Sie müssen mir alles sagen«, fuhr ich fort. Sie stand auf, blickte mir voll ins Gesicht und sagte, »Lord Murchison, ich habe nichts zu sagen.« »Sie wollten dort jemanden treffen«, schrie ich, »das ist Ihr Geheimnis.« Sie wurde schrecklich bleich und sagte, »Ich wollte niemanden treffen.« »Können Sie mir nicht die Wahrheit sagen?«, rief ich aus. »Ich habe sie gesagt«, antwortete sie. »Ich war toll, außer mir. Ich weiß nicht, was ich ihr gesagt habe, aber es waren furchtbare Dinge. Endlich stürzte ich aus dem Hause. Sie schrieb mir am nächsten Morgen einen Brief. Ich sandte ihn ihr ungeöffnet zurück und fuhr mit Ellen Colville nach Norwegen. Nach einem Monat kam ich zurück, und das Erste, was ich in der Morgenpost las, war die Todesnachricht von Lady Allroy. Sie hatte sich in der Oper erkältet und war 5 Tage später an einer Lungenentzündung gestorben. Ich schloss mich ein und sah niemanden. Ich habe sie wahnsinnig geliebt. Großer Gott, wie habe ich dieses Weib geliebt!« »Du gingst natürlich in die Straße und in das Haus«, sagte ich. »Ja«, antwortete er. »Eines Tages ging ich nach der Cumnor Street. Ich konnte einfach nicht anders. Der Zweifel quälte mich. Ich klopfte an die Tür, und eine würdig aussehende Dame öffnete mir. Ich fragte, ob sie nicht ein Zimmer zu vermieten hätte. »Ja, Sir«, sagte sie, »mein Salon ist eigentlich vermietet, aber ich habe die Dame seit 3 Monaten nicht gesehen, und da das Zimmer nicht bezahlt ist, können Sie es haben.« »Ist das diese Dame?«, fragte ich und zeigte ihr das Bild. »Gewiß«, rief sie aus, »das ist sie. Und wann kommt sie denn zurück?« »Die Dame ist tot«, antwortete ich. »Oh mein Gott«, sagte die Frau, »sie war meine beste Mieterin. Sie hat mir 3 Guineen die Woche bezahlt, um ab und zu hier im Salon zu sitzen.« »Traf sie jemanden?«, fragte ich. Aber die Frau versicherte mir, dass sie immer allein kam und niemanden traf. »Was um Gottes Willen hat sie dann hier getan?«, rief ich aus. »Sie saß bloß im Salon, las Bücher und trank manchmal eine Tasse Tee«, antwortete die Frau. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und so gab ich ihr einen Sovereign und ging. »Was glaubst du, hat das alles bedeutet? Glaubst du, dass die Frau die Wahrheit gesagt hat?« »Gewiss glaube ich das«, antwortete ich. »Warum ist Lady Allroy dann aber hingegangen?« »Mein lieber Gerald«, antwortete ich, »Lady Allroy war einfach eine Frau mit der Manie für das Geheimnisvolle. Sie hat das Zimmer aus Vergnügen daran genommen, tief verschleiert hingehen zu können und sich einzubilden, sie sei eine Romanheldin. Sie hatte die Leidenschaft der Geheimnistuerei, aber sie selbst war bloß eine Sphinx ohne Geheimnis.« »Glaubst du das wirklich?« »Ich bin davon überzeugt«, antwortete ich. Er nahm das Safian-Etui aus der Tasche, öffnete es und blickte auf das Bild. »Wer weiß«, sagte er endlich. Ende von »Die Sphinx ohne Geheimnis«. Wie es einem bezechten Prinzen ergehen konnte. Aus »Arabische Erzählungen aus der Zeit der Kalifen« von Eduard Sachau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Wie es einem bezechten Prinzen ergehen konnte. Prinz Abu Ali, ein Urenkel von Harun al-Raschid, pflegte viel in einem der christlichen Klöster Bagdads, genannt Dair Mujan, zu verkehren und in Gesellschaft lustiger Kumpane Trinkgelage zu veranstalten. Denn von allen Klöstern Bagdads kelterte und verzapfte gerade dies die besten Weine. Der Prinz hielt sich dort tagelang auf, prassend und schlemmend bei Gesang und Tanz, so daß schließlich die Nachbarsleute des Quartiers sich bei der Polizei über sein wüstes Treiben beschwerten. So kam denn die Kunde davon, dem hochgestrengen Stadtpräfekten Isaak ibn Ibrahim aus dem allmächtigen Hausmeiergeschlecht der Tahiriden zu Ohren. Der schickte sofort einen Boten zu dem Prinzen, stellte ihm vor, wie unpassend sein Benehmen sei, und mahnte ihn, davon abzulassen. Der Prinz aber, in seinem von Gottes Gnaden Hochmut, brauste auf und rief ganz laut: »Was hat der Präfekt mir zu befehlen? Sollte man es glauben, dass der mir verbieten will, meinen Sängerinnen zu lauschen und zu zechen, wo und wie es mich freut?« Als dem Präfekten diese Rede hinterbracht wurde, geriet er in hellen Zorn, hielt aber über Tag an sich, bis es dunkel geworden war. Dann bestieg er sein Ross und ritt, begleitet von seinen Beamten, nach jenem Kloster, ließ es von allen Seiten umstellen, befahl dann, das Klostertor zu öffnen und den Prinzen aus dem Obergeschoß, so wie er war, herunterzuholen. Das geschah. Der Prinz erschien, gänzlich betrunken, maskiert in läppischen buntfarbigen Gewändern neuester Mode und triefend von kostbaren Salben. Nun donnerte der Präfekt los: »Schimpf und Schande über dich! Ein Mann vom Hause seiner Majestät des Kalifen in solchem Zustande!« Auf des gestrengen Befehl wurde vor dem Klostertor eine Decke auf der Erde ausgebreitet, der betrunkene Prinz darauf gelegt mit dem Gesicht nach unten, und dann versetzte ihm der Herr Präfekt eigenhändig 20 Hiebe mit seiner Peitsche, indem er sprach: »Seine Majestät, der Kalif, hat mich nicht mit seiner Vertretung beauftragt, damit ich Anstand und Sitte verfallen lasse, auch nicht dazu, dass ich dir und deinesgleichen gestatte, den Glanz seines hohen Hauses zu beschmutzen und euch Dinge herauszunehmen, wie du getan hast, solchen öffentlichen Mummenschanz, solche Verletzung von Anstand und Sitte, solches Hinausziehen nach den Klöstern und anderen Weinkneipen. Deine Züchtigung ist die Wahrung der Ehre des Kalifenhauses und zugleich eine Warnung und ein Verbot für dich und deinesgleichen vor solchem schandbaren Treiben.« Dann ließ der Präfekt geräumige, von Maultieren getragene Sänften heranbringen, die er für den Zweck mitgebracht hatte, ließ den trotz der erhaltenen Prügel noch immer betrunkenen Prinzen samt Gefolge aufladen und nach seinem Palaste schaffen. Als seine Majestät, der Kalif Mutassim, von diesem Vorgang Kenntnis erhielt, bezeigte er dem Stadtpräfekten durch ein besonderes Schreiben seinen vollkommensten Beifall und befahl ihm, keinem einzigen Mitgliede seines kaiserlichen Hauses ein derartiges Benehmen zu gestatten. So geschehen, und ganz gut. Aber der Stadtpräfekt hatte dennoch Unrecht. Denn nach dem Gesetze, welches Allah der Welt durch seinen Sendboten Mohammed gegeben hat, hätte der bezechte Prinz nicht 20 Hiebe bekommen sollen, sondern 80. Ende von »Wie es einem bezechten Prinzen ergehen konnte«, gelesen von Carlsson. Schneeweißchen und Rosenrot von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schneeweißchen und Rosenrot. Eine arme Witwe, die lebte einsam in einem Hüttchen, und vor dem Hüttchen war ein Garten. Darin standen zwei Rosenbäumchen. Davon trug das eine weiße, das andere rote Rosen. Und sie hatte zwei Kinder, die glichen den beiden Rosenbäumchen, und das eine hieß Schneeweißchen, das andere Rosenrot. Sie waren aber so fromm und gut, so arbeitsam und unverdrossen, als je zwei Kinder auf der Welt gewesen sind. Schneeweißchen war nur stiller und sanfter als Rosenrot. Rosenrot sprang lieber in den Wiesen und Feldern umher, suchte Blumen und fing Sommervögel. Schneeweißchen aber saß daheim bei der Mutter, half ihr im Hauswesen oder las ihr vor, wenn nichts zu tun war. Die beiden Kinder hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen faßten, so oft sie zusammen ausgingen. Und wenn Schneeweißchen sagte, »Wir wollen uns nicht verlassen«, so antwortete Rosenrot, »solange wir leben nicht«, und die Mutter setzte hinzu, »was das eine hat, soll's mit dem andern teilen.« Oft liefen sie im Walde allein umher und sammelten rote Beeren, aber kein Tier tat ihnen etwas zuleid, sondern sie kamen zutraulich herbei. Das Häschen fraß ein Kohlblatt aus ihren Händen, das Reh graste an ihrer Seite, der Hirsch sprang lustig herbei, und die Vögel blieben auf den Ästen sitzen und sangen, was sie nur wussten. Kein Unfall traf sie, wenn sie sich im Walde verspätet hatten und die Nacht sie überfiel, so legten sie sich nebeneinander auf das Moos und schliefen, bis der Morgen kam, und die Mutter wußte das und hatte ihretwegen keine Sorgen. Einmal, als sie im Walde übernachtet hatten und das Morgenrot sie aufweckte, da sahen sie ein schönes Kind in einem weißen, glänzenden Kleidchen neben ihrem Lager sitzen. Es stand auf und blickte sie ganz freundlich an, sprach aber nichts und ging in den Wald hinein. Und als sie sich umsahen, so hatten sie ganz nahe bei einem Abgrund geschlafen und wären gewiss hineingefallen, wenn sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte weitergegangen wären. Die Mutter aber sagte ihnen, das müsste der Engel gewesen sein, der gute Kinder bewache. Schneeweißchen und Rosenrot hielten das Hüttchen der Mutter so reinlich, dass es eine Freude war, hineinzuschauen. Im Sommer besorgte Rosenrot das Haus und stellte der Mutter jeden Morgen, ehe sie aufwachte, einen Blumenstrauß vors Bett. Darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Winter zündete Schneeweißchen das Feuer an und hing den Kessel an den Feuerhaken, und der Kessel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. Abends, wenn die Flocken fielen, sagte die Mutter, »Geh, Schneeweißchen, und schieb den Riegel vor.« Und dann setzten sie sich an den Herd, und die Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buche vor, und die beiden Mädchen hörten zu, saßen und spannen, neben ihnen lag ein Lämpchen auf dem Boden, und hinter ihnen auf einer Stange saß ein weißes Täubchen und hatte seinen Kopf unter den Flügel gesteckt. Eines Abends, als sie so vertraulich beisammen saßen, klopfte jemand an die Türe, als wollte er eingelassen sein. Die Mutter sprach, »Geschwind, Rosenrot, mach auf, es wird ein Wanderer sein, der Obdach sucht.« Rosenrot ging und schob den Riegel weg und dachte, es wäre ein armer Mann. Aber der war es nicht. Es war ein Bär, der seinen dicken, schwarzen Kopf zur Tür hereinstreckte. Rosenrot schrie laut und sprang zurück. Das Lämmchen blökte, das Täubchen flatterte auf und Schneeweißchen versteckte sich hinter der Mutter Bett. Der Bär aber fing an zu sprechen und sagte, »Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts zuleid. Ich bin halb erfroren und will mich nur ein wenig bei euch wärmen.« »Du armer Bär«, sprach die Mutter, leg dich ans Feuer und gib nur acht, dass dir dein Pelz nicht brennt.« Dann rief sie: »Schneeweißchen, Rosenrot, kommt hervor, der Bär tut euch nichts, er meint's ehrlich.« Da kamen die beiden heran, und nach näherte sich auch das Lämpchen und Täubchen und hatten keine Furcht vor ihm. Der Bär sprach: »Ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk.« Und sie holten den Besen und kehrten dem Bär das Fell rein. Er aber streckte sich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. Nicht lange, so wurden sie ganz vertraut und trieben Mutwillen mit dem unbeholfenen Gast. Sie zausten ihm das Fell mit den Händen, setzten ihre Füßchen auf seinen Rücken und walkten ihn hin und her oder nahmen eine Haselrute und schlugen auf ihn los, und wenn er brummte, so lachten sie. Der Bär ließ sich's aber gerne gefallen. Nur wenn sie's gar zu arg machten, rief er: »Lasst mich am Leben, ihr Kinder! Schneeweißchen, Rosenrot schlägt dir den Freier tot!« Als Schlafenszeit war und die andern zu Bett gingen, sagte die Mutter zu dem Bär: »Du kannst in Gottes Namen da am Herde liegen bleiben, so bist du vor der Kälte und dem bösen Wetter geschützt.« Sobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus, und er trabte über den Schnee in den Wald hinein. Von nun an kam der Bär jeden Abend zu der bestimmten Stunde, legte sich an den Herd und erlaubte den Kindern, Kurzweil mit ihm zu treiben, so viel sie wollten, und sie waren so gewöhnt an ihn, dass die Türe nicht eher zugeriegelt ward, als bis der schwarze Gesell angelangt war. Als das Frühjahr herangekommen und draußen alles grün war, sagte der Bär eines Morgens zu Schneeweißchen: »Nun muß ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wiederkommen.« »Wo gehst du denn hin, lieber Bär?« fragte Schneeweißchen. »Ich muß in den Wald und meine Schätze vor den bösen Zwergen hüten. Im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, müssen sie wohl unten bleiben und können sich nicht durcharbeiten. Aber jetzt, wenn die Sonne die Erde auftaut und erwärmt hat, da brechen sie durch und steigen herauf, suchen und stehlen. Was einmal in ihren Händen ist und in ihren Höhlen liegt, das kommt so leicht nicht mehr an das Tageslicht.« Schneeweißchen war ganz traurig über den Abschied, und als sie ihm die Türe aufriegelte und der Bär sich herausdrängte, blieb er an dem Türhaken hängen, und ein Stück seiner Haut riss auf, und da war es Schneeweißchen, als hätte es Gold durchschimmern sehen. Aber es war seiner Sache nicht gewiß. Der Bär lief eilig fort und war bald hinter den Bäumen verschwunden. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, Reisig zu sammeln. Da fanden sie draußen einen großen Baum, der lag gefällt auf dem Boden, und an dem Stamme sprang zwischen dem Gras etwas auf und ab. Sie konnten aber nicht unterscheiden, was es war. Als sie näher kamen, sahen sie einen Zwerg mit einem alten, verwelkten Gesicht und einem ellenlangen, schneeweißen Bart. Das Ende des Bartes war in eine Spalte des Baumes eingeklemmt, und der Kleine sprang hin und her wie ein Hündchen an einem Seil und wußte nicht, wie es sich helfen sollte. Er glotzte die Mädchen mit seinen roten, feurigen Augen an und schrie: »Was steht ihr da? Könnt ihr nicht herbeigehen und mir Beistand leisten?« »Was hast du angefangen, kleines Männchen?« fragte Rosenrot. »Dumme, neugierige Gans«, antwortete der Zwerg. »Den Baum hab ich mir spalten wollen, um kleines Holz in der Küche zu haben. Bei den dicken Klötzen verbrennt gleich das bisschen Speise, das unser einer braucht, der nicht so viel herunterschlingt wie ihr grobes, gieriges Volk. Ich hatte den Keil schon glücklich hereingetrieben, und es wäre alles nach Wunsch gegangen, aber das verwünschte Holz war zu glatt und sprang unversehens heraus. Und der Baum fuhr so geschwind zusammen, dass ich meinen schönen weißen Bart nicht mehr herausziehen konnte. Und nun steckt er mir drin, und ich kann nicht fort. Da lachen die albernen Milchgesichter. Pfui, seid ihr garstig!« Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten den Bart nicht herausziehen. Er steckte zu fest. »Ich will laufen und Leute herbeiholen«, sagte Rosenrot. »Wahnsinnige Schafsköpfe«, schnarrte der Zwerg. »Wer wird gleich Leute herbeirufen? Ihr seid mir schon zwei zu viel. Fällt euch nichts Besseres ein?« »Sei nur nicht ungeduldig«, sagte Schneeweißchen. »Ich will schon Rat schaffen«, holte sein Scherchen aus der Tasche und schnitt das Ende des Bartes ab. Sobald der Zwerg sich frei fühlte, griff er nach einem Sack, der zwischen den Wurzeln des Baumes steckte und mit Gold gefüllt war, hob ihn heraus und brummte vor sich hin: »Ungehobeltes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem stolzen Barte ab. Lohnt's euch der Kuckuck?« Damit schwang er seinen Sack auf den Rücken und ging fort, ohne die Kinder noch einmal anzusehen. Einige Zeit danach wollten Schneeweißchen und Rosenrot ein Gericht Fische angeln. Als sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie, dass etwas wie eine große Heuschrecke nach dem Wasser zuhüpfte, als wollte es hineinspringen. Sie liefen heran und erkannten den Zwerg. »Wohin willst du?« fragte Rosenrot. »Du willst doch nicht ins Wasser.« »Solch ein Narr bin ich nicht«, schrie der Zwerg. »Seht ihr nicht, der verwünschte Fisch will mich hineinziehen.« Der Kleine hatte da gesessen und geangelt, und unglücklicherweise hatte der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verflochten. Als gleich darauf ein großer Fisch anbiss, fehlten dem schwachen Geschöpf die Kräfte, ihn herauszuziehen. Der Fisch behielt die Oberhand und riss den Zwerg zu sich hin. Zwar hielt er sich an allen Halmen und Binsen, aber es half nicht viel. Er mußte den Bewegungen des Fisches folgen und war in beständiger Gefahr, ins Wasser gezogen zu werden. Die Mädchen kamen zur rechten Zeit, hielten ihn fest und versuchten, den Bart von der Schnur loszumachen. Aber vergebens, Bart und Schnur waren fest ineinander verwirrt. Es blieb nichts übrig, als das Scherchen hervorzuholen und den Bart abzuschneiden, wobei ein kleiner Teil desselben verloren ging. Als der Zwerg das sah, schrie er sie an. »Ist das Manieren, ihr Lorche, einem das Gesicht zu schänden? Nicht genug, ihr mir den Bart unten abgestutzt habt, jetzt schneidet ihr mir den besten Teil davon ab. Ich darf mich vor den Meinigen gar nicht sehen lassen, dass ihr laufen müsst und die Schuhsohlen verloren hättet.« Dann holte er einen Sack Perlen, der im Schilfe lag, und ohne ein Wort weiter zu sagen, schleppte er ihn fort und verschwand unter einem Stein. Es trug sich zu, dass bald hernach die Mutter die beiden Mädchen nach der Stadt schickte, Zwirren, Nadeln, Schnüren und Bänder einzukaufen. Der Weg führte sie über eine Heide, auf der hier und da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen. Da sahen sie einen großen Vogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreiste, sich immer tiefer herabsenkte und endlich nicht weit bei einem Felsen niederstieß. Gleich darauf hörten sie einen durchdringenden, jämmerlichen Schrei. Sie liefen herzu und sahen mit Schrecken, dass der Adler ihren alten Bekannten, den Zwerg, gepackt hatte und ihn forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich das Männchen fest und zerrten sich so lange mit dem Adler herum, bis er seine Beute fahren ließ. Als der Zwerg sich von dem ersten Schrecken erholt hatte, schrie er mit seiner kreischenden Stimme: »Konntet ihr nicht säuberlich mit mir umgehen? Gerissen habt ihr mir mein dünnes Röckchen, dass es überall zerfetzt und durchlöchert ist, unbeholfenes, täppisches Gesindel, das ihr seid!« Dann nahm er einen Sack mit Edelsteinen und schlüpfte wieder unter den Felsen in seine Höhle. Die Mädchen waren an seinen Undank schon gewöhnt und setzten ihren Weg fort und verrichteten ihr Geschäft in der Stadt. Als sie beim Heimweg wieder auf die Heide kamen, überraschten sie den Zwerg, der auf einem reinlichen Plätzchen seinen Sack mit Edelsteinen ausgeschüttet und nicht gedacht hatte, dass so spät noch jemand daherkommen würde. Die Abendsonne schien über die glänzenden Steine, sie schimmerten und leuchteten so prächtig in allen Farben, dass die Kinder stehen blieben und sie betrachteten. »Was steht ihr da und haltet Maulaffenfeil?« schrie der Zwerg, und sein aschgraues Gesicht ward zinnoberrot vor Zorn. Er wollte mit seinen Scheltworten fortfahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ, und ein schwarzer Bär aus dem Walde herbeitrabte. Erschrocken sprang der Zwerg auf, aber er konnte nicht mehr zu seinem Schlupfwinkel gelangen, der Bär war schon in seiner Nähe. Da rief er in Herzensangst: »Lieber Herr Bär, verschont mich, ich will euch all meine Schätze geben. Sehet die schönen Edelsteine, die da liegen. Schenkt mir das Leben. Was habt ihr an mir, kleinem schmächtigen Kerl? Ihr spürt mich nicht zwischen den Zähnen. Da, die beiden gottlosen Mädchen packt, die sind für euch zarte Bissen, fett wie junge Wachteln. Die frisst in Gottes Namen.« Der Bär kümmerte sich um seine Worte nicht, gab dem boshaften Geschöpf einen einzigen Schlag mit der Tatze, und es regte sich nicht mehr. Die Mädchen waren fortgesprungen, aber der Bär rief ihnen nach: »Schneeweißchen und Rosenrot, fürchtet euch nicht, wartet, ich will mit euch gehen.« Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen, und als der Bär bei ihnen war, fiel plötzlich die Bärenhaut ab, und er stand da als ein schöner Mann und war ganz in Gold gekleidet. »Ich bin eines Königs Sohn«, sprach er, »und war von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schätze gestohlen hatte, verwünscht, als ein wilder Bär in dem Walde zu laufen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Jetzt hat er seine wohlverdiente Strafe empfangen.« Schneeweißchen ward mit ihm vermählt und Rosenrot mit seinem Bruder, und sie teilten die großen Schätze miteinander, die der Zwerg in seine Höhle zusammengetragen hatte. Die Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern. Die zwei Rosenbäumchen aber nahm sie mit, und sie standen vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und rot. Ende von »Schneeweißchen und Rosenrot«, gelesen von Hokus Pokus. Sterntaler von den Gebrüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sterntaler von den Gebrüdern Grimm. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm, und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein alter Mann, der sprach: »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.« Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: »Gott segne es dir«, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: »Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da tat es seine Mütze ab und schenkte es ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und vor, da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eines und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: »Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben«, und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter blanke Taler, und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Ende von »Die Sterntaler« von den Gebrüdern Grimm. Gelesen von Elli, November 2012.